Hey Jürgen, du machst mich fertig. Ey, warte mal, ich habe gerade nicht geschaut, wie viel Zeit ich heute habe. Du machst mich fertig. Habe ich schon gesagt, wie lange es heute dauert? Nee. Ist doch nix. Vor allem jetzt, wo so viele Pannen erstmal nacheinander entspannt waren. Jetzt haben wir ja schon irgendwie 7:15. Ab 10 wird der Dominik müde und du weißt, wie das dann immer ausgeht. Der wird nicht ab 10 müde, der wird schon deutlich früher. Halb wir haben uns 10, auf 9 geeinigt, glaube ich. Naja, nach 3 Stunden reden kann man ja auch so sehen. So. Das stimmt. Ein halber Arbeitstag. Du musst ja zuhören, ey. Frag mal mich. Ja, glaubst du, wir konzentrieren uns auch? Und außerdem bist du blutjung. Nein, stopp, ich bin jünger. Oh, beim Thema blutjung, der Sascha hat heute Geburtstag, der wird heute 40. Juhu, Sascha. Boah, ich hatte jetzt echt Angst, was beim Thema blutjung jetzt kommt. Oh Gott. Ja, früher wäre ich in solche Fallen getappt, unterdessen bin ich komplett sensibilisiert. Meinst du damit? Thema blutjung, ich war da neulich auf Tinder. Siehst du, jetzt fällst du in die Falle rein. Das ist keine Falle. Wenn ich mir selber ein Bein stelle, gilt das nicht als Falle, oder? Gibt es fettnapf.com wäre auch schön. Sicher. Gibt's ein Subreddit? Was heißt ein Fettnapf auf Englisch? Fettnapf? Uns auf Arbeit ist, also tatsächlich ist so, dass wir eins unserer Meetings von einem Team, von unserem Content-Team, da wird am Ende des Meetings immer das Subreddit der Woche noch vorgestellt. Das oh, ist ey, geil. Wann kann ich bei euch anfangen? Ist richtig, richtig geil. Und das sind so absurde Sachen dabei. Der Fille hat es immer am Start, so, das ist unglaublich. Wann kann ich bei euch anfangen? Es gibt keine Besetzung für Fettnapf. What? Das geht gar nicht. Meintest du Fetttopf? Nein. Darf ich noch jemanden grüßen, während wir hier auf Dinge warten, die keiner weiß, was konkret das ist? Na klar, dann grüß doch mal. Ich würde an der Stelle mal den Marcel grüßen wollen, mit dem ich in Kontakt war, weil wer auf Twitter mir gefolgt ist und oder mir zugehört hat, der weiß, dass ich gerade ein bisschen in Retro-Gaming abgetaucht bin. Und der Marcel hat mich tatsächlich diesbezüglich angepinkt und dann hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nette Gespräche diesbezüglich. Und ja, und dann hat der Björn sich gemeldet und der Björn findet es jetzt auch interessant und ich habe das Gefühl, endlich bin ich mal Influencer, das ist voll schön. Oh, großartig. Ja, normalerweise bin ich immer auf der anderen Skala, dass ich immer nur der Rezipient von Influencing bin. So. Ich bin endlich mal derjenige, der auch andere Leute influenzt. Mhm. Und noch mehr. Das Pulver verschießt du jetzt schon vor der Aufnahme. Was? Ich gehe davon aus, dass das alles mit reinkommt. Ein krasser Typ. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier stehen mal wieder zusammen, verteilt über die ganze Region, der Jürgen. Ich sitze, danke. Und der Dominik. Ich glaube, dass du tatsächlich der Einzige bist, der steht. Und meine Wenigkeit, der Philipp. Und wie immer haben wir allerlei Schabernack mitgebracht. Wie geht's euch denn? Der Jürgen hat ein bisschen Panik unterdessen. Ich kenne sein panisches Gesicht so und normal, er wirkt immer noch souverän, aber er hat langsam ein bisschen Angst. Ja, wenn ein Mann dich zwingt, auf die Sekunden genau auf eine Uhr zu starren, dann hat es immer so. Eine kurze Anekdote zum Thema Panisch oder Japanisch. Wir haben meinen Sohn wochenlang, haben wir ihm versucht zu erklären, dass er falsch singt, wenn er immer singt, 3 Japanesen mit dem Kontrabass. Jetzt habe ich festgestellt, dass er tatsächlich eine Liedversion auf seiner Tigerbox hat, die da lautet, 3 Japanesen mit dem Kontrabass. Oh, ist das nicht völlig verrückt? Und jetzt mussten wir uns, er ist zum Glück nicht sehr nachtragend, jetzt mussten wir uns alle bei ihm ganz doll entschuldigen. Ja. Wie bei so einem japanischen Tenno, so ganz weit runterbeugen, so du und deine Frau so parallel, tiefer knien, tiefer, ich will es erlauben, euch sei verziehen. Aber genau, also ich meine für diejenigen, die es nicht ganz realisiert haben, es schwebt irgendwie was im Raum, weil es ist irgendwie jedem jetzt klar, dass der Philipp irgendwas im Schild führt, aber er hat mich auch, das kann ich glaube ich jetzt schon verraten, schon im Vorfeld gepinkt, dass ich dann irgendwie ins Schützige kommen soll und dass er was vorhat und dass es unbedingt klappen wird, aber ich weiß auch nicht, was passiert und ich habe irgendwie kennt ihr den Film Oldboy? Oder so allgemein so Filme, wo du weißt, es wird nicht gut ausgehen und irgendwo ist hier dieser finale Clou, wo du so, oh the fuck, das war alles noch viel schlimmer. Und ungefähr dieses Gefühl habe ich gerade so. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe echt ein Faible für Überraschungen, aber nur, wenn ich nicht davon vorher weiß, dass irgendwas, das macht mich... Damit kann ich das nicht umgehen. Das Schlimmste, was du einem Kontrollfreak wie dem Jürgen gerade antun kannst, dass er komplett ohnmächtig jetzt warten muss auf die Dinge, die da kommen. Donald Crowhurst wird 1932. Es wäre so geil, wenn du einfach gnadenlos jetzt das einfach ignorieren, was der Philipp vorbereitet hat. Unbedingt. Und einfach knallhart anfangen. Und auch ich hab's versucht. Dann kommt wirklich Barack Obama, wie ich es neulich schon angeteasert habe, so, und du ignorierst ihn einfach komplett. Ja. Barack Obama, das wäre wirklich gut. Das wäre echt gut. Der ist ja, der lässt sich ja jetzt von fast jedem interviewen, habe ich gehört. Das wäre wirklich gut. Was ich auch extrem witzig fände, wenn du quasi diesen Typen mal hättest von, wie heißt diese Firma, die neulich so mit Ach und Krach bankrott gegangen ist, wo der Typ auf der Flucht ist? Wirecard. Wow. Ja, Wirecard. Wenn du den jetzt gerade weltexklusiv da hättest. Würdest du den erkennen? Es wäre auch ein bisschen großartig. Ja. Ja. Das wäre auch so ein typischer Fall von, nee, würde ich nicht. So. Matuszek heißt er, glaube ich, oder? Matuszek? Nennen wir ihn einfach neulich, Phantom. Neulich wurde Marcel Reich-Ranicki wieder in mein Leben gespült und ich habe erst gemerkt, wie sehr ich ihn vermisst habe. Es ist irgendwie ein Twitter-Account, der heißt irgendwie Marcel Reich-Ranicki out of context. Weltklasse. Also dieser Mann, das ist wirklich so, wenn mich Leute fragen, was mein Humor geprägt hat, dann sage ich das literarische Quartett. dieser Zynismus, diese Spitzen, es ist ein einziges Vergnügen, es ist wirklich wunderschön. Aber der war auch ein schöner Gast. Ich hatte damals eine Folge gesehen, das war sensationell. Da war Ranicki und hat sich aufgeregt, irgendwie. Also ich kriege ihn nicht gut hin, aber so ein, das ist keine Literatur, das ist ein Fundwerk, das ist nicht mal ein Ding, das kann man nicht einmal Buch nennen. Ja. Und dann sind aber alle auf ihn losgegangen und haben ihm erklärt, dass das Buch nicht verstanden hat. Und zwar alle geschlossen. Das und dann irgendwann so, das habe ich gar nicht gemerkt. Da muss ich es vielleicht noch einmal lesen. Und ich so, wow, also der Typ, der so für seine Tiraden bekannt ist, dass der dann auch mal sich in dieses, dann muss ich falsch gelegen haben, trotz dieses energischen Reinbringen, das finde ich eigentlich auch sehr bewundernswert an der Stelle. Da gehört was dazu, ja. Wie geil das wäre, wenn Marcel Reich-Ranicki hier meine Texte kritisieren würde. Bei der Aufnahme. Wie geil das wäre, wenn der mir das dann um die Ohren haut. Was für ein unglaublicher Nonsens, den Sie hier verspreiten, Kraus. Das finde ich fantastisch. Also da würde ich Kritik, ich bin ja ich tue mich schwer mit Kritik. Aber da würde ich mit offenen Armen würde ich die Kritik entgegennehmen und mich in ihr suhlen. Das ist ja tatsächlich was beim US-Sport so krass ist, dass so Talking Heads, so dass du so Menschen hast, die eigentlich nur für Hot Takes da sind. So, dass der bekannteste von ESPN ist so Stephen A. Smith, der halt komplett charismatisch einen Rant loslässt. So, das ist eigentlich jeden Tag ist der da und lässt halt zum aktuellen Thema einen Rant und eine unglaublich eigene Meinung und halt wirklich so stolz geschwellte Brust und halt kann halt gefühlt. Keine Ahnung, du sagst dem halt, jetzt tu mal energisch und dramatisch für 10 Minuten über dieses Thema und dann haut dir das raus. Also ich habe auch mal ein Interview mit dem gehört, das ist ja eine Gabe. Also es ist ja wirklich eine Gabe, dass du halt quasi mit so viel Energie und so viel gefühlter Leidenschaft halt dann jedes Thema irgendwie sofort deinen Enkel halt perfekt artikulieren kannst. So. Also das ist tatsächlich eine Kunst, ja. Interessant, dass du das jetzt erzählst. Ich habe in den letzten 10 Jahren bestimmt eine Folge Simpsons geguckt und da ging es genau um dieses Thema. Was, um Stephen A. Smith und Marcel Reich-Ranicki? Nein, um diese... Die Folge will ich genau sehen. Genau, nein, will ich auch sehen. Sport-Rants und okay. Homer macht irgendwie einen YouTube-Kanal auf, in dem er irgendwie über Sport reden will und sich über Sport aufregen will und dann läuft es aber nur darauf hinaus, dass es ein Kanal ist, wo er seinen Sohn verprügelt und damit weltberühmt wird. Okay, bin mir nicht sicher, ob die richtige Botschaft da mal wieder durchkommt, aber ist ja alles Satire. Also, Philipp. Ja. Ich muss mal aufs Klo. Soll ich euch mitnehmen? Du kannst ruhig mal kurz gehen. Ich habe ein paar Danksagungen. Das wäre so witzig, wenn Obama einfach in dem Moment kommt, wie ich hier so pinkle. Nein, also Um das jetzt ein bisschen einzusortieren, also A, ich habe jetzt nichts Krasses vorbereitet, aber es wird einen Zeitpunkt geben, da werden Dinge passieren. Oh nein. Was ich aber an der Stelle schon mal plagen möchte. Hast du es ja. Was ich an der Stelle schon mal placken möchte, ist, ich habe einen neuen Podcast gestartet und was soll ich sagen, Jürgen war zu Gast. Der Podcast heißt Philips Podcast Pastete und ist abzurufen unter podcastpastete.de und Jürgen wird zu Gast gewesen sein. Da kommt jetzt ab sofort dieses, man müsste mal einen Podcast machen zu von mir. Das kommt alles da rein. Hört rein, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr freuen. Jürgen war auch zu Gast und wird aber noch, also wenn diese Folge frisch zu hören sein wird, ist, glaube ich, Jürgen noch nicht zu hören bei mir. Genau. Das ist so verrückt. Ich möchte aber betonen, dass ich um 12 Uhr nachts beim Release live dabei war. Wirklich? Du bist ja nachts wach geblieben? Ja. Holy shit. Ich habe die letzte Stunde wirklich noch überbrückt, damit ich der Erste bin, der das quasi direkt downloadet. Wow, das ist jetzt echt dein Ernst? Das habe ich dir auf Twitter geschrieben, du hast das ja, irgendwie überhaupt nicht ja, ernst ich habe gedacht, ja, guter Spruch oder so. Nein, ich gebe zu, dass ich es nicht in der Gänze dann um 12 Uhr nachts gehört habe, aber ja, ich habe ja okay. Ich habe einen Screenshot geschickt. Nein, aber ich habe sogar einen Beweis-Screenshot geschickt auf Twitter, muss mal gucken. Ja. Fantastisch. Jürgen, was sagst du dazu? Dieses Internet. Na, wir haben ja gerade schon gesagt, du hast gesagt, es ist fantastisch, die Folge, in der ich zu Gast bin. Und ich habe gesagt, da steht jetzt dann Aussage gegen Aussage. Ja, aber es kommen ja noch ein paar andere Gäste zuvor auch zu Wort. Auch einige ja, Podcast-Berühmtheiten, da bin ich schon sehr stolz darauf, dass ich die für das Projekt gewinnen konnte. Ja, hast ja schon gesagt, dass ich da war. Ja. Danke. Oh, wir haben 19.25 Uhr. Wartet mal bitte kurz. Jetzt switcht er erstmal in Suaheli. Mhm. Ich habe eh auch, wenn es jetzt darum geht, dass der Philipp jemand in diesen Kanal holt, habe ich eh überhaupt keine Sorge, weil er kriegt auch nicht hin, diesen Kanalnamen richtig einzutippen. Also da habe ich jetzt keine Sorge, dass irgendwas passiert. Das ist wirklich einfach nur noch gemein so. Okay. 3, 2, 1. Also wenn du jetzt irgendwie eine Aufnahme von meinem verstorbenen Vater rausziehst oder so, was ich dann mache, dann Lingelingeling, Lingelingeling, hier kommt der Eiermann. Lingelingeling, kommen Sie alle an die Eier ran. Bei uns und allen in der Stadt und auf dem Land. Ei, ei, ei, ei, als Eiermann und Eiermann bekannt. Jawohl! Hallo und moin moin, hier sind Klaus und Klaus. Und wir grüßen ganz besonders auf diesem Weg den lieben Jürgen Kraus. Ja, genau. Du bist gemeint, lieber Jürgen. Du hast ja zusammen mit Dominik und Philipp einen richtig geilen Podcast. Ach. Ja, wie jetzt? Ach. Der Podcast heißt Ach. Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ach. Genau. Und in diesem Podcast, wo es um historisch inspirierenden und künstlerisch hochwertigen Humor geht, da gehören wir ja aber alle mal rein. Ja, dachte sich auch der Philipp Weismann. Und deshalb singen wir jetzt noch einen unserer größten historischen und vermittelten. Ja, und wertvollsten Hits. Und künstlerisch. Ja. Pass auf. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Jawohl! Ach, würde ich sagen. Tja. Wie geil seid ihr denn? Ich möchte einfach nur noch vor Glück sterben. Warum sind die jetzt wieder weg? Die waren noch gerade da. Das ist unfassbar. Ich habe einen Moment lang gedacht, die wären live, was auch irgendwie erklärt hätte, warum wir warten sollen. Aber das habe ich. Okay. Also erstens, Spoiler für euch. Eine Pause. Zweitens. Spoiler für euch. Ich habe den Jitsi Call gerade auch zusätzlich noch mit Video aufgenommen. Können wir vielleicht irgendwann mal raushauen oder keine Ahnung, was wir damit machen. Aber das war ja jetzt ein Einspieler, warum hat man denn diesen Einspieler nicht gleich am Anfang einspielen können? Das habe ich irgendwie nicht kapiert. Wie geil! Boah, ich schmeiß mich weg. War das jetzt Klaus und Klaus oder war da Andreas dabei? Nee, das war Klaus und Klaus. Das ist so gut. Das, ich weiß nicht, deutsche Schlager wiederholen sich in meinem Leben, das ist echt der Hit. Ich hatte, What the fuck? Bei meiner Trauung gab es ja Muss ich denn zum Städterle hinaus und jetzt das. Das ist quasi gleich auf mit dem schönsten Moment in meinem Leben. Also tatsächlich habe ich den Jürgen in noch nie so glücklich gesehen. Und ich war bei seiner Hochzeit. Und das Zweite ist, wie zum Geier hast du das gemacht? Waren das Lookalikes? Wie viel Geld ist geflossen? Sag die Wahrheit. Schweigen und lächeln. Also, an der Stelle möchte ich kurz was erwähnen. Und ich glaube, ich sag nicht zu viel. Und wenn nicht, dann kann der Philipp das nachher rausschneiden. Der Kollege Weißmann hat in seiner, gemeinhin heutzutage ein Wort ist, was man etwas kritisch benutzt, so, aber es sollte niemals kritisch sein. Der Philipp ist wirklich ein guter Mensch. So. Es ist einfach ein wahnsinnig lieber Kerl und eine schöne Seele. Du meinst, der hat uns gar nicht verdient. Hat mir die Klappe. Andersrum. So. Er zeigt die Klappe, I'm having a moment here. Auf jeden Fall ist mir irgendwann vor Weihnachten ist mir aufgefallen, dass aus meiner Wunschliste ich mir eine Platte bestellen wollte, okay, Computer von Radiohead. Und mich Amazon darauf aufmerksam gemacht hat, dass, jemand hat dieses Album schon aus deiner Wunschliste gekauft, so ungefähr. Du solltest es lieber jetzt nicht kaufen, Zwinker, Zwinker. Was ich mega krass fand, so, dass das überhaupt kommt. So, summa summarum, Kollege Weißen hat mir das zu Weihnachten geschenkt. So, aber nicht nur das, sondern dann auch noch Suppe und dergleichen. das klingt jetzt, als wärst du super arm oder so. Ich habe keine Suppe. Aber du hattest halt so ein Suppenpulver auf deinem Wunschzettel, klar. So. Keine Ahnung. Oder auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auch mal den Kollegen Kraus gefragt, so ungefähr, Jürgen, sag mal, hat der Philipp auch für 50 Euro Gesamtwert Weihnachtsgeschenke gekauft? Und der Jürgen so, nein, nicht, dass ich wüsste. Und ich glaube, ich weiß jetzt, wo dein Geld hin ist, Jürgen. Also ich würde sagen, das war besser angelegt. Hallo, Radiohead. Es ist also, egal, was das für eine Suppe war. Du hast jetzt die Wahl zwischen Radiohead und Klaus und Klaus und ja, okay, du hast recht. Du weißt, welche Wahl ich treffen würde, immer, zu jeder Zeit. Das ist ja großartig. Ich will dieses Video. Du kannst es haben. Ich will es haben, Kollege, sofort. Ja. Der Kollege Weißmann hat es ja jetzt auch mit deinem kompletten emotionalen Zusammenbruch gemeinsam. Das heißt, das Internet wird es demnächst eh sehen. Alter. Ja, ich hoffe doch. Gut, wie sollen wir jetzt noch 4 Stunden aufnehmen? Ich will keine 4 Stunden aufnehmen. Ich bin durch. Wir haben das Podcast-Ding durchgespielt. Es gibt nichts mehr zu erreichen. Es tatsächlich auch, das ist wirklich, also ich ziehe meinen virtuellen Hut vor dir, Philipp Weißmann. Das ist wirklich. Vielen lieben Dank. Historisch. Ja. Also ich bin wirklich aufgelöst und hingerissen und alles dazwischen. Das war echt der Wahnsinn. Das war echt cool. Aber nochmal, auf die Gefahr hin, das jetzt überzuerklären. Mhm. Warum war das jetzt zeitkritisch? Ja, das habe ich auch wirklich nicht kapiert. Kannst du das vielleicht tatsächlich mal erklären? Nee. Weil das war ja, wenn es ein Einspieler ist, dann wäre das so. Haben die das heute Abend erst aufgenommen? Es wäre so geil, wenn die jetzt einfach noch in der Leitung wären und in einer Stunde dann so einen trockenen Einwurf bringen würden. Oder der Nordseeküste. Ich glaube, also tatsächlich denkt der Philipp, wir wären blöd, Jürgen, weil er hat seinen Masterplan, stopp, seinen Meisterplan vor Monaten schon aufgetan, so, weil ich möchte erinnern, dass er beim diversen Online-Meetups unterweisen dergleichen ja immer eine Witze-Hotline macht, wo er so perfekt ein Band imitiert und dann quasi die Reaktionen der Leute quasi mit aufnimmt, die dann denken, es ist ein Band, was mit ihnen spricht, so, und in Wirklichkeit ist er wirklich dran. Und wahrscheinlich hat er mit Klaus und Klaus das so am Start, dass wir denken, es wäre ein Einspieler, und in Wirklichkeit sind die hier live mit am Start. Ich glaube auch, dass die noch hier sind und dass sie sich später noch. Du hast deinen Masterplan schon später noch quasi zu Wort melden. Gespoilt, Philipp. Ja, natürlich, immer. Ich wünschte, ich hätte noch ein passendes Thema. Ich glaube, ich muss noch schnell das Thema wechseln. Also, wartet mal kurz, also, so 2 bis 4 Wochen. Aber mal andersrum, haben die zwar nicht für alles das passende Lied? Also von daher. Geht immer. Ach Leute, wie soll man aus der Nummer wieder rauskommen? Dann machen wir es doch mal daran anknüpfen. Wir könnten doch daran anknüpfen, dass andere Leute ihre Freude über Ach und jetzt unsere 50. Folge, weil wir haben ja mit Folge 0 angefangen, anders ausdrücken. Wow, stimmt. Ja, also es ist natürlich jetzt schäbig, ne? Jetzt nach dem Dank an Philipp, der wirklich in normalen Maßstäben nicht zu messen ist, jetzt Dank in Unterstützerrichtung loszuwerden und Unterstützerinnenrichtung, das ist natürlich irgendwie Äpfelbirnen, so, ihr wisst schon. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Das wäre so krass, wenn jetzt einfach ein Dauerabo bei Klaus und Klaus eingerichtet würde. Jede einzige fucking Folge jetzt von irgendjemandem beauftragt werden, wieder was Neues einzusprechen. Wir danken, es geht ja nicht nur von mir aus, ne? Wir danken. Wir danken Jörg, wir danken Christoph, wir danken David, wir danken Juliane. Wir danken Peter, der besonders clever bei jeder Spende, also er spendet nicht bei jeder Folge, aber er schreibt bei jeder Spende die Folgen dazu, für die er spendet. Das finde ich ein sehr gutes System. Also er macht dann so Sammelspenden für bis Folge 47, 41, keine Ahnung, habe ich jetzt mir nicht notiert. Aber es ist ein sehr schönes System. Hat er schon mal eine ausgelassen? Genau. Er macht es so batchweise, so bis Folge, ich glaube die erste war bis Folge, ich weiß nicht, 25 oder die zweite war bis Folge, also sehr interessantes System, finde ich sehr angenehm. Da weiß man genau, wo er gerade steht oder wofür er gerade dankbar ist, finde ich sehr schön, gefällt mir. Cool. Danke Timothy, danke Thomas, danke Henrik, danke Ulrike, die die Inflation angepasst hat. Zwar jetzt nicht direkt aufs richtige Konto, aber ja, da will ich jetzt mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Irgendwas ist immer... Danke auch an Holger, der seine Freundin Susanne grüßen möchte. Das war jetzt schon bei der Weihnachts-T-Shirt-Aktion bei der Überweisung, glaube ich, mit dabei gestanden. Ich habe es nur leider zu spät gesehen oder es war kurz danach. Also es war ein bisschen spät jetzt, der Dank, aber trotzdem schöne Grüße an Susanne. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen. Das war nämlich ein sehr wilder, anstrengender Jahreswechsel. Und danke natürlich an alle, die regelmäßig spenden, die ich jetzt nicht jedes Mal in der Gänze vorlese. Aber das mache ich auch mal wieder. Ich glaube, die sollten wir auch mal besonders gesondert würdigen. Vielen lieben Dank an alle da draußen. Das ist sehr, sehr nett. Und einen kleinen Dank noch an Azrael. Der hat nämlich noch ein Thema vorgeschlagen und ich wollte ihm auf seine Mail antworten und mich bedanken und es auf meine Kommt-in-Frage-Liste packen, aber dann kam die Mail wieder zurück. Also dann auf diesem Weg. So kann man sich auch gut in unseren Podcast schleichen. Man schreibt mit einer nicht existenten Reply-to-Adresse und zack. Reply All hat mich übrigens heute sehr begeistert, weil die haben eine Miniserie jetzt über den Untergang von Bon Appetit. Weil das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich ja sehr viel Kochvideos tatsächlich auf YouTube gucke. Und dann Tütensuppe esse. Ohne dass ich wirklich koche. Und die hatten einen totalen Rassismus-Skandal vor einem Jahr und es war ein Riesending und da gibt's jetzt quasi eine Miniserie von Reply All dazu. So groß war das in den USA, dass das gerechtfertigt ist. Habe ich heute direkt die erste Folge gehört. Ist das ein YouTube-Kanal? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Bon Appetit. Und aus irgendwelcher, das ist eigentlich ein Heft von Condé Nast, weiß nicht, wie man das ausspricht auf Englisch, und die haben quasi unter anderem dann auch viel auf YouTube gemacht. aber ich bin jetzt, ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so mit einer Formulierung in eine Art in, wie heißt es hier, Cancel Culture geraten, weil ich nämlich gesagt habe, so ungefähr, must listen, ich habe kommentiert, must listen, also known as the incident that cost us the lovely video presence of halt irgendwie meine favorite Dame, die da quasi die Videos gemacht hat. Also ich habe im Prinzip nur gesagt so ungefähr, dass dieser Incident halt auch dazu geführt hat, dass die jetzt nicht mehr bei den Videos mitmacht, weil die halt als Protest gekündigt hat. Und jetzt hat irgendwie eine Influencerin mit 50.000 Followern mir geschrieben, I think you should rethink this tweet, weil das halt irgendwie anscheinend inappropriate ist, so das zu sagen. Und das hat jetzt irgendwie innerhalb kürzester Zeit schon zig Likes und ich bin jetzt irgendwie in dem... So kurz davor zu überlegen, ob ich das einfach aussitzen soll oder da reagieren soll. Aber es denke ich mir auch wieder, hey, ich habe irgendwie da keine böse Intention dahinter gehabt. Und ich finde das jetzt auch wirklich nicht so schlimm, dass ich das geschrieben habe. Ich sehe es eigentlich nicht ein. So. Dominik, du warst mal so ein lieber Mensch. Was ist da? Was aber das ist doch jetzt wirklich nichts Schlimmes. Ich denke, also irgendwo muss man auch aufhören, dass man immer jede Kleinstformulierung noch zerpflücken muss, ob da jemand offended sein kann. So. Nein, du also musst schon wirklich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Den jüdischen Ansatz finde ich tatsächlich recht schön, dass, keine Ahnung, im Judaism, die machen ja auch unglaublich viele Witze. So, die machen die meisten Witze über sich selber. So einer meiner Lieblings-Game-Redakteure ist ja der Jason Schreier, ehemals Kotaku, jetzt ist er bei Bloomberg. Und keine Ahnung, so der nimmt sich auch nicht so ernst und das darf man, ich finde es immer schwierig, wenn man wirklich immer alles so bierernst nimmt und ich vertrag, also da war doch jetzt echt nichts so, keine Ahnung, jetzt wurscht, aber auch da gibt's einfach viele verschiedene Meinungen und spätestens jetzt ist übrigens die gute Stimme von Klaus und Klaus weg und ich glaube, wir können mit der Folge beginnen, oder? Sehr gut. Ich habe das Thema schon gedroppt eigentlich ja, damit ist ja eigentlich alles gesagt. Sehr gut. Ja, okay, also ich bin auch der Meinung, dass wir heute mal ein bisschen früher Schluss machen sollten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und dann... Das hättest du wohl gerne. Darf ich eigentlich hier mein 8 Kilo iPhone mal langsam aus der Hand legen oder brauchen wir noch Video? Ja, alles gut. Okay, also. Ciao, Baba. So. Jetzt habe ich für einen Moment gedacht, jetzt ist Dominik weg. Natürlich. Jetzt nur aus dem Video raus, genau. Ja, also, Donald Crowhurst, der Name, ich weiß nicht, ich hoffe, euch sagt er nichts, der steht tatsächlich schon sehr, sehr lange in meinem Bücherregal. Was macht denn der da? Weil mir der schon auch sehr oft vorgeschlagen wurde. Ja, ne, das habe ich mich jetzt auch lange gefragt, was macht der eigentlich da? Und warum ist er noch nicht in einer Folge vorgekommen? Und der ist mir mindestens von, lass mich nicht lügen, 3 oder 4 verschiedenen Leuten vorgeschlagen worden. Und, was soll ich sagen? Ich lasse ja mit mir reden. Donald Crowhurst wird 1932 in Indien geboren. Die Mutter Lehrerin, der Vater Eisenbahninspektor im Auftrag der englischen Krone. Klingt sehr privilegiert. Ist ein bisschen privilegiert, oder klingt ein bisschen privilegiert, ist aber, glaube ich, gar nicht so super. So sehr privilegiert. Nur gut, aber im Vergleich zur Landbevölkerung sicherlich, oder? Ja, aber die Crowhursts sind Kolonialisten in der 2. Generation und das heißt so viel wie, die sind weder richtig Inder noch richtig Engländer. So. Okay. Das ist so ein bisschen, sie sind so ein bisschen dazwischen. Donald hat schon als Kind ungewöhnlich lang wallendes Haar. Und wir gehen einfach davon aus, dass die Frau Mama wohl lieber ein Mädchen gehabt hätte. Okay. An sich jetzt noch nicht so schlimm? An sich noch nicht so schlimm. Im Alter von 8 Jahren findet sich Donny auf einem indischen Internat wieder, wo er direkt im ersten Schuljahr viel Lob und extrem gute Noten einheimst. Und das ist schon eher selten bei unseren Geschichten, habe ich so das Gefühl. Das kommt nicht so oft vor. Vor allem in Bibelkunde tut er sich positiv hervor, wobei er an sich eigentlich eher so der Typ ist, der den konventionellen Dingen so aus Prinzip erstmal widerspricht und eigentlich so konventionelles eigentlich ablehnt, aber komischerweise in Bibelkunde hat er trotzdem gute Noten. Ich bin dagegen, egal worum es geht. Ja, das ist so ein bisschen, man hat bei uns in Religion früher ja auch viel, viel Punkte gesammelt, wenn man die Position des Atheismus vertreten hat, ob ehrlich oder nicht ehrlich, aber allein für die Diskussion. Das fand ich eigentlich so im Nachgang eigentlich ganz schön erstaunlich, wie viel da so manche Rallye-Lehrer gerade in höheren Klassen abgekriegt hat, weil das ja dann oft ein, ne, also wirklich auch so ein, ja, wir sollten über Satanismus reden, so, ja, okay, also ich weiß genau, das war eine Diskussion, die es mal bei mir in der Klasse gab, als es darum ging, ja, was wollt ihr eigentlich, auch die Frage schon ist ja genial, was wollt ihr dieses Jahr eigentlich durchnehmen? Ich habe da einigen Spielraum und dann sagen natürlich Leute gleich, ah, Satanismus, und dann denkst du auch so, okay, können wir ja, machen, halt, aber es gibt auch spannende Dinge irgendwie. Oder halt nicht, so, ne? Oder halt als guter Lehrer schaffst du es auch, das Thema so zu drehen, dass die Leute was mitnehmen. Aber ja. Aber es muss ja auch immer noch in den Lehrplan reinpassen, das ist ja allen klar, auch an der Stelle. Leute in dem Alter sind schon auch echt meistens ziemliche Arsch. Ja, so. Doofnasen. Und da schließe ich jetzt von mir auf andere. Möchte ich dazu sagen. Ich war voll lieb früher. Ja, genau. Ach so, ne, das habe ich gerade gesagt, ne? Ach, egal. Da kannte ich dich noch nicht. So viele positive Kommentare Donald von seinen Lehrern auch erhält, so kritisch geht er mit sich selbst um. Seine Bücher und Schulunterlagen sind voll von selbstverfassten Anmerkungen am Rand und da steht dann sowas wie schlecht, ungenügend oder, was ich besonders interessant finde, beschämend. Wow. Also er schämt sich für sich. Beschämend ist echt hart, ja. Okay, aber er sich selber, okay. Er sich selber. Ja. Er kritzelt aber auch so ganz diebe Sachen irgendwie in seine Schulhefte, sowas wie, wenn wir jemanden Unrecht oder Böses angetan haben, müssen wir dies zuerst dem Betroffenen gestehen, dann Gott. Keine weitere Beichte ist erforderlich. Okay. Sowas schreibt er in seinem Schulheft an den Rand. Und wie alt war er? Das klingt schon ein bisschen deep so. Da war er, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber auch für einen 16-Jährigen klingt das deep. Ja, okay. Gott sagen, sehr reflektiert erstmal. Außer er hat es natürlich irgendwo direkt aufgeschnappt, aber... Neben der Schule spielt Donald gern mit einem Segelbootmodell und er liest gerne in einem Buch, das da heißt Lauter Helden. Und da geht's unter anderem um die Geschichte des Sportseglers Alain Gerbeau, der alleine um die Welt gesegelt ist. Ist der wohl Alain gesegelt? Dass ich den nicht gesehen habe. Oh Mann, den habe ich lieb. Jürgen, du lässt nach. Ja, das stimmt. Ich komme in so ein Alter, wo man so... Weißt schon. Naja, die Jahre Podcast ist... Und wo man setzt ja auch einfach dann nicht mehr... Also dieser Alain hat Sachen in sein Buch geschrieben wie: Es ist weitaus besser, alles aufs Spiel zu setzen und zu scheitern, als vor dem Kamin zu liegen wie eine schnurrende Katze, was ich durchaus unterschreiben würde. Oder auch: nur Narren lachen über den Misserfolg, der Weise lacht über den Faulen und den Bescheidenen über den Furchtsamen, denen der Mut zum Abenteuer fehlt. Schön. Also so, war so ein Pro-Abenteuer-Typ, ne? Ich meine, gut, wenn das Buch heißt Lauter Helden, da musst du schon ein bisschen was raushauen. Das Verhältnis zu seinem Vater ist eher nüchtern kühl und der Vater kommt seinen Pflichten zwar nach, also der nimmt Donald mit auf Ausflüge und zum Cricket, aber so, die haben sich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, die beiden. Und das kippt auch mal ins Negative. Der Vater kommt schon auch hin und wieder mal betrunken nach Hause und randaliert ein bisschen. Und später war es dann so, dass wenn er betrunken nach Hause gekommen ist, dass die Mutter den kleinen Donald einfach über die Gartenmauer zu den Nachbarn abgeschoben hat. Und der Vater dann auf der Suche nach dem Sohn zu Hause randaliert hat und das ganze Haus in Kleinholz verwandelt. Wir hatten zu Hause im Haus meiner Eltern so eine Wäscheklappe im ersten Stock. Das heißt, da gab es einfach so eine... Das ist geil. So eine Klappe aus Holz, die man aufmacht, dann konntest du da Wäsche reinschmeißen und die ist halt unten in der Waschküche rausgekommen. Eigentlich total praktisch, weil dann brauchst du nicht rummachen mit, oh, wer hat wo, wie, welche Wäsche, sondern du schmeißt einfach immer alles runter. Und an sowas musste ich jetzt da denken, ob die sowas einfach so zum Nachbargrundstück rüber hatten. Einfach so, Klappe auf, Kind rein, pup, zu. Wie oft bist du da runtergerutscht als Kind? Gar nicht, weil... Nein, das ist zu eng, oder? Da hätte man reingepasst als Kind. Aber die geht schlicht und ergreifend senkrecht runter. Also die ist nicht irgendwie schräg, sondern wirklich, Klappe auf und dann bumm, runter. Aber unten ist doch weich. Nicht wirklich, weil da unten ist ja... Also da passt ja auch nicht so viel Wäsche rein, weil das ist nur ungefähr, wie breit würde das sein, so einen halben Meter. Dominik, hast du auch den Eindruck, dass der Philipp schon als Kind der Vernünftige war? Ja. Nö, dafür bin ich mit einer Matratze die Treppe runtergerutscht. Das auch klingt ziemlich cool. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich habe den Michel von Lödeberger jetzt meiner fünfjährigen Tochter angedeihen lassen. Und ich muss sagen, dass ich ich mochte den als Kind selber nicht, weil mir der zu frech war. Ich fand den doof mal, was irgendwie. Meine Mutter für ein, ja. Ich fand keine die Ahnung. Eltern wahnsinnig konservativ und streng. Die Mutter ist die ganze Zeit, oh, ihr armer Michel und er ist gar nicht so schlimm und bla bla. Also tatsächlich ist die Mutter überhaupt nicht streng, habe ich so das Gefühl. Ja, aber der Vater, der gleicht es ja mehr als aus. Aber ja, ich denke auch oft an den Michel in der Suppenschüssel. Ich muss gestehen, ich fand dann Pippi Langstrumpf deutlich sympathischer. Irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich glaube bei Michel aus Lönneberge, den habe ich glaube ich nicht gelesen, sondern im ersten Video gesehen. Und da fand ich den irgendwie so unsympathisch, ich weiß gar nicht warum. Dagegen, na, wie heißt denn das? Die Kinder von Bullerbü? Nein. Nee, die Kinder aus der Krachmacherstraße. Da hatten wir eine Hörspielkassette. Das habe ich niemals gehört, tatsächlich. Ja, und bis heute kenne ich, weiß ich noch, eine Situation. Da geht es irgendwie um Lotta, glaube ich, hieß die. Irgendwie, das ist wohl die Jüngste. Die hat irgendwas von der Oma kaputt gemacht. Und dann kommt die Oma rein und sagt dann, Lotta, Kind, was hast du da gemacht? Und dann kommt so ein Jingle. Und ich habe mir schon damals gedacht, so, das ist voll dramatisch. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Drama? Ein bisschen wie Edgar Wallace. Ja, ja, voll. Alle das tot. Das war dann irgendwie sowas wie das Strickzeug aufgedreht oder sowas. Darf ich eine Sache zum beim Thema Nostalgie noch, und ich habe es dem Jürgen vorhin schon geschickt. Es gibt von Jung von Matt, das ist ja ein Name, so eine Agentur, die auch recht bekannt ist und so recht teuer und sonst wie, gibt es jetzt einen Ableger, Jung von Matt Nerd. Also wirklich Nerd, für und von Nerds ungefähr bei Jung von Matt. Also jetzt ist der Nerd wirklich 100% endgültig im Mainstream angekommen. Er war es natürlich schon lange, aber jetzt endgültig. Jetzt für mich ist er durch, so, würde ich sagen. Leck mich am Arsch. Ja, also wenn Jung von Matt jetzt dabei eine Spezialabteilung hat, so um sich drauf zu spezialisieren auf Nerds. Und die haben unter anderem jetzt eine Umfrage, auch irgendwie mega geil, auf PDF hier zum Download auf deren Seite, wo halt irgendwie wie viel Prozent in welcher Altersklasse und männlich, weiblich sich nostalgisch erinnern an und dann halt all die Sendungen meiner Kindheit, so Alf und Lucky Luke und dergleichen. Ich werde das mal auf Twitter auch posten, fand ich super interessant. Ich meine, das ist ja auch richtig, ne, das so als Zielgruppe aufzugreifen, weil das ja tatsächlich eine kaufkräftige Masse inzwischen ist. Natürlich, war, ne? Total. Aber was mich erschüttert hat an der Sache ist, wie alt diese beiden Typen waren, die da jetzt die Geschäftsführung haben. So, naja, aber die sind halt so alt wie wir, weißt du? Bin ich auch, halt, ja eben. Ja, deswegen. Keine Ahnung, das sind halt 40-Jährige so, keine Ahnung, ich meine, du ich fühle mich auch nicht, als wenn ich 40 wäre, aber ich werde halt. Ich bin auch nicht 40. So. Hallo? Ja, genau. Halt, du hast noch wie viele Hallo? Tage so gefühlt? Mein 40. Geburtstag wird genauso ausfallen wie mein 39. Und das sage ich nicht, weil ich eitel bin, sondern weil Corona. Ja, es ist echt der Wahnsinn, ja. Das ist unglaublich. Aber ich meine, speaking of Kaufkraft, das ist halt, also dieses Retro-Teil, was ich irgendwie jetzt mega abfeiere, das hat auch nicht nur 2,50 Euro gekostet, so. Und das ist genau das, die Menschen wollen immer ab einem gewissen Lebenspunkt das, was ihre Kindheit an Freude gebracht hat. Das fand ich super interessant, dass das früher so, also ich habe amerikanisches Video dazu gesehen, früher waren es halt irgendwie Baseball-Trading Cards oder du hast ja den Cadillac gekauft, den du halt irgendwie als Kind geil fandest. So. Das ist so ein typischer Fall von, was du halt früher so in den USA getan hast. Oder und jetzt heutzutage ganz, also der Retro-Gaming-Markt, so original Mega Drive-Module, original alte Konsolen, original Super Nintendo und so, das sind die Preise komplett explodiert, weil es gibt eigentlich kaum jemanden, der es verkauft in gutem Zustand und diejenigen, die es verkaufen, stoßen halt auf eine wahnsinnig große Nachfrage. Wobei ich aber behaupte, das dass das wirklich ein relativ kleiner Markt ist und dass du ja da jetzt halt relativ nahe dran bist und deswegen das mitkriegst. Deswegen kannst du da trotzdem dick Geld machen. Ja, das schon, aber das ist jetzt kein Massenphänomen, glaube ich. An der Stelle muss ich hatte es jetzt vor lauter Klaus und Klaus völlig vergessen, noch ganz explizit mich bei einem Hörerpaar, ich weiß nicht, ob ich sie namentlich nennen soll, ganz, ganz herzlich bedanken, die mir einfach ein fucking NES geschickt haben. Was? Ach, vielen, Mann, vielen Dank. Ich bin umgekebt regelrecht. Ah, das ist aber echt mega. Ja, die schicken mir zwei Mate und ich pack die aus und ich so, zwei Mate, voll nett. Aber warum ist das so groß? Und ich so, holy shit, da ist ein NES drin. Geil. Da fällt mir auch noch ein Punkt ein, den wir jetzt völlig übergangen haben, den wir eigentlich noch hätten am Anfang. Kannst du das noch an den Anfang schneiden vielleicht, Philipp? Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wir haben ein neues Logo. Oh, stimmt. Da, da, da. Tatsächlich. Natürlich was man einfach mal so kurz mitten in der Folge, so bei Minute 70, einfach mal kurz droppt und dann weitermacht. Ja, als wenn nichts gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich kriege ich es eh nicht hin, bis die Folge live geht, die Webseite umzubauen. Von daher, vielleicht haben wir auch erst bald ein neues Logo. Aber die Folge Der Plan wäre schon, ja, es gibt jetzt ein neues Episodencover und der Plan wäre schon auch das Logo der Folge. Dominik, ich spreche in deine Richtung. Der Plan wäre auch, das Cover für den Podcast zu ändern bei Veröffentlichung. Ja, das krieg ich hin. So, ich glaube eigentlich. Hast du mein Zwinkern gehört? Nein, eigentlich nicht, aber vielleicht können wir das einfach im Anschluss nochmal klären. Um nochmal auf Philipps Matratzengeschichte zurückzukommen. What? Okay. Ich damit okay, die Treppe runtergerutscht bin. Hast du jetzt gedacht, es geht um irgendwelche Bettgeschichten? Jetzt habe ich kurz überlegt, so, what? Unter Gleichaltrigen ist Donald der Kühne, der Wagemutige. Er hat eine Furchtlosigkeit und Abenteuerlust, die jeden um ihn herum wahnsinnig feige aussehen lässt. Er ist Alleinunterhalter, Schauspieler, er ist temperamentvoll, scharfsinnig, intelligent und er ist handwerklich begabt. Er ist forsch, fast schon brutal, wenn ihm mal was nicht nach dem Kopf geht. Und da gibt es dann so Beispiele aus seiner Jugend, wie dass er mal hinter so einem Schuppen irgendwie mit dem Luftgewehr auf Vögel schießt. Wow. Und dann von dem Wachmann entdeckt wird. Und er dann halt eiskalt dieses Luftgewehr auf diesen Wachmann richtet, so lange, bis der sich eingeschüchtert zurückzieht. Ja. Okay, das finde ich eigentlich das Bemerkenswerteste, dass er sich in die Flucht schlagen lässt. So, das ist auch nicht irgendwie. Naja, du, das ist ganz schön unangenehm. Das gibt einen saftigen blauen Fleck, wenn dich da einer erwischt. Mhm. Und wenn du nur scheiße bezahlt wirst für das Bewachen von so einem komischen Maschinenschuppen, dann überlegst du das halt. Okay, gut. Okay. Nach dem Krieg wird Donald dann heim ins Mutterland England geschickt aufs Internat. Und er schreibt regelmäßig nach Hause, schreibt, dass er seine Eltern sehr vermisst. Und aus den Briefen lernen wir auf jeden Fall auch eins, und zwar, dass er so eine Schreibmarotte hat. Also er lässt manchmal willkürlich, andersrum. Er macht manchmal willkürlich unsinnige Konsonanten in Wörter. Also macht so zweimal einen Konsonanten hintereinander, wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt und so. Also er hat so einen ganz eigenwilligen Bescheiment. Ja, so einen ganz eigenwilligen Schreibstil. Und das ist interessant. Also eigentlich könnte man da auch einfach drüber weggehen und sagen, er konnte nicht gescheit schreiben. Aber es ist ein interessanter Splen, der es später für Historiker auch sehr einfach macht, zu unterscheiden, was vielleicht von ihm verfasst wurde und was vielleicht von ihm nicht verfasst wurde. Mhm. Interessantes Detail am Rande. Indien wird ja, wie ihr ganz sicher wisst, 1947 unabhängig von der Krone. Genau. Der mittlerweile zweite Mann von Donalds Mama schickt jetzt auch die Mama nach England. Und er verkauft dann alles, was er in Indien besessen haben und steckt das ganze Geld in eine pakistanische Sportartikelfabrik. Ja, genau. Eine pakistanische Sportartikelfabrik. Ja, nicht ist weit weg, politisch interessant. Genau, aber er produziert nur da. Er macht jetzt keine Sportfirma in Pakistan auf, sondern er produziert in Pakistan. Ja, davon gehe ich aus. Okay, aber es ist ja auch egal, weil es geht in die Hose. Also es ist ein wirtschaftliches Wagnis, das ziemlich schnell ziemlich in die Hose geht. Okay. Und ja, die gute Seite ist, sie sind dann irgendwann pleite, aber zumindest wieder vereint. Ja, und also zumindest Donald mit seiner Mutter. Ich weiß gar nicht, ob der Vater kommt dann auch nach. Also der Stiefvater. Und sie schlagen sich dann halt irgendwie in England durch, aber oft so ein bisschen auch auf Kosten von Verwandten und Freunden. Donald würde eigentlich ganz gerne auf eine Schule gehen, wo er zum Flugzeugbauer ausgebildet wird. Aber das gibt die finanzielle Lage in der Zeit einfach nicht her. Und die Situation wird sogar noch verzweifelter, als der Stiefvater 1948 dann auch noch bei der Gartenarbeit an einem Herzinfarkt stirbt. Oh, okay. So, also ein bisschen wie der Pate. Der was? Der Pate. Der Pate. Aber der ist tatsächlich nicht an der Gartenarbeit gestorben, sondern nur im Garten. Er ist an der Gartenarbeit gestorben? Ich weiß nicht, woran der Pate gestorben ist. Ist das ein Codewort für, irgendjemand hat ihm eine Harke ins Auge gerammt, oder? Ja, die Gartenkralle, wenn sie jetzt anrufen. Nein. Also es ist tatsächlich, also das ist jetzt wirklich kein großer Spoiler, weil das der Pate, die Trilogie, die erstreckt sich ja über das ganze Leben so von mehreren Mafioso in dieser Familie. Und der Charakter, der quasi von Marlon Brando gespielt wird, der dann der Vater von Al Pacino ist quasi, der stirbt quasi friedlich, in Anführungszeichen, mit seinem Enkelkind im Garten. Also der hat quasi einen Herzinfarkt, während er mit seinem Kind im Garten ist. Das ist aber jetzt auch nicht irgendwie dramatisch in dem Moment, weil das kleine Kind noch viel zu klein ist. Und Die Sache mit der Orangenschale, Scheibe, ne? Ja, genau. Ja, so ist es. Ich prophezei mal, egal wie lange meine Biografie mal geht, ich werde nicht bei der Gartenarbeit sterben. Okay. Gewagt. Meine Prophezeiung. Dabei hast du sogar einen. Ja. Und die einzige Arbeit, die ich in meinem Garten verrichte, ist tatsächlich Katzenscheiße entfernen. Das wäre so großartig, wenn du einfach so eine uralte Prophezeiung hättest, wo irgendwie drei Dinge auf dieser Liste schon quasi passiert sind, obwohl sie total unlikely waren, und du dann deine letzten Jahre irgendwie dich überall verschanzt, weil du nicht im Garten sterben willst. Das wäre auch so eine klassische Horrorstory. Im Garten sterben könnte ich mir schon durchaus vorstellen, aber nicht bei der Gartenarbeit. Das ist ein entscheidendes Teil. Bei der Gartenarbeit zusah. Ein entscheidendes Teil. Ich überlege ja tatsächlich, mir jetzt eine Sauna in den Garten zu bauen. Ja. What? Ich würde auch nicht gerne in der Sauna sterben, aber vielleicht danach an der frischen Luft oder so. Saunieren vermisse ich immer mit auch sehr, muss ich gestehen. Ein Kumpel von mir hat ein opulent großes, die sind nicht so reich, die hatten nur etwas Glück und Fortune und Fleiß. So, die haben auf jeden Fall in Nürnberg Garten. Redet er wieder über mich? Ja, ausnahmsweise bist du es nicht, aber es tatsächlich, ich überlege gerade, ob all das auf dich auch zutrifft, aber ist egal, da denke ich nochmal schärfer irgendwann anders drüber nach. Auf jeden Fall, der andere Freund von mir hat ein Grundstück, wo ein absurd geiler großer Garten mit dabei ist, wirklich auch verwinkelt und alles, mitten in Nürnberg. Und die haben da so viel Platz und so viel Energie, dass sie einen Pizzaofen jetzt schon errichtet haben, eine Party-Bar, die haben Schweine, haben die gehalten, und Hühner gleichzeitig. Jetzt haben sie sich, also es klingt absurd, das alles, aber es ist wirklich das alles. Dann haben sie jetzt einen Swimmingpool sich noch reingebaut in der Pandemie. Und jetzt habe ich die Tage, hat er gemeint, er kriegt eine Karpfenlieferung heute, so ungefähr. Er kann nur so und so lang das und das machen. Und dann habe ich noch scherzhaft gesagt, lebend. Und dann hat er nicht geantwortet, weil es hätte auch sein können, dass er halt zum Abendessen halt Karpfen bestellt hat. Aber er ist auch ein großer kulinarischer Freund so. Und ich hatte schon so eine Vermutung. Auf jeden Fall ist es jetzt wirklich bestätigt, dass er dem lokalen Karpfenzuchtverein seinen Swimmingpool in den Wintermonaten zur Verfügung stellt. Und jetzt haltet euch fest, er darf sich in der Woche 2 bis 3 Karpfen rausnehmen. Der nimmt sich aber ganz schön was raus. Wie viele fucking Karpfen passen denn in einen so einen Teich? Oh, da passen schon ein Schwimmbad. Das ist ja unglaublich. Aber die schmecken danach so nach Chlor. die müssen ja viel mehr noch haben, wenn er quasi sich allein als Bezahlung darf, er sich halt welche rausnehmen, so. Mhm. Das war ja meines Vaters große Leidenschaft, war sein Karpfenteich, den er jetzt auch nicht am Haus hatte, aber immer wenn er dann genug von Familie hatte, ist er irgendwie ins Nachbardorf zu seinem Karpfenteich und fand das also da, nie, er ist da nie hin quasi. Genau, ja. Nie hin. Und okay. Wir haben den dann auch nach seinem Tod verpachtet und das war auch so ein Schweinedeal. So, ich glaube 15 schlachtreife Karpfen im Jahr war die Pacht für diesen Teich. Und irgendwann schlachtreif ist auch ein herrliches Adjektiv. Ja, und irgendwann wollten die aber, die den gepachtet haben, lieber Geld bezahlen und das finde ich total doof, weil jetzt kriege ich keine Karpfen mehr. Und sonst war das dann immer so, dass es dann noch regelmäßig Karpfen gab aus dem fast eigenen Teich. Das habe ich sehr geliebt. Jetzt muss ich schauen, wo ich an meine Karpfen komme. Hä, aber die geben dir auch keine Prozente und nix, oder was? Na, die haben jetzt da auch hauptsächlich keine Karpfen mehr drin. Also daran hing es eigentlich hauptsächlich, dass die da andere Sachen irgendwie drin haben. Seid ihr so Karpfen-Fans? Also ich mag's schon gerne. Naja, ja, das ist schon so ein bisschen, das ist für mich ein bisschen Kindheit und Familie. Das ist für mich ein Familiending, Karpfen. Das finde ich total interessant, weil ich selber ja aus Höchstadt komme und das ist ja eigentlich so die Karpfenhochburg. Und selber finde ich Karpfen, also das ist so, ich esse mal gern einmal im Jahr und dann ist auch irgendwie wieder gut. Also mich treibt das gar nicht so sehr um. Und es ist halt einfach, also mal ganz ehrlich, der ist halt geil, weil er paniert und frittiert ist. Ja, es ist halt nett. Der blauer Karpfen zum Beispiel finde ich auch sehr lecker. Ja, ich finde einfach sozusagen so, der Fisch selber schmeckt mir nicht besonders. Also Karpfen isst du in der Regel, wenn du sonst eigentlich kein großer Fischesser bist. So, ja. Karpfen isst du trotzdem. Ja. Sonst hätte ich ihn als Kind auch nicht gemocht. Also das ist so, wie der typischerweise in Franken zubereitet ist, hat das mit einem Feinschmecker-Fischgericht nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und deswegen, ja, das ist ja das, was der Philipp auch sagt, dass halt mögen der aus der Fritteuse so schmeckt halt vieles geil so. Ja. Wollten wir nicht mal, Dominik, wir hatten doch auch mal noch so einen Trip vor, nach wohin war denn das? Zu der Eischgründer Karpfenweiße? Nee, wie? Boah, das, wo da war das? Wir doch schon ein paar Mal so, aber da. Nein, da, wo das ursprünglich herkam, das war ja nicht da, wo wir das Bier gekauft haben, sondern wo das. Vor allen Dingen, das ist bei der Nähe, da wohnt der Sean in der Nähe. So. Echt? Ja. Da machen wir einen Ausflug. Der wohnt ja bei Schlüsselfeld. Da, genau, ja, aber das ist ja die Eischgrund. Genau, da komme ich ja her. Aber genau, hallo. Aber da machen wir mal einen größeren Ausflug hier mit dem Herrn Weißmann und dem Herrn Behrens und das wird total super. Wenn man es wieder darf, gehen wir dann zum... Little known fact, ich habe den Sean, der jetzt seit wie vielen Jahren, seit 15, 17 Jahren in Deutschland ist und jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, habe ich Karpfen entjungfert letztes Jahr. Was hast du denn Karpfen geliefert? Entjungfert, wir waren gemeinsam essen. Ja, und ich habe erfahren, dass er in seinem Leben noch nie einen Karpfen gegessen hat und ich habe gesagt, das ist völlig inakzeptabel und wir essen jetzt einen Karpfen. So. Und was hat er gesagt? Fand's gut, tatsächlich. Ja. Ich rangiere etwas weit hinten auf Seans Liste an tollen Deutschen, habe ich mitbekommen. Das knickt mich nachhaltig. Sean, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Das geht so. Oh. Schwierig. Also, Herr Kraus, machen Sie mal weiter. Donald ist 16 Jahre alt, als er das Internat verlassen muss. 16 Jahre blondes Haar? Wallendes Haar zumindest. Tatsächlich auch, glaube ich, blond. Er ist, glaube ich, so ein bisschen dunkleres Blond, glaube ich. Und im Großen und Ganzen nimmt er es relativ gelassen auf und er hat dann auch mal so ein bisschen was mit Mädchen laufen, so in der Zeit zum ersten Mal. Und er hat schon sehr eigene Ansichten auch auf die Welt. Und eine davon ist, dass 16 so das entscheidende Alter ist für einen Menschen. Also er glaubt oder er ist überzeugt davon, dass sich mit 16 dann zeigt, was man für einen Mensch ist und was man später dann auch für einen Mensch sein wird. Mit 16 entscheidet. Okay, ich möchte ganz vehement dagegen argumentieren. Ja, ich glaube, das ist auch heute nicht mehr so, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Zeit vielleicht tatsächlich auch noch eher so war. Okay. Er meldet sich dann zur Reifeprüfung an einer Londoner Uni an und besteht mit sehr guten Noten in den Geisteswissenschaften und mit nicht ganz so guten Noten in den Naturwissenschaften. Und er studiert dann Elektrotechnik am Royal Aircraft Establishment Technical College und fragt mich aber jetzt bitte nicht, wie das finanziell sich gestaltet. Also ich vielleicht hätte dich eher gefragt, ob man in dem Alter schon Elektrotechnik hätte studieren können, aber tatsächlich habe ich jetzt gemerkt, dass das tatsächlich ja doch schon 20. Jahrhundert ist und das wahrscheinlich ein doofer Gedanke war. Ja. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt gedacht, dass du meinst, weil er erst 16 ist, aber okay. Ach, weißt du. Das ist ja wahrscheinlich, wie so viele von unseren Protagonisten und Protagonistinnen, ein etwas wahnsinniges Genie. Ja, das war das. Sehr nahe drin. Woher weißt du? Aus Briefen wissen wir, dass die Mutter in der Zeit dann ja mehr oder weniger komplett verarmt und sehr, sehr dringend auf die Hilfsbereitschaft der Menschen um sie herum angewiesen ist. Also sie frisst sich quasi bei den Nachbarn durch und ist auf die Hilfe der Familie angewiesen. Erst schmeißt sie mir den Jungen rüber, jetzt geht sie selber zum Essen rüber. 1953 tritt Donny der Royal Air Force bei und leistet dort 3 Jahre im Dienst der Luftwaffe. Da lernt er fliegen und schafft es bis zum Offizier. Oder ist ja doch wieder sehr nah an dem eigentlichen Wunsch, mit Flugzeugen zu arbeiten zumindest. Ja, er wollte ja eigentlich Flugzeug bauen. So, jetzt fliegt er zumindest, das ist schon mal nicht so ganz weit weg. Ja. Er fällt dann in der Zeit hauptsächlich mit relativ kruden und oft auch intelligenten Aufsätzen auf, die er da halt in der Ausbildung dann verfasst. Und da stehen dann auch so ganz Pseudo-Weisheiten drin, wie man muss an die Bedeutungslosigkeit des Glaubens glauben. Ich mag krude und intelligent als Kombination. Ja, das habe ich mir tatsächlich auch gerade gedacht. Ja, wie würdet ihr das denn klassifizieren? Lasst euch mal den Satz auf der Zunge zergehen und ordnet den mal für mich ein. Er ist im Prinzip Bild-Zeitungsredakteur. Na, das ist tiefer. Die Diskussion hatte ich die Tage schon. Das sind ja alles super schlaue Leute. Die entscheiden sich halt nur, eine gewisse Richtung einzuschlagen. Die entscheiden sich auch für eine gewisse Oberflächlichkeit. Und das ist aber eine andere Kategorie. So, man muss an die Bedeutungslosigkeit des Glaubens glauben. Das ist schon was. Naja, er verdient als Offizier in der Luftwaffe jetzt genug, um zumindest dann so in der Öffentlichkeit den schneidigen Offizier zu mimen, ja, und so ein bisschen anzugeben. Und er kauft sich dann auch einen alten Lagonda. Das ist eine Automarke, die dann irgendwann mal bei Aston Martin gelandet ist. Also die ist auch nicht mehr, die ist irgendwann aufgegangen. Lagonda habe ich auch gehört. Das sagt man nichts. Nichts sagt mir das. Und mit dem Auto ist er viel und meist viel zu schnell unterwegs. Er ist ja, ihr erinnert euch, er ist so der Tollkühne, ja, den alle auch anhimmeln und dem alle nacheifern wollen. Und so macht er auch die Kneipenlandschaft in Farnborough, wo er gerade wohnt, macht er unsicher. Und er ist auch immer der Erste, wenn er wo reinkommt, der die erste Runde spendiert. Da will man hier jetzt alle Themen wieder mitnehmen. Erst die tollkühnen Männer in ihren, ja, rasenden Kisten haben wir jetzt wieder hier gestreift. Jetzt die Kneipe, es zieht sich durch. Ja, jetzt müsste er noch Golf spielen und dann wär abgehakt. Nee, ich glaube, Spoiler, er spielt kein Golf. Er muss immer im Mittelpunkt stehen. Das ist so sein Ding, ja. Einerseits, weil er so einen Mut hat und auch so einen Abenteuerdrang. Und er steht aber auch oft im Mittelpunkt, weil er geistig, also das ist auch eine interessante Formulierung, die stand aber tatsächlich so in dem Buch, das ich dazu gelesen habe, weil er geistig viel beweglicher ist als die meisten Leute um ihn herum. Das finde ich eine sehr interessante Umschreibung. Also er ist auch aufgeweckt, ja, und das nutzt er, um sich einfach gut dastehen zu lassen. Seine Freunde himmeln ihn an und denen, die ihn nicht anhimmeln, zeigt er die kalte Schulter. Und die um ihn rum, also hauptsächlich geht es bei denen weil er halt mutig ist, aber sie finden auch spannend, dass er so eine Leidenschaft, er stürzt sich mit so einer Leidenschaft in Dinge. Ja, also er geht so all in. Er kann sich so in Abenteuer stützen, das machen ja auch viele, aber er ist dabei so leidenschaftlich, ja, dass man eigentlich am liebsten mitgehen würde, ja, auch wenn es noch so dumm ist. Mitreißend. Ja. Ein Typ wie du. Ein Typ wie ich. Naja, aber ja? Das erinnert mich jetzt fast ein bisschen, oder jetzt geht natürlich so ein bisschen die Vermutung auf, oder so die Parallelen, zu Investoren, die irgendwelche krummen Geschäfte machen. Weil auch die haben ja die wahnsinnige Fähigkeit, Leute für Dinge zu begeistern und mitzureißen, nutzen die aber halt, sagen wir, auch für nicht ganz so gut ethische Dinge. Und dann kauft er GameStop-Aktien und Short Squeezed, nein. Ja, wer weiß, was da der Zustand ist, sobald die Folge wieder rauskommt. Da ist schon wieder alles. In jenen Tagen lässt er sich auf Enid ein und es entspinnt sich eine leidenschaftliche Affäre, die ihn sein Leben lang nie mehr ganz loslassen wird. Aber Enid ist jetzt irgendeine Frau, die wir schon kennen? Oder? Nein, und das ist auch insofern bemerkenswert, als dass ich kein Wort mehr über Enid verlieren werde diesen Abend. Aber sie wird ihn nie mehr ganz loslassen. Ja, das müsst ihr einfach so hinnehmen. Das ist eine komplizierte Beziehung. Dann ab sofort die Hand so, trägt immer mit sich rum und... Ganz komplizierte Beziehung. Für die meisten etwas überraschend wird Donald gebeten, die Royal Air Force zu verlassen. Es ist auch nicht so genau überliefert, warum, aber man erzählt sich, er wäre eines Nachts betrunken mit dem Motorrad durch die Kasernenschlafräume gefahren. Was ziemlich episch wäre. Und es würde ja auch zu ihm passen. Also ich meine, das ist ein Lausbuben-Ding, so hätte ich gesagt, aber es ist schwerwiegend genug. Der Michel von Lönneberger. Nein, er trug dabei keine Suppenschüssel auf dem Kopf. Das Vergehen ist schwerwiegend genug, dass er seinen Hut nehmen muss, aber es ist nicht so schwer, dass er sich nicht sofort bei der Armee einschreiben kann. Also, dass er so, weißt, für Militär komplett verbrannt wäre, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Das wundert mich aber tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass wenn du dich bei einem disqualifizierst, dass du bei den anderen automatisch auch disqualifizierst. Ich weiß nicht, wie viel dann Air Force und Armee am Ende des Tages wirklich miteinander zu tun haben. Das würde mich mal interessieren, wie das dieser Tage ist. So, also. Ich kann mir aber auch da vorstellen, dass es da so gewisse Prestige-Hierarchien der verschiedenen Militärzweige gibt. Ich denke auch, dass du heute auch noch bei uns bei einer Kaserne rausfliegen kannst und trotzdem bei der Hamburger Marine dann anheuern oder so. Das könnte ich mir schon. Das beruhigt mich. Wenn das Vergehen nicht so schwer ist. Wobei ich glaube, heute wäre tatsächlich mit dem Motorrad durch die Schlafräume donnern, wäre heute, glaube ich, ein relativ schweres Vergehen. Ich glaube damals nicht, aber heute wahrscheinlich schon. Da wäre heute das ja tendenziell gar nicht mal so wild, weil wenn es eine Elektromaschine ist, ist er nicht so laut und macht nicht so viel Krach. Und du hörst es gar nicht kommen, kannst weiter schlafen. Voll gut. Voll nett. Das ist wie mit dem Baum, der im Wald umfällt und niemand hat es gehört. Wenn du mit dem Motorrad durch die Kaserne fährst und niemand. Ist es dann überhaupt passiert? Das wäre auch die perfekte Verteidigung vor so einem Militärgericht oder so. Bist du dann trotzdem der absolute Checker? Oder? Haben Sie den Korrent? Nein, sind Sie mit dem Motorrad durch die Kaserne gefahren? Ja. Er besucht einen Kurs über elektronische Kontrollgeräte, wo ich schon beim Gedanken daran einschlafe. Aber er kracht dann auch einmal nachts mit dem Auto in einen Bus. Hat überhaupt nichts mit einem zu tun. Sind aber zwei Fakten, die ich euch noch unbedingt mitgeben wollte. Irgendwie was verletzt oder irgendwas? Oder? Nee. Okay. Er hält sich auch nicht mit so kleingeistigen, spießbürgerlichen Dingen auf wie Führerschein oder Kfz-Versicherung und fährt auch weiterhin irgendwie nachts in der Gegend rum. Und einmal bringt ihn das tatsächlich auch bei einer Polizeikontrolle in ziemliche Schwierigkeiten. Wo es dann so weit kommt, dass sie denken, er hätte das Auto geklaut und er dann erst zu Fuß versucht zu flüchten und dann mit einem Sprung in den Kanal, dann aber gefasst wird und weil gerade so die Regierung gerade so eine Anti-Auto-Diebstahl-Kampagne fährt, landet er sogar in der Verbrecherkartei von Scotland Yard. Okay. Nicht so gut. Und das ist jetzt wirklich doof, oder? Jein. Das ist jetzt ein spannender Punkt. Punkt in seinem Leben, weil das eigentlich so eine Geschichte ist, die auch sehr gut zu ihm passt. Ne? Und eigentlich wäre das jetzt eine Geschichte, die er mitnimmt und in der Kneipe erzählt und die er so zur Anekdote macht. Aber die behält er irgendwie für sich. Also ich weiß nicht, ob er da jetzt schon ruhiger wird, ob er da jetzt schon irgendwie sich gesellschaftlich so ein bisschen schon anfängt zurückzuziehen oder irgendwie. Aber er spricht nicht mal mit engen Vertrauten über diese Autogeschichte und diese, dass er ein gesuchter Verbrecher ist. Also ein verurteilter Verbrecher. Es kommt ein Verfahren, er ist noch nicht verurteilt, aber er ist jetzt nicht auf der Flucht vor der Polizei. Das ist vielleicht schon eine wichtige Information an der Stelle. Das beruhigt mich. 1956 scheidet er aus der Armee aus und fasst dann den Entschluss, auf die Universität in Cambridge zu gehen. Da scheitert er am Latinum. Aber was will er jetzt? Er hat doch eigentlich schon eine Bildung aufgebaut, oder nicht? Ja, aber der ist auch so, ich glaube, für ihn ist das noch nicht so wahnsinnig zielgerichtet. So, er ist neugierig, er ist aufgeschlossen, er ist aufgeweckt, er ist intellektuell so ein bisschen, ja, und er will sich einfach, glaube ich, noch weiter fordern. Und aber unterm Strich ist es ihm dann auch nicht wichtig genug, dass er dann irgendwie sowas macht, wie sich hinsetzen und Latein zu lernen. Ja, ne, finde ich ja auch erstmal sympathisch, so ein bisschen wissenstechnisch auch umtriebig zu sein. Genau. Er verdient sich seinen Lebensunterhalt tatsächlich trotzdem an der Universität. Also er ist da im Labor irgendwie und hilft da im Labor aus. Allerdings nicht in Cambridge, sondern in Reading. Und das ist so im Alter von 24 ungefähr. Und er gilt schon auch so ein bisschen als Lokalheld in seinem Ort und als kleiner Intellektueller. Und natürlich, weil er auch immer seine fundamentalen Ansichten, die er früher schon hatte, auch die nicht... Die fundamentalen Ansichten? Fundamental, haut er mal dann raus. Und er motiviert auch andere, über grundsätzliche Fragen nachzudenken, wie ist das Leben nur ein Spiel gegen Obrigkeiten, Gesellschaft und Gott? Sowas zum Beispiel. Oder ganz spannend auch, das müsst ihr euch jetzt merken, er hat so eine Theorie. Und seine Theorie ist, der Mensch wird sich bald so weiterentwickeln, dass sich sein Geist von seinem Körper trennen kann und ohne den Körper weiter existieren. Okay. Das ist eine seiner Theorien. Also so ein bisschen, obwohl wir können dann irgendwann uns hochladen, irgendwohin in irgendwas, ja, wie auch immer definiertes. Geht so in die Richtung, ja. Ich weiß gar nicht, ob er das technologisch sieht oder ob er das eher so metaphysisch irgendwie, keine Ahnung, spirituell sieht. Und er hat auch immer mal so spirituelle Anwandlungen, aber eigentlich ist er Teamwissenschaft. Mhm. Das also ist so ein bisschen... Ja, Teamwissenschaft. Ja, ja. Okay. Irgendwie schon. Ich habe nämlich die perfekte Überleitung gerade zu dem Thema, was ich eher ansprechen wollte. Ich habe nämlich gerade eine Out-of-Body-Experience, weil dadurch, dass wir jetzt so viel Zeit quasi mit Klaus und Klaus und dergleichen und Vorbereitungen verbracht haben, muss ich so dermaßen aufs Klo gerade, dass ich meinen Körper schon von außen sehe. Aber weißt du was, dann fahre ich derweil einfach mal meinen Tisch hoch und wir machen eine kurze Audio. Ihr könnt ja auch, ihr könnt auch weitermachen, ich bin sofort wieder da, okay? Dann lernt Donald die Irin Claire kennen. Und direkt beim ersten Treffen sagt er ihr zwei Dinge voraus. Die erste ist, du wirst einen ungewöhnlichen Mann heiraten. Und die zweite ist, ich weiche nicht mehr von deiner Seite. Ach so, ich habe jetzt gedacht, so was wie ein Ich bin ungewöhnlich. Ja, ja, ganz so platt war er nicht, aber das Ergebnis ist das gleiche. Aber klingt trotzdem schon so ein bisschen unangenehm, sag ich mal. Ja, naja. Sie haben sehr geheiratet, so, es kann nicht so schlimm aus ihrer Sicht gewesen sein. Auch es ist ja, weiß man nicht. Es ist ja auch tatsächlich so, ne? Also vieles, was dir in so alten romantischen Geschichten und so als, oh, ist das lieb und romantisch verkauft wird, empfindest du heute als, wow, ist das unangenehm. Mhm. So. Total. So auch das, er steht jetzt dann nämlich Tage, Wochen, Monate lang jeden Tag bei ihr vor der Tür und so lange, bis er sich dann 1957 das Ja-Wort geben. Da muss ich mal sehen, okay. an meine Großtante, nehmen wir mal, das ist nicht mehr Großtante, naja, aber sozusagen so eine Tante älteren Semesters denken, die damals erzählt hat, als ich gefragt habe, wie hat sie eigentlich ihren Mann kennengelernt, und ja, der war halt irgendwie beim lokalen Tanzabend mit dabei, hat sie dann nach Haus begleitet, obwohl sie eigentlich nicht so recht wollte, und dann hat er mir wieder nachgefragt und so, und dann hat sie irgendwann gedacht, naja, ist schon okay. Und dann hat ihn einfach irgendwann lieben gelernt, und das ist so manchmal, ein wahnsinnig pragmatisches, ja. Und ich habe nie jemand erlebt, glaube ich, in meinem ganzen Leben bisher, die so liebevoll miteinander so lange umgegangen sind. Die hatten irgendwann Diamanten eine Hochzeit und so und waren immer noch unglaublich süß miteinander. Wahnsinn. Ja, manchmal ist Neinsage aber auch einfach anstrengend. Ja, das klingt jetzt wirklich sehr falsch. Aber es ist doch so. Na, egal. Also, ja. Donald heiratet jetzt sehr entfernt in die erfolgreiche irische Unternehmerfamilie Guinness ein. Oh, auch nice. Auch das ist ein Umstand, den ich jetzt dann nicht mehr erwähnen werde. What? Aber sind das die mit dem Bier? Ich glaube schon, dass die auf die zurückgehen. Ich weiß nicht, ob die damals schon in Bier gemacht haben, aber das müsste schon der Schlag sein. Das erste Jahr als Ehepaar verbringen sie noch bei Donalds Mutter, die ja auch immer noch pleite ist. Als dann aber der Sohn James auf die Welt kommt, ziehen sie um in was Eigenes. Und Donald findet dann jetzt auch Freude in seinem neuen Hobby, dem Segeln. Und er findet auch Freude in seiner Familie, die dann so zwischen 1960 und 1962 auf insgesamt 6 Köpfe anwächst. Also 4 Kinder insgesamt. Ganz allein? Ich glaube, er hatte da vielleicht seine Finger und womöglich auch noch andere Dinge im Spiel. So ein Schlingel. Donald tingelt durch eine Handvoll Angestelltenverhältnisse, aber er ist auch so, ich meine, so wie ich ihn euch jetzt schon vorgestellt habe, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass er so ein, ja, beruflich notorisch so ein bisschen frustriert ist und unterfordert und er bleibt selten irgendwo lange und es gibt eigentlich nur eine einzige logische Schlussfolgerung dann für ihn, er gründet seine eigene Firma. Okay, natürlich. Electron Utilization, ein Elektronikunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Erfindung von technischen Geräten befasst. Was jetzt mal ja alles heißen kann. Aber nur die Erfindung und auch nicht der Vertrieb und der Verkauf und die Produktion. Ja, doch, also okay. Tatsächlich hat er einen ganz smarten Plan. Ja, er baut jetzt so eine kleine Werkstatt auf und er arbeitet dort an einem elektronischen Peilgerät für die Navigation auf See. Also sowas, dass man mit dem man anhand der Funkfeuer an Land dann seine Position relativ einfach bestimmen kann. Und das ist was, das gab es damals schon, das ist nichts Bahnbrechendes und das ist eigentlich nur eine Verbesserung des Status Quo. Das ist was relativ Kompaktes, relativ klein, man kann es mit einer Hand bedienen, das ist wohl relativ neu, aber das Gerät an sich ist jetzt nicht radikal innovativ, aber es ist ein ziemlich smarter, per se, okay? Ist ein, genau, ist ein richtig, ist ein richtig smarter Move, mit sowas anzufangen, weil es ist managebar, du kriegst es irgendwie verkauft und erklärt. Naja, gut, werden wir dann sehen, wie das läuft, aber eigentlich ist er ja so der super Freigeist und hat eigentlich viel krassere Projekte im Kopf, aber er macht geht einen ganz smarten Weg, finde ich. Und wenn er jetzt nicht in der Werkstatt hockt und die Welt ausblendet, dann fährt er mit seinem neuen Segelboot, der Pot of Gold, hinaus aufs Meer, um dort Pot of Gold die Welt auszublenden. Der Pot of Gold. Okay, maßlos unbescheiden? Ein bisschen. In seinem provinziellen Wohnörtchen, das wird jetzt schwer, weil der Ort kommt heute oft, Tynmouth. Nicht so schlimm. Naja, geschrieben wird es T-E-I-G-N und dann M-O-U-T-H. Also man könnte auch sagen vielleicht Tynmouth, aber ich bin relativ sicher, es heißt Tynmouth. Da gilt er nach wie vor als Intellektueller und er findet dann auch in der Nachbarschaft so ein paar Freunde, die auch ein bisschen ähnlich drauf sind und mit denen er dann auch über so seine, ja, was er früher schon gemacht hat, so Grundsatzfragen des Lebens diskutiert und er schließt sich dann auch einer lokalen Laienschauspieltruppe an. Aber darf ich mal ganz kurz, wird er als anstrengend empfunden, so bei seinen Kumpels und so? Oder was kannst du mir sagen? Ich werde dir gleich zwei Zitate von zwei seiner Freunde vorlesen über ihn. Okay, danke. Vielen Dank dafür. Also ich finde im Moment wahnsinnig. Und dann können wir mal drüber reden, wie wir ihn finden. Ja, ich bin gerade sehr zwei. Okay. Dann mach ich das. Ich gebe euch noch die zwei Zitate. Also er hat witzigerweise zwei sehr unterschiedliche, mehr oder weniger beste Freunde für seine unterschiedlichen Facetten. So, ja, mit dem einen macht er eher das, so die intellektuelle Nummer, mit dem anderen macht er eher so die Abenteuernummer. Und die beide hat man irgendwann mal unabhängig voneinander befragt und die antworten so. Peter Beard, das sagt über Donald. Die Sache war die, dass Donald sich für einen Gott hielt. Er war absolut von sich überzeugt, alles in seinem Leben drehte sich darum. Und er war immer so fix und so schlau, dass er auch die anderen dazu brachte, an ihn zu glauben. Er hielt sich für großartig, und das war er auch, ein wirklich toller Kerl, ein Genie, aber er war halt nicht Gott. Und deswegen war er an seinen ganzen Schwierigkeiten selbst schuld. Mhm. Okay. Peter Beard. Und dann hat er noch den Freund Ronald Winspear, der sagt über ihn: Ich habe Donald Crowhurst nicht verehrt. Ich habe ihn anerkannt als den lebendigsten und authentischsten Menschen, dem ich je begegnet bin. Wenn er Leute zu beeindrucken versucht und sich selber verkaufte, dann hatte er irgendetwas Schäbiges, Zweitklassiges an sich. Aber wenn er wusste, dass er nicht Theater zu spielen brauchte, dann konnte er sich entspannen und einfach erstaunlich lebendig sein. Donald war kein Mensch, mit dem man gemeinsam Geschäfte machen konnte, aber er war jemand, den man sehr bewundern musste. Und dieser Beschreibung kann ich mir gar nichts vorstellen. Also was heißt denn, er ist lebendig, wenn er nichts verkaufen musste? Weil gerade wenn er was verkaufen will, ist er doch lebendig und versucht die Leute irgendwie von sich zu überzeugen. Ja, das habe ich überhaupt nicht kapiert. So. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, denn es gibt ein paar Sachen, die ich ja auch schon jetzt an seinem Werdegang oder an den Dingen, die er tut, ja doch recht grundsympathisch finde. Ne? So Dinge wie, oh, Theater spielen, oh, gerne da ein bisschen im Mittelpunkt stehen und Ähnlichem. Dem würde ich mich ja auch nicht entsagen in die Richtung. Und ich kann auch ein bisschen verstehen, so dieses, naja, dass du halt mehr für eine Sache brennst, die du innerlich total geil findest oder wo du andere Leute mit an Bord holen willst, sobald du aber anfängst mit irgendwas, naja, dann sozusagen von außen dir selbst aufobtruiertem oder indoktriniertem, das dann wieder weitergeben zu müssen, so im Sinne von, hier, verkauf mal die Werte unserer Firma weiter, naja, okay, ich mach halt. Dass dann da so ein bisschen das Feuer fehlt, das ihm für die Dinge, von denen er innerlich heraus überzeugt ist und deswegen dafür brennen kann, dass ihm das dann so fehlt. Das kann ich irgendwie auch verstehen und nachvollziehen. Also ich glaube, diese zwei Zitate zeigen hauptsächlich, dass er sehr unterschiedliche Facetten hat, die er auch unterschiedlichen Leuten gegenüber mehr oder weniger an den Tag legt. Und der eine tatsächlich, der sagt, also er hält sich für einen Gott. So, ja. Mit dem war er halt wirklich so der unsterbliche Abenteurer, der sich irgendwie in jedes Gemenge stürzt quasi und alles wagt. Und der andere hat das eher als anstrengend empfunden und hat gesagt, okay, wenn er so Schauspieler hat, wenn er irgendwie, wenn das Ziel hat, jemanden von einer Idee zu überzeugen oder was zu verkaufen, dann ist es irgendwie schäbig und anbiedernd vielleicht oder auch ein bisschen so zu drüber, zu aufbrausend. Und er fand es eher entspannend, wenn Donald dann die ruhigere Seite gezeigt hat, er sinniert hat über das Leben und er tiefgründiger war und so. Also finde ich einfach ein Mann mit mehreren Facetten. Und das ist was ich zum Beispiel sehr, sehr nachvollziehen kann. So, das ist da irgendwie, sehe ich mich, ohne dass ich das jetzt noch näher ausführen würde. Wie bescheiden, einmal mehr. Facettenreich, das bin ich. Was hast du gesagt? Faltenreich? Naja, auch das. Facetten. Facettenreich. Weil die wackelige Audioverbindung, ich habe jetzt gehört, ja. Faltenreich, das bin ich. Donald lebt, und das darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, Donald lebt im Zwiespalt eines Provinzintellektuellen. Er hat ständig das Gefühl, zu größeren Berufen zu sein und alle um ihn herum zu überflügeln. Und von daher wäre die Uni wahrscheinlich doch eine gute Idee gewesen, auch für ihn. Auf der anderen Seite stellt er viele Überlegungen und dann auch Aufzeichnungen und Berechnungen an und da stecken ganz viele ganz simple Fehler oft drin und manchmal ist es auch einfach furztrivial und er sehnt sich nach Erfolg. Aber ist er da Flüchtigkeitsfehler oder ist er da wirklich einfach dann manchmal zu tun? Ja, schon oft, schon eher die Kategorie Flüchtigkeitsfehler oder er misst ihm dann einfach nicht die Bedeutung bei, so diesen grundsätzlichen Dingen. So, er ist überzeugt, dass er eigentlich Erfolg haben muss, ja, weil er eigentlich besser ist. Aber er akzeptiert nicht so richtig die Regeln des Lebens, so ein bisschen, ne? Wenn man das verstehen kann. Ja, ja. 1962 ertappt Donald seine Mama, als sie sich gerade eine Handvoll Schlaftabletten in den Mund stoppt. Er bringt sie. Nicht mit der gleichen Reaktion. Das ist nicht schön. Ja, sind wir uns mal einig hier. Sie hat den Mund voll. Ja, sie war zu Besuch, was ich auch so ein bisschen gemein finde von ihr jetzt, aber bei dem Besuch versucht sie sich dann irgendwie das Leben zu nehmen und er bringt sie dann sofort ins Krankenhaus natürlich und sie wird auch dann von da aus so eine Reise antreten, die bis zu ihrem Tod dauert und die durch verschiedene Betreuungseinrichtungen geht. Also sie wird nie mehr so richtig rauskommen, ne? Also sie ist dann mal im Krankenhaus, mal in irgendwie einer psychischen Betreuungseinrichtung und wahrscheinlich später in so einem Seniorenheim, wie sowas halt läuft. Donald, aber kannst du mich nur mal kurz erinnern, weil irgendwie habe ich verpasst, die hat schon die ganze Zeit psychische Probleme oder woher kommt das jetzt? Nee, hat sie nicht schon immer, aber ich würde sagen, die hatte jetzt nicht das leichteste aller Leben. Tut aber der Geschichte jetzt auch nichts zur Sache. So, nee, das hört's auch nicht mehr weiter drauf ein. Nee. Okay, alles klar. Ja, unsensibel wie immer, danke. Also ist natürlich insofern interessant, als dass er jetzt seine Mutter dazu bringt, ihr Haus zu verkaufen und die Kohle in seine Firma zu investieren. Also insofern spielt es schon eine kleine Rolle, okay. Ja. Und mit dem Geld kann er jetzt seine erste Erfindung tatsächlich dann auch produzieren lassen. Oder produzieren, er baut sie ja selber. Also produzieren, den Navigator, ja, das Gerät, das ich euch gerade beschrieben habe. Und mit diesem Navigator fährt er jetzt dann auch irgendwie durch die Gegend und bis nach Europa aufs Festland und versucht da irgendwie das zu verkaufen auf irgendwelchen Bootsmessen und überall. Und er sieht auch so aus, als hätte er jetzt endlich so den Erfolg, den er seiner Meinung nach eigentlich verdient. Er hat dann auch schnell mehrere Angestellte, so teilweise, glaube ich, sind sogar sechs Leute irgendwie bei ihm angestellt. Und es dauert aber insgesamt relativ kurz. Er ist notorisch auf der Suche nach Investoren und selbst wenn Geld da ist, kriegt das irgendwie nicht gut organisiert, dass so Produktion und Verkauf einfach läuft. Ja, also es scheitert dann halt an so Basics mitunter. Und es ist schleppend. Aber das ist ja ein typischer Fall von, wo ein solcher Visionär sich dann auch irgendwann eine rechte Hand holt oder einfach Leute, die das dann auf die Straße kriegen, so. Wahrscheinlich, das ja. Das ist ja öfter mal so, dass halt irgendwie diejenigen, die großen Visionen haben, nicht wirklich diejenigen sind, die das dann koordinieren. Und wenn du was scheitert aber auch sich dir. Ja. Wenn du was auf die Straße kriegen willst, dann ist auch besser, wenn deine Erfindung ein Auto ist, zum Beispiel. Ja, aber dann haben wir doch jetzt wieder eigentlich so den Klassiker, dass es da im Optimum verschiedene Charaktere zusammenkommen, dass du eben zu einem Jobs einen Wozniak brauchst, also zu einem, der sozusagen losspinnt und gut verkaufen kann, einen, der dahinter sitzt und auch sagt, ja, alles klar, ich nörd mich da rein und schaff die technischen Grundlagen dafür auch. Also ich würde jetzt mal einfach so behaupten, und das kann ich jetzt gar nicht 100% wirklich beurteilen, aber ich behaupte, dieses Gerät ist solide, das ist okay und das hätte man gut verkaufen können. Es war jetzt nicht bahnbrechend, die Welt hat nicht darauf gewartet, aber man hätte das verkaufen können, wenn man irgendwie Ahnung von Verkauf hätte oder Ahnung vielleicht auch von der Segelbranche. Das ist ja auch für ihn relativ neu. Er segelt zwar, aber er ist jetzt nicht irgendwie super vernetzt in dieser ganzen Branche. Okay. Er lernt jetzt Stanley Best kennen, einen Geschäftsmann, der reich geworden ist mit dem Verkauf von Wohnmobilen und dem kann er immer wieder so ein bisschen Geld aus den Rippen leiern. Also der investiert jetzt in Electronic Utilization und Electron Utilization, glaube ich, heißt. Und der muss aber auch irgendwann, sieht der relativ schnell ein, naja, dass Donald Crowhurst halt nicht Elon Musk ist und ja, gut, der ist auch lange noch nicht geboren, aber dass da irgendwie er mehr reinsteckt, als er rauskriegt. Donald lässt sich jetzt dann in den Stadtrat von Bridgewater Central Vaughan wählen, irgendwie. Ich Moment, weiß nicht. Will er irgendwas bauen, was ihm der Stadtrat verweigert oder ähnliches? Nö, so eine Motivation? Nö. Okay. Ich glaube, er ist nach wie vor einfach auf der Suche nach Anerkennung und. Aber das finde ich interessant, dass der da so getrieben ist und nicht sagt, naja, blöd gesagt, und den Drosten macht und sagt, ich habe Besseres zu tun. Ja, aber ich meine, auch dieses Laientheater und so, ne? Auch das ist irgendwie so ein Ausdruck von, weißt du, ich muss irgendwie. Ja, witzigerweise hat er da sich unentbehrlich gemacht, weil er das Licht umgebaut hat. Also er hat eine Anlage installiert und damit war er dann quasi gesetzt, ja, und sie war unverzichtbar. Er lässt sich jetzt da, und das mit dem auch diese Politikerkarriere hat, tut jetzt dann überhaupt nichts weiter zur Sache, aber cool ist es, weil er sich für die Kampagne ein Poster ausdenkt und auf dem Poster steht: Sie denken vielleicht logisch, aber trauen Sie sich, diesen Test zu machen? Und dann stehen da so eine Reihe von Fragen, wo es um Politik geht, und dann bei den Fragen stehen Nummern mit Textabsätzen und wo weitere Fragen sind, und weißt, das ist so ein bisschen Choose Your Own Adventure oder Choose Your Own Politician. So. Und am Ende kommt raus, dass Donald die logischste und beste Wahl ist. Ah ja. Okay. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie viele Handyspiele ihr spielt, aber da ist die typische Werbung, die man kriegt, dass man für andere Handyspiele dann Werbung kriegt und dann immer so Logikrätsel, dass dann irgendwie so ein Typ irgendwie gefangen ist und du musst irgendwie so Portale öffnen und so. Oder halt, keine Ahnung, und dann gibt's immer so ganz viele, die dann irgendwie sagen, nur 1% der Menschheit kann dieses Rätsel lösen, so ungefähr. Und ich versuche halt damit irgendwie zu catchen. Und das ist halt, ich behaupte, das ist kompletter Unsinn. So, das einfach mal behaupten. Ja, da gab es eine sehr schöne Folge drüber, dass nämlich auch die Spiele, die da angepriesen werden, also dass dieses Puzzle-Element in den Spielen nur so eingestreut ist, als was kommt, wenn du halt, keine Ahnung, 100.000 Mal geklickt hast und du Stunden im Spiel zugebracht hast, so als eingestreute Sache, weil diese Sache würden die Leute viel zu schnell lösen und dann wäre das Spiel sofort vorbei. Also musst du irgend so einen Klicker mit ganz viel Zeit aufwenden und In-App-Purchases und sowas außenrum stricken. Okay. Und dass du dann diese Dinge nur so reinstreust. Und da war dann halt auch ein bisschen die These dieses Videos: Ist es nicht eigentlich unlauterer Wettbewerb oder ist es nicht eine Falschdarstellung von dem Spiel, wenn du das siehst, aber die eigentliche Spielmechanik, mit der du die Zeit zubringst, ja was anderes ist? Darf ich mal kurz was zum Thema Handyspiele loswerden? Aber selbstverständlich. Natürlich darf ich, das ist ja mein Podcast, also unser Podcast, aber in meinem Drittel der Zeit darf ich tun, was ich will. Ja. Ich werde ja nicht so warm mit so Handyspielen. Also ich verbringe gern Zeit mit irgendwie Logikrätseln oder irgendwas so, ne? Das finde ich schon irgendwie herausfordernd. Aber wenn ich so ein Spiel habe, das dann irgendwie schon eine Unreal Engine lernt, dann bin ich schon eigentlich raus, ja. Ich habe neulich ein Spiel entdeckt, das ich fantastisch finde. Das ich wirklich, wirklich fantastisch finde und hier unbedingt mal empfehlen muss. Das heißt. Oh. Nein, aber nahe dran. Es heißt Earth. Earth. So wie Word. Wie schreibt man das? So wie Word, nur ohne W. The Earth is the Word? Es heißt Earth, The Earth is the World. Ich habe ein Déjà-vu gerade, haben wir schon mal drüber geredet? Ist es kostenfrei? Nee, ich glaube, es kostet nicht kostenfrei sein und man kauft dafür ich noch. Ich glaube, es kostet was. Es gibt keine Werbung drin. Also okay, glaube ich, habe ich dafür Geld bezahlt. Und Earth ist ein fantastisches Spielprinzip. Es ist ein Rollenspiel, das kann man gar nicht so richtig in eine Kategorie packen. Also es ist ein Spiel, du folgst einer Geschichte. Und immer wenn du scheiterst, fängst du wieder von vorne an. Mit mehr oder weniger dem gleichen Handlungsstrang im Groben, aber die genauen einzelnen Schritte, die variieren jedes Mal ein bisschen. Okay, also du, ein Roguelike. Ja, ein bisschen, aber du landest quasi wie in einem Adventure immer in einer Szene und hast dann drei Möglichkeiten zu handeln. Okay. Und die Szene wird immer, Moment, ich muss euch das gerade mal zeigen. Ah, ne, nicht drei Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten. Also es ist, ich zeige euch das gerade mal, Dominik ist nicht mehr im Call. Du hast einfach ein großes Wort, ja, das dir die Szene beschreibt, das ist zum Beispiel Wecker, und dann hast du zwei Handlungsmöglichkeiten, die da wären Aufwachen oder Schlummern. Und je nachdem, was du dann machst, geht's halt unterschiedlich weiter. Dann heißt es, okay, Wecker, du sagst Aufwachen, dann kommt als nächstes Aufgabe. So, Aufgabe ist zu Hause, jetzt kannst du gehen oder bleiben. Also du hast so eine wirklich aufs Minimalste reduzierte Geschichte und Handlungsmechanik. Du hast immer einen Begriff oder einen, es sind manchmal auch zwei Wörter, aber so einen, ja, einen Begriff, einen Oberbegriff, und dann hast du zwei Handlungsmöglichkeiten. Und es ist fantastisch. Es ist so fantastisch, die Idee, das so zu reduzieren und so runterzubrechen, und du rennst zwangsläufig in irgendwelche Fallen, die du nicht vorhersehen kannst, aber dann musst du eben wieder von vorne anfangen und beim nächsten Mal diese Fallen umgehen. Aber es ist schwierig, weil die Handlung nicht genau die gleiche ist und du einen leicht anderen Weg nimmst. Also es ist, ich kann nur jedem dieses Spiel empfehlen. Aber tatsächlich muss ich auch mal ganz kurz noch was loswerden. Und es würde mich mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der das macht, ob ihr das schon mal getan habt und oder die Hörerinnen und Hörer da draußen sich da ertappt fühlen. Ich bin ja ein Riesenfan von The Verge. So. Und The Verge ist ja eine Technikseite und die machen auch Handytests und so und dergleichen. Und immer wenn die irgendein Handy-Content machen, achte ich so ein bisschen drauf, was für Apps die installiert haben auf den Screenshots oder in den Videos. Ja. So. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht und schaue dann quasi nach Empfehlungen. Und einer der, der Dieter Bohn ist einer meiner Lieblingsredakteure und der hat ein Spiel installiert. Der Dieter Bohn? Dieter Bohn. Ja, ist ein Amerikaner, aber offensichtlich mit deutschen Wurzeln. Auf jeden Fall hat er ein Spiel installiert, das heißt Hole Down. Und das ist im Prinzip, du musst Steine abbauen, indem du Kugeln reinschießt. So, ist sehr cool gemacht, sehr kurzweilig. Und ich habe das durchgespielt. Es kostet, glaube ich, ein paar Euro. Habe es gekauft, habe es durchgespielt und es kommt kein neuer Content. Ich habe das echt seltenst in meinem Leben gehabt, dass ich echt irgendwie Bock hätte, was weiterzuspielen, aber es einfach keine Möglichkeit gibt. Ich habe das durchgespielt und es ist auch, also jetzt, es gibt nichts zu holen. Ich habe alles geholt, was es zu holen gibt in diesem Spiel und ich habe nicht irgendwie 100 Stunden investiert. Ich finde das maximal unbefriedigend und das ist man heutzutage gar nicht mehr gewohnt, so mit Gaming as a Service und dergleichen halt irgendwie, was Philipp ankreidet, aber in dem Fall würde ich würde liebend gerne 4 Euro zahlen, wenn ich jetzt noch weitere Levels bekäme. So, es kommt einfach nichts, finde ich mega krass. Ich finde ja, dass tatsächlich das ist das größte Problem, das Spiele heutzutage haben, oder das, sagen wir mal so, die größte Hürde, die ich persönlich spüre, die mich vom Spielen abhält, ist, dass das immer so endlos weiter dahin sifft und irgendwie nicht aufhört. Oh, ja. Und dann kommt noch ein DLC und es. Ja, so geht's mir bei Singleplayer-Spielen. Also die sind mir einfach viel, viel, viel zu lang alle. Das ist unfassbar. Ja. So ein Assassin's Creed heutzutage, das ist doch lächerlich. Ja, vor allem, wenn halt was also kommen würde, was ich mich noch reizt. Ich hab da einfach nicht die Zeit so. Ja. Was ich die Tage bin gespielt habe. Been there, done that, ja. Ja, ich habe die Tage das erste Mal ein reines Text-Adventure durchgespielt. Und Spoiler, es ist wahnsinnig kurz, weil ich mal gedacht habe, ich will das jetzt mal wissen. Ich liebe Adventure, komme ich auch mit Text-Adventure zurecht. Spoiler, ja. Es ist sehr witzig, du kannst es innerhalb von, wenn du wirklich nichts drüber weißt, hast du es innerhalb von 10 Minuten durch, ungelogen. Das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Spiel, das jemand eher so zum Ausprobieren gemacht hat. Das heißt 9.05, also 9.05 Uhr, ich werfe es vielleicht in die Shownotes, sehr lustiges, kleines Spiel für zwischendurch. Und das Lustige ist, du spielst es durch, stirbst dann. Und spielst es dann nochmal und zwar mit einer sehr anderen Perspektive. Und das ist eigentlich das sehr Lustige daran. Okay, es gibt tatsächlich eine relativ aktive Szene an Leuten, die heute noch so Text-Adventure schreiben. Und ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, von 2000 ist es geschrieben. Also jetzt schon ein paar Tage alt, aber eigentlich nicht zu der klassischen Hochzeit der Text-Adventure. Wenn ich irgendwann bei einem Spiele-Hackathon mitmachen würde, was ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben tun würde, aber was ich cool fände, dann würde ich glaube ich, genau sowas machen. Ich kann dich da gerne an Leute vermitteln, die regelmäßig bei solchen Dingen mitmachen. Ja, denke ich mir, dass es so Leute gibt, aber irgendwie. Ich finde es sehr witzig, dass du, als du vorhin gemeint hast, dass meine Retro-Gaming-Aufkauf-Riege quasi überschaubar wäre und du jetzt sagst, du hast eine relativ große Audience. Es würde mich mal interessieren, wie du denkst, weil quasi prozentual von gesagt, meinen Retro-Bayern. Relativ hast du gesagt. Nein, relativ aktiv. Groß. Aktiv, groß. Aber relativ aktiv. Ja, okay, trotzdem. Ja. Würde mich mal interessieren, wie du da die Relation einschätzt jeweils. Wie also A nicht, Bevölkerung A nicht groß und B relativ. Wow. Okay. Das waren viele Worte. Wow. Erd ist gut. Und ich finde auch schon toll, wenn du es anmachst, dann steht da nicht Loading, sondern Oding. Sowas finde ich, darüber kann ich schmunzeln. Egal. Um meine Mutter zu zitieren, ich glaube, das muss man gesehen haben. Donald kauft sich jetzt einen Jaguar. Die Marke kenne ich. Er fährt ihn aber kurze Zeit später zu Schrott und seine Frau sagt, dieser Unfall hätte jetzt seine Persönlichkeit verändert. Er wird jetzt ein bisschen launischer, hat ab und zu mal einen Wutanfall und manchmal sitzt er da und starrt einfach stundenlang vor sich hin. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht nett wird jetzt. Er war ja jetzt nicht unnett vorher per se. Mit seinen Kindern ist er immer freundlich. Das ist doch auch schon mal, das ist doch auch schon mal was. Ja? Sie beten ihn auch regelrecht an. Also sie ist wirklich so ein bisschen der Held von seinen Kindern. Und mit denen geht er auch jetzt in der Zeit, wo er vielleicht öfter mal austickt, mit denen geht er wirklich immer sehr positiv und sehr freundlich um. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass er auch mal so manchmal, obwohl er eigentlich so ein Elektronik-Wissenschaftstyp ist, so ein bisschen ins Spirituelle abdriftet. Und vielleicht hat dieser Schlag auf den Kopf jetzt auch nicht das unbedingt verbessert. Er hat jetzt in der Zeit auch Interesse an so übernatürlichen Dingen. Ja, woher das jetzt genau kommt, keine Ahnung, aber das hat jetzt was von Asterix, so zack, eins auf den Kopf gekriegt, plötzlich verändert er sich. Ja. Er braucht dann nochmal einen Hinkelstein auf den Kopf. Also er versteht sich selbst als Skeptiker, aber offen für neue Erfahrungen, und er veranstaltet aber auch Seancen und Tischerücken und versucht sich in Gedankenübertragung und Tarotkarten legen. Und ich habe auch von einem Blutsgeschwister-Ritual, so was so richtig mit aufgeschnittenen Handgelenken und so gelesen. Naja. Also. Boah, stell dir mal vor, du hast ein Umzugsunternehmen und du wirbst mit Tischerücken. Oder blutigen Handgelenken. Total witzig. Genug Vorgeplänkel jetzt. Witzig. So, das muss jetzt reichen an Vorspiel. Ende Mai 1967 kehrt Francis Chichester mit seiner Catch von einer Einhand-Weltumsegelung mit lediglich einem Zwischenstopp in Australien nach England zurück. Also Catch ist der Name des Bootes? Nein. Catch ist die Art des Bootes. Ah. Das ist die, ich weiß nicht, ich rede mal da von Klassen oder so. Ich wollte jetzt sagen, es ist eine Bootsklasse, aber ich bin nicht sicher, ob es das richtige, der richtige Begriff ist. Viel wichtiger ist die Frage, wisst ihr, was Einhandsegeln bedeutet? Ich habe eine grobe Idee, was es sein könnte. Aber nein, er hat nicht eine Hand am Rücken gebunden. Okay, dann weiß ich es nicht. Also er ist alleine auf dem Boot. Okay. Ja? Ja? Ja. Philipp guckt jetzt so, nicht so kompliziert, guckt, so er ist allein auf dem Boot und segelt so. Okay, Philipp guckt so irritiert, okay. Medienspektakel wäre jetzt für die Heimkehr von diesem Herrn Chichester als Begriff untertrieben. Der wird gefeiert von allen, die Leute alle, schnappen sich irgendwas, was schwimmt, und fahren ihm entgegen und empfangen ihn im Hafen, und es ist ein Riesenspektakel. Er wird schlussendlich sogar zum Ritter geschlagen, ja, also es ist ein Riesending, was der da geleistet hat. Und deshalb, obwohl das zeitweise so schleppend lief, dass die Sunday Times, die ihn gesponsert hat, unterwegs beinahe ausgestiegen wäre. Was ich auch cool finde, so ihn sponsern und dann auf halbem Weg sagen, Bock mehr. Naja, aber also ich meine, wie kannst du denn ein Segelsponsoring mittendrin aufgeben? So, er ist ja schon unterwegs, sie haben ja eigentlich alles Wichtige schon gesponsert. So. Naja, sie haben, glaube ich, hauptsächlich dann überlegt, die Berichterstattung einzustellen. Stell dir mal vor, ein Formel-1-Pilot würde mitten im Rennen, oh ja, wir sponsern jetzt nicht mehr, ciao. Fahr doch um und weiter. Wir hätten gerne unseren Spoiler zurück. Jetzt reicht's. Es ist dann schon so, dass dann die Sunday Times tatsächlich, steht mal auf der Kippe, aber sie entscheiden sich dann wirklich da weiter Bericht zu erstatten, und dann auch irgendwie, es wird dann auch richtig mitreißend und reißerisch, und er wird schon dann auch von der Zeitung hauptsächlich zum Helden aufgebaut, ne, und so, dass er dann später in einem Atemzug auch mit Hillary und mit Scott und so genannt wird, also ein richtig großes Ding. Jeder, der ein Boot besitzt, ist auf dem Wasser, als der zurückkommt, jeder bis auf Donald Crowhurst. Und nicht, weil ihn das Ereignis nicht interessiert hätte, ganz im Gegenteil, er fand es wahnsinnig spannend, aber ihm missfällt das Theater um die Leistung, also dass so viel Theater um diese Leistung gemacht wird, weil er hält die Leistung, mit einem Zwischenstopp um die Welt zu segeln, jetzt für keine allzu große Leistung. Und es haben okay. schon andere das irgendwie gemacht. Für ihn wäre es was wirklich Neues und was wirklich Großes, wenn man das schafft ohne Zwischenstopp. Und genau mit dieser Idee geht er jetzt schon so eine Weile schwanger. So, schiebt es ein wenig im Kopf hin und her, denkt ein bisschen drüber nach. Und er hat jetzt auch gerade ja mit der Firma, habe ich aber schon gesagt, nicht so wahnsinnig großen finanziellen Erfolg. Nach einem ersten, nach einem guten Anfang wird es dann immer so ein bisschen schleppender. Und er sieht jetzt, dass dieser Sir Francis mit seiner Weltumsegelung wahnsinnig viel Kohle einstreicht. Also da gibt es irgendwie Buchverträge und alles Mögliche und Medienspektakel und Pipapo und Preisgelder und Sponsoring. Und er wird auf irgendwelche Veranstaltungen geladen und gebucht. Da denkt also, er sich, das will ich auch. Ja, er beschließt, dass er selbst eine Heldentat von genau so einem Kaliber braucht. Okay. Und er ist da auch nicht der Einzige. Also in der Zeit gibt es mindestens vier Leute. Auch andere beschließen, dass er das braucht. das auch, seine vier Kinder vielleicht. Nein, es gibt auch andere, die genau wie er über genau das gleiche Thema gerade so ein bisschen nachgrübeln. Und sagen, okay, Chichester, Respekt, aber da können wir noch einen draufsetzen. Und ich meine, das ist trotzdem, es ist schon ein ziemliches Unterfangen gewesen, gerade hier für den Francis, überhaupt nach Australien zu kommen und dann von Australien wieder zurück. Also das war schon spitz auf Knopf. Ja, und man hatte überhaupt Spaghetti dabei gehabt. Ja, das, weil ohne, wir nicht. Kein Spaß. Wir wissen es nicht. Also es braucht für so ein Projekt, um überhaupt eine Chance auf Erfolg haben zu können, braucht es Erfahrung, es braucht eine Mannschaft, jetzt nicht an Bord, aber im Vorfeld, ja, und die das auch dann irgendwie begleitet und betreut. Es braucht ein erstklassiges Boot und es braucht Glück. Also auch wenn du wirklich Pech hast, kann es dir passieren, dass du alles richtig machst und es trotzdem nicht schaffst. Aber es ist ein lohnenswertes Risiko, das zeigt der Fall von Chichester. So, es gibt jetzt so ein, zwei, die das auch überlegen, habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Der eine davon heißt Robin Knox Johnson. Das ist ein ehemaliger Offizier der Handelsmarine, der schon große Bootserfahrung hat und der ist tatsächlich schon dabei, seine Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen, sogar als Chichester noch auf dem Wasser ist. Also er hat schon angefangen, quasi zeitgleich seine Pläne so ein bisschen, also irgendwie Boot vorzubereiten und irgendwie zu gucken. Er hat jetzt nicht so viel Glück mit Sponsoren und er wollte eigentlich auch mit einem eigens konstruierten Boot antreten, also selber eins bauen lassen extra dafür. Und das muss er dann wieder verwerfen, weil das Geld nicht reicht. Und er nimmt dann stattdessen ein Boot, das eigentlich ungeeignet ist für so eine Solo-Weltumsegelung, weil zu klein, zu langsam und so ein großer Deckaufbau, was auch irgendwie in schwerem Wetter irgendwie schwierig ist. Aber das Boot hat halt den unschlagbaren Vorteil, dass er es bereits besitzt. Aber auch ja, eine geile Kombi in dem Moment. Ein Typ, der... Müssen Sie sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wo der Papa für die Eisenbahn gearbeitet hat, er dann bei den Fliegern war, gern Auto fährt, kommt auf DDE, was mache ich? Natürlich Boots fahren, das liegt näher. Was liegt näher? Ihr könnt auch Schlitten fahren, das wird vielleicht auch fehlen. Das stimmt. Ist jemand, ja? Ist jemand wirklich weltberühmt geworden, weil er Schlitten gefahren ist, frage ich mich. Ja, Amundsen, Scott. Nicht? Hacke, so. Schorsch. Okay. Fair point. Die Jungs aus Cool Running? Ja, die wurden weltberühmt. Ich meine, es werden sich jetzt gerade ein paar Wintersportexperten die Haare raufen, klar. Haare raufen. Warum ist Schlittenfahren eigentlich nicht olympisch? So wirklich rodeln. So. Schlittenfahren ohne Bahn. Das wäre wirklich geil. Das wäre absolut großartig. Gab's bestimmt mal irgendwann. Ich bin eh dafür, dass die ganzen Disziplinen aus Ski or Die alle olympisch werden. Wobei, also ich meine, gut, die Halfpipe ist es, glaube ich, ja inzwischen. Buckelpiste auch. Ja, aber Buckelpiste doch nicht irgendwie mit Tricksprüngen und irgendwie coolen Stunts machen. Oh, doch. Ernsthaft? Ist das olympisch? Ja. Tricks? Also es ist dann nicht Buckelpistenfahren, aber es gibt so eine Disziplin, ich weiß gar nicht, ob es jetzt Snowboard oder Ski ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, wo die wirklich auch so, ja, so immer mal... Ja, na, wo die wirklich auch eine Piste runterfahren mit mehreren Sprüngen und Hubbeln dazwischen und so. Ja. Also nicht nur ein Sprung, ja, sondern schon wirklich auch eine Strecke mit mehreren Sprüngen hintereinander. Okay. Ja, und auch genau so dieses auf dem aufgeblasenen Reifen den Berg runter sausen, während man dem anderen mit einer Mistgabel die Luft versucht rauszustechen. Das wäre schon olympisch gesehen ganz cool. Ja, oder halt mit dem Wok durch die Bobbahn. Oh, ja. Ist auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, aber ich finde, das war schon da. Das war schon da. Also, Robin, dieser hier, Knox Johnston, der sucht sich auch noch Unterstützung von dem Abenteuerbuchverleger, was auch sich später als cleverer Schachzug herausstellen wird, um das dann irgendwie halt so ein bisschen finanziell auszuschlachten. Timelife präsentiert. Und er ist, das wird später noch wichtig, nachweislich ein psychisch sehr stabiler Mensch und sehr ausgeglichener Mensch. Das man vielleicht von anderen, die über das Abenteuer nachdenken, nicht unbedingt sagen kann. Es gibt noch einen, der heißt Bernard Montessier aus Frankreich, auch eine Legende schon unter den Fahrtenseglern. Der ist schon mal nonstop mit einer Segeljacht von Tahiti nach Alicante gesegelt, so 14.200 Meilen, also die längste Strecke, die mit sowas irgendwie gesegelt wurde. Ein wahnsinnig erfolgreicher Buchautor auch, hat zwei Bücher über seine Fahrten geschrieben. Das eine heißt Kap Horn, der logische Weg, finde ich einen sehr schönen Titel. Dann gibt es noch so einen U-Boot-Kapitän, der noch unterwegs ist und noch so ein paar andere. Also Capon, so muss das. einer der Teilnehmer ist auch schon vorher mal durch den Atlantik gerudert. Ich fand Capon jetzt erst recht die deutlich bessere Version. Die das ist der zweite Teil aber erst, Philipp. Ja, es ist halt immer schwierig. Also, Zitat aus einem Buch über Crowhurst. Ich habe jetzt ein, zwei Leute übersprungen, weil ich es jetzt auch nicht ewig ausdehnen wollte, aber über diese Aufstellung steht in einem Buch über Crowhurst. So sah die Aufstellung im Jahr 1968 aus. Die alte Teerjacke, für die es nichts Größeres gab, als in einem Boot übers Meer zu dümpeln. Der wild entschlossene junge Mann, der etwas Großes für Großbritannien leisten wollte. Der romantische Franzose, der das Zwiegespräch mit der See suchte. Und der Profi-Abenteurer, der seine Zähigkeit unter Beweis stellen wollte. Boah, ich will jetzt schon eine Samstagmorgen-Comic-Serie sehen. So Crowhursts Beweggründe darzustellen, ist schon schwieriger. Also, jeder hat so sein Ding, außer Donald Crowhurst. Wer jetzt an so einem Wettrennen teilnehmen will, ne? Es ist ja eigentlich kein Rennen. Es sind fünf Typen oder vier oder sechs, ich weiß gar nicht. So, es gibt unterschiedlich viele, die unterschiedlich ausgefeilt darüber nachdenken und daran arbeiten, das vielleicht auch zu tun. Man kann jetzt nicht wirklich von einem Wettrennen sprechen. Es sind mehrere Typen mit derselben fixen Idee. Und wer aber sowas machen will, der braucht einen Fahrbahnuntersatz, logisch. Donald hat sehr konkrete Vorstellungen davon, was er will. Er hat ja immer eigentlich sehr konkrete Vorstellungen von allem. Und er hat vor, mit der Gypsy Moth, also mit der Zigeunermotte, anzutreten. Das ist nämlich das Boot, mit dem Chichester seine Erfolge gefeiert hat. Eine Motte ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was ich einem Boot mitgeben wollen würde. Ja, es ist insofern auch witzig, weil Chichester, also Donald kann es nicht beurteilen, weil er ist kein sehr erfahrener Hochseesegler. Ja? Er kann nicht beurteilen, was für ein Bootstyp irgendwie jetzt da gut wäre oder irgendwas. Aber er findet natürlich, es ist ein Boot mit Geschichte. Ja, das kann ich auch schon wieder akzeptieren eigentlich als Grund. Aber der Witz ist, dass Chichester selber in seinem Buch seitenweise drüber herzieht, wie scheiße dieser Kahn ist. So, und dass der eigentlich überhaupt nicht taugt für diese Aufgabe. Aber nochmal zum Namen. Ich finde ja Moth einen viel besseren Namen für ein Flugzeug. Ja. Würde ich auch sagen. Es ist so aber auch nicht einfach nur Gypsy Moth, sondern eigentlich Gypsy Moth 4. 4. Also ist gab es wahrscheinlich auch schon. Das ändert alles. Gab schon drei Vorgänge. Vielleicht waren die Flugzeuge, ich weiß. Ja, was ist mit den anderen drei passiert? Wir reden nicht darüber. Da wurden die Flügel nass und dann reden wir nicht darüber. Aber man muss sich das eigentlich merken, dass man, wenn man solche Dinge startet, immer gleich mit so einer hohen Zahl anfängt, damit man so ein, der hat das schon x-mal gemacht. Ja, es ist jetzt nicht der schlechteste Plan wahrscheinlich. Donald wird jetzt in den kommenden Wochen viel Zeit am Telefon verbringen und irgendwie Briefe schreiben und alles Mögliche. Also er wird versuchen, bei der Stadtverwaltung in Greenwich irgendwie durchzukommen, die gerade dabei sind, dieses Boot in ein Museum zu bringen. Er ruft bei der Gesellschaft an, die die Ausstellung von diesem Boot irgendwie organisiert. Er ruft bei Zeitungen der Fachpresse an und er versucht sogar mit Chichester selber Kontakt aufzunehmen, obwohl dem das Boot gar nicht selber gehört. Und überall kriegt er das Gleiche zu hören. Donald, wer? So, also wir kennen dich nicht, keine Ahnung, was du kannst, wer du bist, geh weiter. Wie bitte? Er beißt sich trotzdem an dieser Idee fest. Er sieht sich selber ja als Segelgenie und Abenteurer. Aber sehe ich mich übrigens auch. Unbedingt. Und er gibt auch einfach ja nicht gern auf. Ja. Er findet sogar dann die Telefonnummer vom Besitzer der Sunday Times heraus. Und nicht nur die Telefonnummer, sondern auch den üblichen Zeitplan und passt dann genau den Moment ab, wenn er durch sein Haus zum Frühstückstisch läuft, um ihn genau in diesem Moment anzurufen und mit seiner Idee zu überfallen. Und seine Idee ist ja jetzt an der Stelle gar nicht mal nur das mit diesem Boot zu machen, sondern er erzählt dem Typen jetzt auch von seiner Idee, quasi ein Rennen zu veranstalten, ja, daraus. Also einmal mit einem Boot um die Welt zu segeln, ohne Zwischenstopp. Und das ist so seine Idee, die pitcht er da diesem Zeitungstypen und selber hat er eigentlich überhaupt nichts vorzubringen. Ja, kein Boot, kein Geld, keine Sponsoren, keine Erfahrung, gar nichts, aber eine Idee. Und der wimmelt ihn ab, ja, der denkt, das ist hier irgendwie ein Spinner, ruft wohl auch öfter mal jemand an mit einer komischen Idee bei so einer Zeitung. Und witzigerweise startet aber genau jene Zeitung zwei Wochen später tatsächlich eine Segelregatta um die Welt. Also es ist tatsächlich ein dummer Zufall. Donald wird stets behaupten, er hat dieses Rennen initiiert mit seinem Anruf, aber die arbeiten da ja schon Wochen dran. So ein Regatta startet man ja nicht von heute auf morgen. Wenn nicht sogar Monate. Es ist aber egal, wie es kommt. Es kommt. Die Sunday Times schreibt ein Rennen aus. Wer als schnellster alleine nonstop die Welt umsegelt, soll einen Geldpreis von 5.000 Pfund erhalten und wer als erster von genau dieser Umsegelung wieder in England eintrifft, der kriegt einen Pokal, der da heißt The Golden Globe. Und so wird dann auch das Rennen heißen. The Golden Globe Race. Golden Globes? Ja, die Golden Globes. Ja. Wow. Oh, sehr. Also es gibt hier. Es gibt im Grunde zwei Preise. Ja, Das macht bei dem Segelpreis macht es eigentlich viel mehr Sinn, Golden Globe. Mhm. Warum heißt denn die Golden Globes Golden Globe tatsächlich? Das sollte man an der Stelle mal ansetzen. Das ist ja mega auch, strange mal wieder. Hier passt es gut. Also es sind zwei Preise ausgerufen und die treffen tatsächlich auf reges Interesse in der Segel-Community. Es soll keine formellen Teilnahmebedingungen geben. Also es ist quasi so, dass jeder automatisch teilnimmt, der mit seinem Boot alleine aus dem englischen Hafen ablegt. Der nimmt automatisch am Rennen teil, mehr oder weniger. Ja. Das heißt, wenn irgendein Typ einfach zufällig mit seiner Nutzschale da in dem Moment raus segelt, ist er offiziell mit dabei. Theoretisch, ja. Aber wie kann man denn das nachvollziehen? Das werden wir jetzt dann auch noch so ein bisschen miterleben, wenn es dann ins Rennen geht. Aber das kann man dann schon so ein bisschen nachvollziehen und mitbegleiten. Okay. Es ist eine Herausforderung, eine konstante Herausforderung. Aber so weit sind wir mal noch nicht. Ich wünsche mir auch sehr, dass es so in Richtung Red Race geht. Ja, ganz so wird es nicht, glaube ich. Aber es ist durchaus jetzt ja auch kritisch zu betrachten, so ein Aufruf. Ne? Das ist ja was, das ruft ja erstmal alle Glücksuchenden auf den Plan. Und ist ja auch gefährlich für einen Amateur, der jetzt nicht wirklich weiß, auf was er sich einlässt. So. Es ist ein Aufruf zu öffentlichem Risiko oder öffentlicher Aufruf zum Risiko. Und das ist schon für eine Zeitung schon ein ganz schön starkes Stück. Ja. 2-1 Risiko. Und eigentlich würde man so ein Rennen auch strikter regeln und organisieren und dann zum Beispiel technische oder psychische Eignungsprüfungen vorher machen. Ja, so, das ist eigentlich Standardprozedere und sie lassen sich dann auch so ein bisschen sie lenken dann später ein und versuchen dann tatsächlich die Leute, die ankündigen, dass sie teilnehmen wollen, vorher mal einzuladen und mit denen mal zu sprechen und mal so abzuprüfen, ja, kann man das dem überhaupt zutrauen? Und sie halten dann tatsächlich auch 1-2 Leute ab. Zum Beispiel so ein Jungen, der eine selbstgebaute Yacht, so richtig Red Race-mäßig, ja. Den lassen sie dann, sie sind kurz davor, dass sie ihn unter Vormundschaft stellen lassen, damit der sich nicht auf dem Meer umbringt, quasi. Okay. Nimm Donald Crowhurst, redest du aber sowas nicht einfach so aus, ne? Wir auch. Der hat ja jetzt schon die halbe Segelwelt einmal durchtelefoniert und denen lang und breit erklärt, er ist genau der Richtige, um mit dieser Gypsy-Moth um die Welt zu segeln. Und er ist auch 4 Tage nach Ankündigung von dem Rennen der Erste, der sich offiziell anmeldet, auch wenn du dich gar nicht offiziell anmelden musst. Aber es ist dann schon so, ne? Es ist ein überschaubares Teilnehmerfeld und die Zeitung will ja auch Bericht erstatten. Die suchen dann schon nach Leuten, die auch da ankündigen, dass sie da mitfahren werden. Die Times setzt jetzt noch eine Regel fest zur Sicherheit, und zwar damit niemand auf die Schnapsidee kommt, im Südhalbkugel Winter durch die Südsee zu fahren, wird die Abfahrtszeit in England auf einen Zeitraum zwischen Juni und Oktober festgelegt. Also du musst zwischen 1. Juni und 31. Oktober ablegen. Das heißt, du hast nicht total assiges Wetter, oder? Nee, Moment, dann bist du ja im Winter in der... Bist du dann in der Südsee bist, ist es dann schon wieder der nächste Sommer bei uns und da ist es dann Winter und da ist es ganz, ja, ganz stürmisches Wetter halt. Also es ist so ein bisschen, wisst ihr, wenn man bei Civilization ganz in den Süden runterfährt und irgendwann so kurz vor, kommt dann ja wieder Land, ne? Da kommt ja dann der Südpol irgendwann und ja. Da sind so, da kommt erst der 40., was ist es jetzt, der Breitengrad, ne? 40., 50. Breitengrad. Das ist ein Bereich, den nennt man die Roaring Forties. Also da ist relativ stürmisches Wetter sowieso immer. Ja, also das ist für einen Segler schon ganz schön Herausforderung. Und drunter kommen dann noch die Furious 50s. Das ist dann ja fast, das ist dann fast schon Selbstmord so ungefähr, ne? Aber du musst. Das wollen wir nicht. Du musst, um quasi einmal um Südamerika rumzukommen, musst du schon mal in diese 50er kurz, einmal kurz, ja? Und um richtig auch bei so einem Rennen Fahrt zu machen, fährst du ein relativ langes Stück auch in diesen Roaring Forties. Okay. Oder kommen wir aber gleich noch zu. Donald wird fortan in vielen Artikeln der Zeitung immer als der geheimnisvolle Segler umschrieben, weil ihn ja A, noch keiner kennt in der Segel-Community und weil er sich B, auch nicht komplett in die Pläne schauen lässt. Was aber C, eigentlich nur einen Grund hat, er hat weder Boot noch Kohle, sich eins bauen zu lassen. Deswegen lässt er sich nicht in die Pläne gucken. Nach der Niederlage jetzt mit diesem anderen Boot von dem Chichester, das er nicht kriegt, muss er sich jetzt irgendwas einfallen lassen. Also er braucht einen Plan B. Und er hat, wie so oft, sehr, sehr konkrete Ideen. Und mit diesen sehr konkreten Ideen geht er jetzt, klappert er jetzt verschiedene Werften ab und versucht den, für möglichst kleines Geld das Projekt baut mir doch bitte einen Trimaran anzubieten. Also ein Trimaran, könnt ihr euch vorstellen, ne, mit drei so Schwimmkörpern, drei so längliche Schwimmkörper und obendrauf irgendwie halt so ein Deckaufbau. Also wie es beim America's Cup in der Art so ein Boot ist, das so. Ich weiß nicht, ob die bewusst, dass die super advanced version of that. Okay, ja, aber es ist kein ordinäres Boot. So, es ist wirklich halt hier. Naja, also drei längliche Basis-Dinge am Boden und dann quasi einmal flach und dann ist ein Segel und das war's. Genau. Also Katamaran hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Trimaran ist so die Steigerung davon. Es ist jetzt so, dass Donald null Erfahrung mit diesem Boot hat. Ja? Ja. Er weiß nur, es ist per se relativ stabil, es ist relativ schnell und es hat aber einen entscheidenden Nachteil, den er offensichtlich aber als nicht so dramatisch irgendwie einschätzt. Wenn es mal kentert, dann hast du quasi null Chancen, das wieder umzudrehen, wieder aufzurichten. Dann bist du am Arsch. Das ist doch mega bescheuert, weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du in einer dermaßen langen Fahrt einmal ein Problem hast, ist doch extrem hoch, oder? Ja. Woran liegt es, dass du das nicht mehr umdrehen kannst? Ich glaube hauptsächlich halt an der Verteilung von dem Gewicht und dem Schwerpunkt. Also, dass du denkst, das ist vielleicht zu breit, als dass du es mit Gewalt dann wieder. Ja, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast so einen Rumpf, so ein Boot mit einem Rumpf und es wuppt mal so um, ja, dann kannst du dir vorstellen, mit genug. Machst du Eskimo-Rolle irgendwas wieder oben wie bei. Kannst du es wieder zurückwuppen. Mhm. Aber ich liebe es, wie du Rumpf sagst. Das kriegst du mit einem. Also später wird es auch beschrieben, irgendwie die anderen Boote, die sehen irgendwie eher aus so U-Boot-mäßig und das Boot wäre aber eher so die Kategorie Flugzeugträger. Also ein Flugzeugträger, okay. Wenn er auf dem Dach liegt, den kriegst du halt nicht mehr gedreht. Also zu sagen, super stabil, aber wenn es mal umdreht, dann. Dann ist scheiße. Doof. Dann ist scheiße. Und er schwärmt jetzt überall, jeden, der ihn fragt, schwärmt er vor, wie toll so ein Trimaran ist und wie schnell und bla. Und er ist aber noch nie eingesegelt. Also ein guter Start schon mal. Er ist schon auch ein Großmaul. Also muss man jetzt vielleicht auch mal irgendwie aber hallo. Deutlich auch, mal formulieren. So. Auch das. Okay. Es geht jetzt steil auf Juni zu und die ersten Rennteilnehmer schicken sich an, in See zu stechen. Donald, weder Sponsor noch Kohle noch Boot. Kann jetzt tatsächlich zwei Werften finden, die bereit sind, ihm so ein Ding zu bauen, weil eine in der Kürze der Zeit schon gar nicht mehr das schaffen würde. Also er braucht jetzt schon zwei, die zusammen ein Boot bauen, weil eigentlich die Zeit schon zu knapp ist, um das wirklich ernsthaft umzusetzen, dieses Projekt. That escalated quickly. Ja, und sie lassen sich auch tatsächlich darauf ein, das für relativ wenig Geld zu tun, ja, weil er jetzt auch große Ruhmesversprechen macht, ne, wenn er da irgendwie Prestige und Co. Ja, genau. Und die stimmen dann zu und das, obwohl er auch dann relativ viele Sonderwünsche hat. Ich glaube, er bringt noch nicht gleich zum Start weg alle Sonderwünsche mit. Das kommt dann so ein bisschen im Laufe der Zeit, aber kommen wir auch gleich noch zu. Er schafft es irgendwie, den Hauptgeldgeber, diesen Stanley Best, der schon in seine Firma investiert hat, der war jetzt kurz davor, die Kohle für die Firma komplett zu streichen, ja. Und er schafft es aber irgendwie, den so umzudrehen, dass er nicht nur die Kohle für die Firma nicht streicht, sondern auch noch in sein Segelboot investiert. Also wenn er von was begeistert ist, kann er schon auch Leute mitreißen. Kann er schon auch Leute mitreißen. Okay. Also er hat jetzt einen Sponsor. Der Deal ist folgender. Er muss eine Hypothek auf sein Haus und seine Firma irgendwie aufnehmen für dieses Sponsoring. Und wenn dann eben nicht genug Kohle am Ende rumkommt oder er es nicht schafft oder was auch immer, dann verliert er relativ viel. Also er ist quasi mit diesem Deal ist er mehr oder weniger all in. Mhm. Ja, das steht schon im Sommer 1968 fest. Scheitert sein Vorhaben, wird auch seine Firma scheitern. Aber das bremst einen Donald Crowhurst nicht. Sein Enthusiasmus ist ungebrochen. Und es passieren derweil zwei interessante Dinge. Es gibt einen weiteren Teilnehmer, der sich noch anmeldet. Das ist Nigel Tedley, der ebenfalls mit einem Trimaran segeln will. Fun Fact übrigens, der Erfinder von dieser Art von Trimaran, den Tedley segelt, der ist auf hoher See ums Leben gekommen, weil nach dem Kentern das Boot nicht mehr aufzurichten war. Gut. Aber ist das an dieser Stelle eine Frage, ist das eine Urban Legend, dass hier der Erfinder des Segways verunglückt ist, tödlich? Nein. Ich glaube ja. Nein. Ich glaube, dass das nicht stimmt. Echt? Ich glaube, es ist nicht der Finder gewesen, sondern der Geschäftsführer oder irgendwer so. Aber ich glaube, die Geschichte haben wir schon mal nachrecherchiert. Alles klar. Wenn man das sich noch merken könnte, was wir alles besprochen haben. Ja, das ist ja aber das. Aber dafür nehmen wir es ja auf. Ja, genau, dass wir nachhören können. Donald stimmt jetzt zu, dass man die Konstruktion auf dieselbe Basis aufbaut wie den Trimaran von diesem Tetley, einfach weil es ein mehr oder weniger ein Standardprodukt ist und das spart Zeit. Aber er hat relativ viele individuelle Wünsche. Er will zum Beispiel keinen hohen Deckaufbau, wo man normalerweise halt so eine große Kabine irgendwie draufsetzen würde, sondern eher so eine kleine Kuppel, ja, die einen niedrigeren Schwerpunkt hat. Er nennt es dann liebevoll auch Hundehütte, sodass man ein bisschen hineinkriechen muss. Ja. Das ist bequem und logisch, ja. Aber es ist halt auch weniger anfällig für irgendwie große Wellen und Naturgewalten. So, ne? Klar, wenn du nach oben hin weniger Angriffsfläche hast, ist das vielleicht auch gar nicht das Dümmste. Er hat noch ganz viele weitere Ideen und so viel sei schon mal verraten, aufgrund der Kürze der Zeit können die gar nicht alle fertiggestellt werden und die, die fertiggestellt werden, können kein einziges Mal getestet werden. Mhm. Aber stellt mir auch gerade so ein bisschen den perfekten Sturm in Sachen Foreshadowing. Ja, zeichnen sich schon viele Dinge ab. Es wäre auch geil, wenn der Kollege Kraus einfach mal den Aufbau jetzt 2 Stunden und dann das eigentliche Rennen ist in 8 Sekunden vorbei und dann gewinnt er triumphal. Total langweilig, passiert nichts. Ich kann euch als Spoiler geben, wenn er jetzt im Hafen einfach kentert, direkt nach dem Start des Rennens, da hätte ich die Geschichte genauso aufgebaut. Okay. Ja, ich überlege gerade, die Geschichte umzuschreiben. Man darf gespannt sein. Also er stellt jetzt auch einige Berechnungen an. So, er ist natürlich ganz wilde Annahmen dabei und er rechnet jetzt so eine Tabelle aus und wer wie schnell mit seinem Boot fahren kann und wer was für einen Tagesdurchschnitt schafft und wer quasi dann als Erster über die Ziellinie fährt. Und er kommt locker auf Donald Crowhurst als Sieger dieses Rennens, selbst wenn er erst im Oktober, also Monate nach seinen Konkurrenten, lossegelt. Also, das spricht für seinen Optimismus. Donald geht davon aus, dass er im Durchschnitt fast 300 Meilen am Tag segeln kann. Und das, obwohl 200 schon ein eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit fast sind. Ja, optimistisch. Auf der anderen Seite verschiebt sich jetzt aber der geplante Start immer weiter nach hinten. Ja, weil er immer wieder noch unterwegs auch neue Ideen entwickelt, die teilweise auch echt genial sind. Also, es klingt jetzt oft so, alles eine Schnapsidee, ist eigentlich gar nicht so. Sondern da sind wirklich einige geniale Dinge dabei und die verzögern aber logischerweise den Bau immer weiter. Sein wahrscheinlich genialster Einfall ist, er erfindet ein System, das den Trimaran nach dem Kentern automatisch wieder aufrichtet. Also das ist irgendwie, was eigentlich als es geht nicht ganz genau ist. Ganz genau. Okay, nice. Und das ist echt clever, also es hat irgendwie Elektroden in den Schwimmern, die dann irgendwie feststellen, naja, ob es jetzt irgendwie so rum oder so rum liegt das Boot oder ob es irgendwie umkippt und unter bestimmten Kriterien schießt dann irgendwie so eine Kartusche CO2 durch den Mast nach oben, bläst oben so eine Blase auf, so eine Gummiblase. Wow! Okay. Und wenn die von der Welle dann erfasst wird am liegenden Boot, dreht es das wieder um. Also, what the fuck? Also das klingt aber schon ordentlich advanced, ja. Yes. Aber auch, das ist auch eine der Dinge, die nicht getestet wird im Vorfeld. Genau. Jetzt stelle ich mich aber gerade zwei Fragen. Klar. A, wie oft funktioniert das? Und B, ist das nicht eigentlich die viel geilere Sache, als irgendwann bei so einer Regatta mitzufahren, sowas Geiles zu erfinden? Naja, also hat er mal so nebenbei gemacht, Philipp. So. Genau. Ja, wobei ist natürlich ein super Nischending, ne? Das interessiert wahrscheinlich sonst niemand auf der Welt. Und natürlich, der ultimative Plan ist natürlich schon, jetzt geile Dinge einfach zu beweisen, ja, was er irgendwie alles erfindet und baut und sonst was und dann das mit seiner Firma zu verticken. So, das ist, glaube ich, sein fixer Plan. Also, das mit dem Boot, fantastisch. Es kommen auch noch Pumpen ins Spiel, die dann automatisch irgendwie Wasser von dem einen in den anderen Schwimmer pumpen, dass du es irgendwie leichter umdrehen kannst und so. Also, völlig, völlig advanced, krasses System. Er hat sowieso viele Sensoren und so eingeplant, ja, viel Elektronik. Das soll alles in so einer Art, er nennt es den Rechner, zusammenlaufen, so eine zentrale Schalteinheit, ja, wo dann irgendwie er gewarnt wird, wenn irgendwo ein Leck ist oder wo, wenn das Wetter sich ändert, das auch die Tagelage überwacht, also die Tagelage ist, glaube ich, so alles außer Segel, also alles, was um die Segel rum, Mast, Latten, Seile, ich glaube, die Segel können nicht selber dazu, das weiß ich nicht. Ah, genau. Ich habe mir gerade vorgenannt, was eine Tagelage ist. wie bei Ruckzuck, weil du jetzt einfach so viel, du hast jetzt so viele Segel-Buzzwords hintereinander, dass ich mir vorkam wie bei Ruckzuck. So, raten Sie einen den Begriff. Anesh! In Kongnai! Tabellare! Und wenn er jetzt über dieses System auch irgendwie spricht und diese ganzen Erfindungen und so, dann hat er auch so einen Eifer und so eine Überzeugungskraft, dass er diese ganzen Bootsbauer tatsächlich auch bringt, irgendwie mitzuziehen. Ja, das wenigstens überhaupt zu versuchen, eigentlich halt ihn für wahnsinnig so. Ne? Es geht eigentlich gar nicht in der Zeit, aber er bringt sie dazu, wirklich überall Schläuche zu verlegen, Leitungen zu verlegen. Er findet einen Gummihersteller mit einer Gummimischung für diesen Ballon und also irgendwie ziemlich abgefahren, wenn er da auch dann alles so begeistert und mitzieht. Die Redakteure der Segelmagazine, die glauben tatsächlich am Ende alle dran, dass dieses System wirklich funktioniert. Er flunkert manchmal auch ein bisschen und sagt, okay, das ist schon Monate in Entwicklung und bla. Patentanmeldung. Und mit Monate meine ich Monate in meinem Kopf. Patentanmeldung, Testphase, alles, ne? Völliger Humbug. Für diese ganze Technik braucht er jetzt einen Benzingenerator an Bord. Also ich meine, er bräuchte wahrscheinlich eher einen, weil so ein Funk schon keine schlechte Idee ist, ne? Aber jetzt, er hat einiges mehr an Technik, also braucht er ein richtig großes Ding und auch ordentlich Benzin. Und er lässt den jetzt in der Kammer unter seinem Cockpit installieren, wo die Konstrukteure schon sagen so, vielleicht keine so geile Idee, wenn da immer so Wasser oben irgendwie drüber und kommt da vielleicht rein. Und ich wollte gerade sagen, ich erinnere mich an den Konstruktionsidee des U-Bootes in Folge 0. Ja. Das ist total witzig, dass du das jetzt sagst, weil ich jetzt als nächstes gesagt, weil wir haben ja heute die 50. offizielle Folge, weil wir mit einer 0-0 angefangen haben und ich hatte auch gerade so ein Flashback und meine nächste Frage wäre gewesen, wie sie denn die Toilette eingebaut haben, zwinker, zwinker, auf diesem Boot, aber ich glaube, er stellt sich einfach an die Reling, oder? Das glaube ich auch, oder ein Eimer und dann Reling, also über Toilette war tatsächlich, fand keine Erwähnung in dem Buch, das ich gelesen habe. Großartig, Philipp, ja, das war jetzt Gedankenübertragung. Ich finde es total lustig, weil ich mich die Tage erst mit ein paar Leuten aus dem Norden, unterhalten habe, die mir erklärt haben, dass sie früher so als Hobby oder auch mal mehrfach ausprobiert, so im Endeffekt zu Bootsrennen gefahren sind. Also nicht einen kompletten Tag lang oder so, sondern so mal raus und wieder rein mit so einem Segler. Das ist tatsächlich auch bei uns hier so ein Ding in der Gegend. Das war mir auch immer nicht klar. Wir sind ja jetzt hier nicht so wirklich nah am Wasser gebaut. Aber bei der FH in Ansbach war immer so ein Segelkurs im Angebot. Habt ihr das vielleicht besprochen? So? Nein, Dominik, an der Fachhochschule, die du auch besucht hast, war als Sommerkurs immer ein vergünstigter Segelkurs am Altmühl oder Brombachsee, habe ich vergessen. Brombachsee. Okay. Brombach wahrscheinlich. Ja, und ich habe echt mal drüber nachgedacht. Mein Nachbar zum Beispiel segelt. So, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass das so ein Ding ist irgendwie. Aber gibt's auch hier. Aber ich glaube, Segeln und das, was die da vorhaben in unserer Geschichte, das sind nochmal zwei unterschiedliche Enden der Skala. Noch hat unser Hauptprotagonist ja nichts, also mal kurz noch ist er nicht im Wasser. Resümieren. Nein, aber ist er ja schon mal überhaupt irgendein Segelrennen gefahren? Nee. Nochmal mein Gedächtnis. Also genau, er geht gleich full in, so wie der Herr Bitcroft, der einfach mal direkt sich bei den Profis anmeldet. So. Jo, und ist es wie beim Herrn Speck, dass der nicht mal schwimmen kann? Warum auch? Warum sich mit Nebensächlichkeiten eben aufhalten? Genau, hier. Schwimmen brauchst du bei so einem Ding eh nicht mehr, weil wenn du mal wirklich rausfällst, dann ist das eh weg. Also da ist Schwimmen dann auch schon egal, eigentlich. Naja, also Benzingenerator tief unter dem Ding, schlechte Idee. Du brauchst irgendwie einen Deckel, der absolut wasserdicht sein muss und da musst du ja aber trotzdem auch regelmäßig ran und das kommt. Ja, und vor allem, wenn du das Ding brauchst, dann ist ja ein Notfall und dann ist ja tendenziell das Ding irgendwie am rumbollern und so. Ja, also irgendwie eine dumme Idee auf jeden Fall. Aber sie bauen es trotzdem und wir kürzen das Ganze jetzt ab. Der Trimaran ist am Ende zwar fertig und ich mache jetzt laut Anführungszeichen in die Luft, er hat aber einen Haufen Dinge, die man durchaus als Konstruktionsfehler bezeichnen kann. Dabei sind die Bootsbauer eigentlich eher für Kleinigkeiten zuständig, vielleicht mal eine falsche Dichtung oder so, das kam schon auch vor, das müssen die sich zu Schulden kommen lassen, aber natürlich geht fast alles auf Donalds Konto. Ja, die Sonderwünsche, die haben da schon einiges an Risiken hinzugefügt. Jetzt stelle ich mir gerade das bootsgewordene Äquivalent zu Homers Auto vor. Ja, genau. So ein bisschen. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass auf dem Boot am Ende ganz viele Kabel, Schaltungen, alles irgendwie entlangläuft und in eine Kiste laufen wo sie eigentlich verbunden werden müssten mit irgendwas, aber einfach nur drin hängen. Und an jeder Ecke muss eine Hupe hin. Es ist noch nicht mal zur Hälfte montiert und unterm Strich funktioniert nichts von all dem. Nichts. Hm. Das erinnert mich so ein bisschen an ein einziges Chaos. Es gab mal so ein Dilbert-Cartoon, an dem, naja, im Endeffekt so ein Haufen Müll produziert worden ist nur, weil, also die Anforderungen sind nicht da. Dann fragt der Chef den Angestellten so, ja, wie lange brauchst du? Und der sagt so einfach so, ein Jahr, ein halbes Jahr zum Entwickeln, ein halbes Jahr zum Minesweeper spielen. Und der Chef so, naja, wird schon stimmen. Und am Schluss sieht man so, wie dem Kunden einfach irgend so ein seltsamer Gegenstand überreicht wird, der aussieht wie so ein seltsamer Toaster. Und der Kunde meint so, das wollt ihr überhaupt nicht, was soll denn das? Das ist überhaupt nicht, was ich wollte. Und der Entwickler so, ist ja noch eine Beta. Der also ist eher ohne, auch heutzutage ziemlich unterschätzt so. Ohne dass ihr es beide jetzt geahnt habt, ich habe ja eingangs den Sascha, unseren Hörer, mein Freund, Kollegen und Hörer Sascha, der heute 40 wird, und ihr habt ihm jetzt ein weiteres Geschenk zu seinem 40. Geburtstag gemacht, weil er liebt Dilbert. Das ist tatsächlich was, wann immer Sascha quasi interne Kommunikation im Unternehmen betreibt, dann versucht er immer einen passenden Dilbert-Comic mitzuliefern, was erheitert und erfreut. Guter Mann. Dilbert so interessant, als dass das für Leute, die noch nie in einem Büro gearbeitet haben oder in diesen Umfeldern, sich denken, das muss der langweiligste Comic der Welt sein. Und das ist auch so. Aber wenn du mal dort gearbeitet hast, denkst du, ja, so ist es. Ja, Sascha war mir schon immer sympathisch. Jetzt hat er sich in meinen Augen unsterblich gemacht. Danke. Ich finde ja auch Bastard Assistant from Hell ist ja auch was, aus dem ich sehr viel Freude ziehe. Oh, der Klassiker. Das sagt mir tatsächlich nichts. Das sagt dir nichts, das ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Ja, das ist so eine, okay. Sammlung von, oder ein Sammelsurium von Kurzgeschichten von einem nicht real existierenden Administrator, der einfach sozusagen immer alle Benutzer löscht und sich aufführt wie die Hölle und okay. Ja. Und natürlich, weil die Benutzer alle Idioten sind. Schreckliche Idioten sind. Natürlich, ja. Das Boot. Das Boot. Ich hatte jetzt eine andere Melodie im Kopf, aber ist egal. Das Boot ist ja nur ein Teil des Abenteuers, das geregelt werden muss. Irgendwie muss Donald ja sicherstellen, dass seine Firma weiterläuft, dass die Familie nicht verhungert, und das sind ja auch noch ein paar so Dinge, die er irgendwie klären muss. Der Geldgeber Best kontrolliert jetzt eh schon die Geschicke des Unternehmens. Und er sucht sich jetzt noch einen Freund, der verspricht, den Vertrieb von seinen Navigator-Geräten vorübergehend zu übernehmen, dass zumindest jetzt die Frau und die Kinder was zu essen auf dem Tisch haben. Wie krass das jetzt auch wäre, wenn der Typ auf hoher See verschollen geht, ob dann die Verkaufszahlen signifikant sinken? Ich werde es euch im Laufe der Geschichte erzählen, was passiert. Der Philipp guckt, der guckt manchmal so in die Kamera, so als würde er mir... Jetzt wird der Gedanken übertragen. Vielleicht will er ja. Vielleicht will er ja. Also, dieser Best, der verlangt jetzt noch eine zusätzliche Hypothek auf Crowhursts Haus, weil noch, ja, weil dieser ganze Bootsbau ein bisschen teurer geworden ist als ursprünglich geplant. Ist das Haus überhaupt so viel wert? Naja, man kann jetzt sagen, also wenn es dumm läuft, gehört diesem Best jetzt dann einfach alles. So, das war jetzt das letzte bisschen finanzieller Rückhalt. Das hat er jetzt auch noch all in geworfen. Also er ist jetzt. Also du hast ja eingangs gesagt, dass du von der Frau nie wieder reden wirst und es sind andere Zeiten, aber ich würde doch gern ihre Meinung wissen. Nein. Seine damalige Freundin, die ihn ein Leben lang angeblich nicht mehr loslassen wird. Seine Frau ist jemand anders. Ach so. Ah, ich habe gedacht, er hat so einen klassischen Moment von die getroffen und dann war das dann seine zukünftige Gattin. Ich kann nicht beruhigen, nee. Wir werden noch über seine Frau reden. Okay, alles klar. Jetzt, an der Stelle würde ich mich aber auch sehr freuen, wenn der Mann sagt, so, ich steche mal in See und wenn ich hier irgendwie, wenn das passiert, dann ist halt das Haus weg. Ciao. Viel Spaß bei den Ciao. Das ist literally what I said, dass ich gerne ihre Meinung hätte, weil ihr Mann noch nie irgendwie ein Rennen bestritten hat und jetzt das Haus doppelt verpfändet hat. So, das ist schon echt krass. Naja, sie kennt, glaube ich, aber auch die Verbissenheit ihres Mannes, ja, wenn er an eine Idee glaubt. Sie beschreibt mal, und da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das eine Zutat ist, die Hollywood hinzugefügt hat. Sie beschreibt mal das, ihren Mann, und sie sagt, was sie an ihm so arg bewundert, ist, dass er mal auch seine Meinung ändern kann. Wow, toll. Das ist extrem bewundernswert. ich habe ihn nicht so wahrgenommen. Muss ich dazu sagen. Also, Oder das war der Moment, sehr spitz zynisch von ihr. Es ist jetzt auch der Moment, wo er sich nochmal richtige Unterstützung holt, und zwar von einem PR-Manager. Also er holt sich jetzt einen ehemaligen Kriminalreporter an seine Seite, der großes erzählerisches Talent hat. Weil irgendwie musst du ja aus der Geschichte auch Profit schlagen. Also es ist tatsächlich jetzt nicht der dümmste Plan, ja, das kann man schon machen. So, Er muss selber sehen, dass er wahrscheinlich nicht gewinnen wird, so. Ja, irgendwer muss ja zu Hause die Pressearbeit organisieren, während er auf dem Wasser ist, ja, vielleicht auch jetzt schon losgehen, Sponsoren irgendwie sammeln, ja, auch seine Aufgabe. Und naja, es kam wenig Geld rum bei dieser Sponsorensuche, das kann ich euch verraten, wahrscheinlich, weil es jetzt auch schon viel zu spät ist, das Rennen eigentlich mehr oder weniger schon fast läuft, Donald viel zu spät dran ist und da jetzt natürlich auch nicht mehr viele Leute viel Geld drauf werfen wollen. Also ein Großteil der Kosten bleibt an Stanley Best hängen. Immerhin kauft aber die BBC die Rechte an TV- und Tonaufnahmen und sie geben ihm dann auch eine Kamera und ein Tonbandgerät mit. Dass er da in sein Netzwerk mit reinhängen kann. Ja. Es ist erst der Found-Footage-Film der Geschichte? Wir werden noch über dieses Footage reden. Das ist ein klares Ja. Sagen. Also es ist ein Glücksgriff, wie sich später herausstellen wird. Donald ist ein begnadeter Kameramann, zumindest im Vergleich mit den anderen Einhandseglern. Oder auch im Vergleich zu seinen Segelfähigkeiten. Aber mit der Kamera kann er ganz gut umgehen. Aber es ist ja super, wenn man einhand segelt, dann hat man mit der anderen Hand noch die Kamera. Fantastisch. Donald wollte seinen Kahn eigentlich Electron 5 nennen, angelehnt an den Namen seiner Firma. Oh. Aber er hatte jetzt einen PR-Agenten, ja, und er belehrt ihn eines Besseren. Der überredet ihn, den jetzt schon zu drei Vierteln fertiggestellten Trimaran Tynmouth Electron zu nennen. Tynmouth. Nach dem Hafen, von dem er aus lossegeln will. Das ist gar nicht so doof, weil er kann dann zumindest noch so ein bisschen, irgendwie in der Stadt so ein bisschen Geld einsammeln, ne? Und sagen, hier, das ist jetzt hier im Namen der Stadt und da so ein bisschen Primborium machen. Also auch das nicht der dümmste Plan. Um jetzt den latenten Zeitverzug beim Bootsbau zumindest ein Stück weit zu kompensieren, führt die Werft eine 70-Stunden-Arbeitswoche ein, so zum Ende hin, leiht sich noch Arbeiter von anderen Werften aus, also damit wirklich was das kostet? Der Stapellauf ist geplant für den 31. August, kann nicht gehalten werden. Der Ausweichtermin am 12. September kann ebenfalls nicht gehalten werden. So diese ganze Elektronik, das alles frisst viel, viel Zeit. Auch der Geschirrschrank für die Tupperware-Behälter, alles Sonderanfertigungen, kostet alles Zeit. Ich glaube, letzteres ist eine Erfindung von dir. Nein. Ein übergroßes Ruder habe ich euch unterschlagen, noch steht hier noch. Noch mehr in Verzug als der Bau des Boots sind eigentlich nur die Zahlungen an die Werft. Zwei Tage vor dem neu angesetzten Stapellauf am 23. September eskaliert die Situation mal kurz. Der Bootsbauer und Donald geraten sich wegen einer Ummantelung von den Schwimmkörpern irgendwie in die Haare. Also geht es irgendwie um Glasfaser und das ist eigentlich eine ziemlich, ja, eine vergleichsweise Nebensächlichkeit an der Stelle, aber es kommt zum Streit und Donald ist total aufgewühlt und Claire bittet ihn tatsächlich an diesem Abend, die Annahme des Trimarans zu verweigern und das ganze Unternehmen abzublasen. Also das ist der Punkt, sie hat ihn jetzt lange unterstützt, aber das ist der Punkt, wo sie jetzt sagt, reicht's. Okay, jetzt reicht's. Aber das ist auch ein Satz, der in der Geschichte von Ehen, glaube ich, selten gefallen ist. Schatz, bitte nehme den Trimaran nicht an. Jetzt habe ich gesagt, Schatz, jetzt reicht. Ich hätte gern entweder einen Rammstein-Song dazu oder einen Falco-Song, aber das ist tatsächlich so. Von Rammstein, das wäre gut. Vater, der Mann mit dem Trimaran ist da. Nein, der mein Philipp, Junge, das weiß Philipp ich hat ja jetzt Connections in die deutsche Musikszene. Philipp, ja. Du weißt, was zu tun ist. Na klar. Bei der Trimaran-Lieferung. Oh, ist viel zu spät dran. Ja. Die wollen wir nicht mehr haben. Ach, 30 komm, Tage Umtauschrecht bei Amazon, keine Ahnung. Donald steckt schon viel zu tief drin. Und schlimmer noch, Claire hat jetzt nach diesem Gespräch das Gefühl, dass sie ihn zu sehr unter Druck gesetzt hat. Und deswegen hat sie das Gefühl, dass er ihr nicht mehr alles erzählt, was die Frau ist passiert. Schuld. Garantiert ist die Frau schuld. Ja, das ist ihre Sicht. Du hast nach ihrer Sicht der Dinge gefragt. Ja. Sie hat das Gefühl, dass er ihr jetzt Dinge verheimlicht, weil sie ihn jetzt da so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Mhm, okay. Und sie hat das Gefühl, dass er viel schweigt und er wird jetzt dann noch eine ganze Weile Dinge verschweigen. Als Claire Crowhurst am 23. September nach einer rührenden kurzen Rede die Champagnerflasche gegen den Rumpf der Tynmouth Electron donnert, bleibt die Flasche ganz. Ein böses Omen. Sehr übel. Pech. Der Bootsbauer versucht es noch irgendwie, die zu beruhigen. War bei der Gypsy Moth zum Beispiel, war es genau das Gleiche. Packt er als Anekdote aus, aber es ist ein böses Omen unter Seefahren. Das Schiff hat noch keinen Mast, keine Takelage, halbwegs funktional, es schwimmt schon, aber es fehlt noch einiges, es ist ziemlich hässlich und wie gesagt, der Vergleich mit dem Flugzeugträger, der drängt sich geradezu auf. Die Arbeiten sind selbst nach dem Stapellauf noch nicht abgeschlossen. Das Boot ist jetzt zwar im Wasser, aber die bauen immer noch irgendwie viel dran rum. Es kommt immer wieder auch zu Streit. Die Arbeiter erhalten von Donald oft widersprüchliche Anweisungen. Ja, und es ist eigentlich ein Wunder, dass überhaupt das Schiff irgendwann losfährt. Also wir können festhalten, das Schiff viel zu teuer, viel zu spät. Es läuft irgendwann aus, aber es ist nicht geil. Ja? Und also klassisches Projektmanagement. Klassisches Projektmanagement. Und das Ding ist, es ist jetzt zwar im Wasser, aber es muss jetzt eigentlich erstmal noch in den Hafen, von dem es aus dann lossegeln will. Also es muss noch überführt werden. So, das ist für Donald jetzt die Gelegenheit, das so ein bisschen zu testen. Und tatsächlich hat er auch zwei von diesen Bootsbauern mit an Bord, damit die noch Dinge fixen können. Aber die werden jetzt dann schon relativ schnell sich absetzen lassen an Land und zu Hause anrufen und fragen, ob sie sich nicht aus dem Projekt zurückziehen dürfen. Ja. Also allein schon diese Überführung ist eine Katastrophe. Ja. Er hat schon direkt mal irgendwie gleich beim Start weg, kommt er ans Uferkai und hat schon mal ein Loch im Rumpf. Er kommt irgendwie mit dem Ding nicht klar. Er macht bei schlechtem Wind macht er so gut wie keine Fahrt. Also er kann irgendwie, wenn der Wind ungünstig steht, kann er irgendwie überhaupt keine Geschwindigkeit irgendwie erreichen, weil die Segel irgendwie schlecht getrimmt sind. Also es ist irgendwie ein Riesenkrampf, dieses Schiff jetzt in den Hafen zu bekommen, wo er eigentlich lossegeln will. Es sollte eigentlich 3 Tage dauern und er ist, ich glaube, 2 Wochen unterwegs. Klassisches Projektmanagement. Klassisches Projektmanagement. Jetzt muss ich kurz ein bisschen. Es wäre so geil, wenn du jetzt einfach sagen würdest, ich muss mal kurz aufs Klo. So, er ist jetzt in Tynmouth, ja, wo es dann losgehen soll und er hat da schon auch jetzt einige Fans, die sind da jetzt irgendwie da, ist schon jetzt Gewusel am Hafen und die freuen sich schon und es ist aber super chaotisch, ja, die verladen irgendwie Kisten, es ist ein einziges Chaos, es wird noch Zeug geflickt, es werden noch irgendwie Dichtungen eingebaut, also es ist alles noch nicht fertig. Die ganze Organisation von den, also er muss ja auch wahnsinnig viel Naturalien mitnehmen, ne? Das ist alles ein großes Chaos. Der PR-Manager schafft irgendwie statt viel Geld Käse und Sherry irgendwie an, also irgendwie Dinge, die jetzt vielleicht gar nicht überlebenswichtig wären, die aber irgendwie gesponsert werden, aber das Geld, das er eigentlich bräuchte, das bringt er nicht daher. Er hat Sherry im Moment, ist halt auch geil. Im letzten Moment muss er noch eine Funkausrüstung kaufen, weil irgendwie auffällt, dass er keine Funkausrüstung hat. Oh Gott. Und was eigentlich cool ist, er hat so einen lokalen Bäcker, mit dem macht er so einen, oder den beauftragt er, dass er irgendwie ihm was, ein Rezept irgendwie produziert, ne, dass er sich auf See irgendwie was backen kann. Und er schafft es tatsächlich, ein Rezept auf Basis von Meerwasser. Und sie backen ein Brot, das dann Jahre später auch noch genießbar ist. Also eins dieser Testbrote ist Jahre später irgendwie noch essbar. Also eigentlich schon auch da wieder eine ziemlich geniale Idee, die dann aber irgendwie auch in dem Trubel irgendwie untergeht. Ja, mittendrin steht die BBC und filmt und das Chaos wird aber irgendwann so groß, dass die BBC alles stehen und liegen lässt und mit anpackt. What? Was, die BBC hilft mit? Ja. Ist ja unglaublich. Das ist so gut. Zitat von einem Werftmitarbeiter. In den 2 Wochen, die er hier war, ging es zu wie in der Hölle. Jeder versuchte zu helfen, aber keiner wusste genau, was er tun sollte. Und was Crowhurst angeht, der sah nicht danach aus, als würde er überhaupt je fortkommen. Er hatte nicht den leisesten Schimmer, wo irgendwas war oder was eigentlich vor sich ging. Er hat nichts ausprobiert, er blieb nicht bei seinem Boot, wie es sich für einen Skipper gehört. Immer wieder war er plötzlich verschwunden, um irgendetwas zu erledigen und wir rannten herum und versuchten ihn zu finden. War es nicht eine mysteriöse Fahrt nach London, dann war es bestimmt eine PR-Veranstaltung mit Wein und Käse drüben im Royal. Das ist doch keine Art für einen, der um die Welt segeln will. Ja. Und dann fallen auch noch so Dinge wie ein Haufen Sperrholz und weiter nichts. Also von den Typen, die das Boot gebaut haben. Es ist wenig alles Hoffnung. Unter einem guten Stern. Es steht unter einem fantastischen Stern. Also Donald ist ja einer, der sich akribisch auf Dinge vorbereitet, ne? Wisst ihr ja, der schreibt. Es ist auch da, lässt er sehr zu wünschen übrig. Er hat irgendwie chaotische Notizen, da stehen irgendwie Adressen, Namen, Listen, To-Dos, irgendwie alles durcheinander. Briefentwürfe irgendwie mit drin, textgewordener Wahnsinn. Ja, und dann gibt es auch noch beschämend. keinen richtigen Eklat, aber auch noch ein hartes Gespräch mit seinem Geldgeber. Und der sagt dann auch sowas, also paraphrasiert sowas wie, hätte Donald an der Stelle ihm gegenüber einen leisen Zweifel geäußert, ja, dann wäre Stanley Best zwar sauer gewesen, aber er hätte nicht darauf bestanden, dass er lossegelt. Okay. Naja, andere glauben sich an einen sehr demoralisiert wirkenden Donald zu erinnern, was ein krasser Kontrast ist zu den sonst, ja, A, ist er ja ein mega Optimist eigentlich und B, hat er dann irgendwie seit seinem Unfall öfter mal Wutanfälle, hätte man in der Situation beides verstanden, aber er ist dann irgendwie, manchmal wirkt er auch einfach down. Naja, er bricht dann auch noch seiner Frau die Rippe versehentlich nachts. Eine komische Geschichte. Alles noch? Nachts? Okay. Ich weiß gar nicht, ob sie da schon irgendwie auf dem Boot mal irgendwie schlafen oder irgendwie, keine Ahnung, oder im Hotel oder irgendwie steigt er nachts über sie drüber und bricht ihr dabei die Rippe. Finde ich auch ein interessantes Detail. Aber er steigt nachts über sie drüber? Ja. Er steigt wirklich drüber. Okay, alles klar. Er ist jetzt auch schon in einem Zustand, also diese ganzen Mängel, die Leute sagen ihm das ja, ne? Und er ist jetzt aber in dem Zustand, wo er nicht mehr empfänglich ist für sowas. Also er verrennt sich in Tätigkeiten wie Segel sortieren, was jetzt vielleicht nicht wahnsinnig wichtig wäre für den Moment, und vergisst es aber, sich um potenziell tödliche Details zu kümmern. Ja, also ihm fällt zum Beispiel nicht auf, dass ein wichtiger Schlauch für eine Pumpe fehlt, ohne den eigentlich das komplette Pumpensystem unbrauchbar ist. Ja, und kurz vor Schluss fällt es dann irgendwie auf und er schafft es dann noch, den Pumpenhersteller am Telefon zu überreden, dass der mit seinem Privatflugzeug irgendwie den Schlauch herschickt. Ja, und trotzdem kommt er nicht an. Es gibt ja offensichtlich Videoaufnahmen von diesem Typen, da freue ich mich schon drauf, quasi die mir anzuschauen. Und trotzdem ist am Ende dieser Schlauch nicht an Bord. Also es ist ein Riesenchaos. Wie gesagt, wenn die BBC schon sagt, okay Jungs, wir hören mal lieber auf zu filmen und wir packen mit an, dann weißt du eigentlich schon genau, wie aber du das vorstellen ja musst. Aber der muss ja hinreißend von seinem Charakter her sein, dass so viele Leute immer noch da diese Nummer machen. Ja, ist er. Und spannend ist jetzt auch der Real Talk in der letzten Nacht mit seiner Frau. Claire erzählt quasi von dieser letzten Nacht im Hotel und er soll gesagt haben, Liebes, ich bin sehr enttäuscht über das Boot. Es taugt nichts. Ich bin nicht vorbereitet. Wenn ich in diesem hoffnungslosen Zustand aufbreche, wirst du dich dann nicht verrückt machen vor Sorgen. Also er hat es schon auch, irgendwie ist es schon zu ihm durchgedrungen. Ja? Und er hat jetzt sowas gehofft, wie dass sie ihm so ein bisschen die Erlaubnis gibt, aus dieser Nummer rauszukommen. Und sie fragt aber, statt eine Antwort zu geben, fragt sie ihn, ob er, wenn er jetzt abbrechen würde, ob er sich dann nicht sein Leben lang Vorwürfe macht. Und der Klassiker, aber es ist im Prinzip wie in einem Film. Also es ist wirklich so Filmdialoge galore. Es so. Gibt einen Film dazu, da komme ich später auch noch drauf. Es ist, okay. Ja, also der Film ist tatsächlich extrem nahe in der Realität und es ist ein Filmmoment. Ich freue mich jetzt schon auf den Moment, in dem er sagt, es kann nicht mehr schlimmer werden. Ey, er antwortet gar nicht, er bricht einfach in Tränen aus. Nein, er meint dann während der Fahrt. Und Claire denkt, sie kennt ihren Mann und sie versteht aber diesen Hilferuf irgendwie nicht richtig und sie wird sich deswegen auch noch Vorwürfe machen. Mhm, ja, naja. Ist ja total subtil, so in Tränen ausbrechen. Ja, das kann man schon mal anders interpretieren. Können ja Freudentränen, ja, das kann ja alles sein. Natürlich. Ja. Eine Fliege im Auge. Ich hab gedacht, zwar Zwiebel. 31. Oktober 1968, Donnerstag. Völlig egal, welcher Tag. Aber es ist der letzte Donnerstag Tag, an dem ist er. Dönertag. Es ist der letzte, das ist wichtig, es ist der letzte Tag, an dem er noch an diesem Rennen teilnehmen kann. Also, man könnte ja sagen, mit genug Zeit hätte man das alles noch fixen können, aber er hat einfach auch keine Zeit mehr. Im Sinne von, da muss er ablegen oder da muss er sich anmelden und irgendwie ein fertiges Schiff machen? Nein, er muss ablegen. Er muss noch im Oktober ablegen. Das sagen die Regeln. Die anderen sind alle schon unterwegs, er ist der Letzte. Aber ganz kurz, würde er jetzt, sagen wir, einen Tag nach den anderen ankommen, die dann aber in Summe länger unterwegs gewesen wären, ja. Er würde dann gewinnen? Sehr gute Frage, das habe ich vorhin gemeint mit den zwei Preisen. Es gibt einen Pokal für den, der als Erster wieder in England ist und es gibt 5.000 Pfund für den, der als Schnellster um die Welt gesegelt ist. Ah, okay. Das ist ja auch nice tatsächlich, das ist echt cool. Genau. Und das wird später auch nochmal wichtig. Aber ich möchte nicht, ich mache das so oft, ne? Ich sage, ich vertröste euch oft auf später, aber weil ihr so gute Fragen stellt. Donald lässt sich jetzt aus dem Hafen schleppen, begleitet von drei Booten mit Familien, Freunden, BBC, wer halt so da ist. Es sind im Hafen irgendwie auch nochmal irgendwie ein paar Leute. Also es sind so 100 Leute, glaube ich, auf den Beinen. Das ist jetzt nicht die Welt, aber sind schon Fans auch unterwegs. Und er stellt jetzt gleich beim Lossegeln fest, nach einem herzlichen Abschied von seiner Familie natürlich, er stellt jetzt gleich beim Lossegeln fest, dass diese Aufrichtschwimmblasenkonstruktion, dass die irgendwie so dumm um den Mast oben gewickelt ist, dass er gar nicht alle Segeln öffnen kann. Und das ist aber auch egal, weil die Segel sind eh vertauscht. Also selbst wenn er sie öffnen könnte, es wär nichts. Und er will jetzt eigentlich auch nicht gleich seine Frau beunruhigen, indem er sofort als erstes auf diesen Mast klettert. Also lässt er sich nochmal zurück in den Hafen schleppen, lässt da nochmal alles Segel korrigieren und nochmal in Ruhe und fängt da nochmal an. Ja, wenn man zu spät, also keine 8 Stunden vor Ende der Deadline in ein Rennen startet, kann es sein, dass es auf Deck vielleicht auch noch nicht ganz so sortiert und ordentlich ist, wie man das vielleicht gerne hätte. Ein witziges Detail ist, Donald hat während der Überführung hat er unterwegs einen Italiener getroffen, der auch bei diesem Rennen mitmacht. Und der ist in einer ähnlichen Situation wie er. Also er ist auch viel zu spät dran, ist völlig überhastet losgesegelt. Der macht es aber so, er segelt aus dem Hafen raus, wirft den Anker und nimmt sich dann eine Woche Zeit, Ordnung auf seinem Boot zu schaffen, dass er wirklich ordentlich, sauber. Eine Woche. Genau, dass er wirklich sich vorbereiten kann und wirklich alles da hat, wo er es haben will und alles funktioniert. Und ist ein interessanter Move, ist regelkonform, aber Donald ist nicht so ein Typ. Der segelt los, klar. Mit einem riesigen Knoten in den Seilen von seinem Vorsegel, mit einer Kabine, wo, ja, die zu beschreiben, das Wort Durcheinander noch nicht mal ansatzweise imstande ist. So, er hat noch nicht mal eine leise Idee davon, ob er alles an Bord hat, was er eigentlich braucht. Was Ordnung sein könnte. So. Ja, er hat so eine kleine Schlafstelle, 60 Zentimeter ist die breit und links und rechts davon stapeln sich irgendwie Tupperdosen über Tupperdosen, wo teilweise Nahrungsmittel drin sind, teilweise aber auch Ersatzteile, Currypulver, Batterien, Milchpulver, Transistoren, Kisten stehen teilweise offen und teilweise geschlossen herum. In den Schwimmern sind Vorräten verstaut, wo er überhaupt gar nicht weiß, was wo genau eigentlich ist. Für das riesige Funkgerät hat er Unmengen an Ersatzteilen dabei. So, also wirklich absurd viel. So fast so, als wäre der einzige Bereich, wo er sich wirklich auskennt. Ja, als würde er da keine Risiken eingehen wollen. Und bei den anderen Chaos. Das ganze Boot ist mit Kabeln übersät, die irgendwie wirr in der Kabine zusammenlaufen. Da, wo der Rechner sein sollte, ist einfach nur ein Knoten aus großen Kabelsträngen. So, den Rechner zu planen hätte schon den Zeitrahmen gesprengt und von Bauen reden wir da noch gar nicht mal. Er braucht jetzt mal einen Tag, um zumindest so weit Ordnung zu schaffen, dass er mal irgendwie sich da halbwegs bewegen kann. Aber er segelt währenddessen schon. Er segelt. Und er hat auch sofort von Tag 1 weg Seekrankheit. Und es hält ihn aber nicht ab. Wow. Hält ihn nicht ab, da irgendwie loszusegeln und Ordnung zu schaffen. Und man muss ihn schon auch ein Stück weit bewundern. Mhm. Aber es ist auch ein bitterer Vorgeschmack auf die Strapazen der Reise. So, die Knoten in den Segeln würden jetzt einige mühevolle Stunden bedeuten. Das Funkgerät lässt sich aus irgendeinem Grund nicht in Betrieb nehmen. Ihm gehen sofort 2 Schrauben von der Selbststeuerungsanlage verloren, die er mit Schrauben aus anderen, weniger wichtigen Bauteilen ersetzen muss, weil er keine Ersatzschrauben irgendwie dabei hat. Also fängt dir gut an. Und Selbststeuerungsanlage ist vielleicht auch noch ein Punkt, den ich kurz erklären muss. Ich meine, logisch, du kannst keine 24 Stunden am Stück am Ruder stehen. Ja, und ich kann euch jetzt auch nicht genau sagen, wie das technisch genau funktioniert, aber es ist schon so, dass du so eine Anlage hast, die halt für dich Kurs hält, halbwegs, wenigstens. Ah ja. Und Donald hat eine dabei, die für seinen Trimaran, sein sehr schnelles Boot an sich, überhaupt nicht richtig ausgelegt ist, sondern es ist für kleinere, langsamere Boote konzipiert und funktioniert eigentlich auch nur, wenn er langsam fährt. Ja, naja, also die Route vielleicht auch ganz kurz. Sie planen, entlang der alten Clipper-Route zu segeln. Also das heißt, von England aus nach Süden, so hier Portugal rum, dann Richtung Kapstadt, einmal um Afrika rum. Da bist du dann schon in diesen Roaring Forties, die ich vorhin beschrieben habe. In denen nutzt du dann quasi den Wind und das Wetter, schneller voranzukommen und segelst da quasi in einem Zug an Australien vorbei, Neuseeland vorbei, um Kap Horn, also Südamerika rum. Da musst du kurz dann sogar noch in noch schlimmeres Gewässer, in die Furious 50s, und dann setzt du wieder Kurs nach Norden Richtung England. Die Strecke fahren eigentlich alle, weil es einfach von den Winden und so vom Ding her genau das Sinnvollste ist. Das heißt, er ist aber schon weit weg von Land. Nicht, dass es für ihn was bedeuten würde, weil der Deal ist ja nicht zu landen irgendwo. Genau. Ja. Das ist schon, ja. Zwei Tage, nachdem Donald in See gestochen ist, stellt Donalds Frau fest, dass einige wichtige Dinge nicht an Bord sind. Also es ist jetzt keine Verwunderung, ne? Aber er hat mein Grammophon liegen lassen. Sie finden tatsächlich eine Kiste, wo sie auch Weihnachtsgeschenke für ihn reingepackt hat. Ja? So Sachen wie eine Bauchrednerpuppe, dass er nicht so einsam ist. Ein Buch mit Yoga-Übungen, was ich auch sehr schön finde. Boah, und eine Bauchrednerpuppe habe ich jetzt so den ultimativen Horrorfilm. Dann, die so auf deinem Boot hockt. Wahnsinnig, und dann hast du so Chucky-Fantasien. So. Ja. Komm, jetzt zerschneiden die Segel. Aber es taucht auch eine Kiste mit Ersatzteilen auf, auch blöd. Auf See läuft es dann nicht viel besser. Also irgendwie, er hat so eine Lockleine, mit der misst man irgendwie die Entfernung, die man am Tag zurücklegt. Und die verfängt sich aber immer wieder im Ruder. Also er kann überhaupt nicht richtig messen, wie weit er eigentlich segelt am Tag. Und er schafft laut seinen Messungen gerade mal 7 Meilen in den ersten 3 Tagen, was natürlich lächerlich ist. Ja, und er muss auch am Radarsystem am Mast irgendwie rumfummeln und schneidet sich gleich in die Hand und stellt fest, er hat kein Verbandszeug mehr. Also es ist eine Katastrophe, vom Start weg eine Katastrophe. Am Abend schreibt er dann in sein Logbuch irgendwas über Fische und Delfine, so ein komisch wirres, lyrisch, fröhliches, keine Ahnung, wie man es nennt, ein Erguss, ja. Und es wirkt so, als würde er jetzt gar nicht so seine Erfahrungen eigentlich niederschreiben, sondern als würde er so das, wie er sich selber gerne so den tiefgründigen Einzelgänger auf See, ja, beschreiben und hier so die großen Erkenntnisse über die Welt und alles. Aber es fühlt sich an, als spielt er so eine Rolle. Und ja, hat er da immer noch seinen Vokalüberschuss? Ja, das zieht sich durch. Sehr gut. Er gönnt sich am nächsten Morgen ein festliches Frühstück, um seine Laune ein bisschen aufzubessern. Dann widmet er sich dem Funkgerät und bringt es tatsächlich dann auch, nachdem er es einmal komplett zerlegt und wieder zusammenbaut, wieder gangbar, nachdem er feststellt, es war nur eine durchgebrannte Sicherung. Gangbar-Style. Boah. Die Nacht schickt ihn dann seine Selbststeuerungsanlage in Richtung Norden, wo er ja nicht hin will. Er muss also am nächsten Tag wieder korrigieren und viel Strecke erneut fahren. Also er stellt jetzt dann fest, dass dieser Autopilot tatsächlich sehr unzuverlässig ist, wenn das Boot ein bisschen schneller fährt. Also er muss alle Segel fast einholen und wirklich, wirklich langsam fahren, damit das Ding funktioniert. Und am 5. November, Dienstag, stellt er Luftblasen hinter einer Luke fest, wo eigentlich keine Luftblasen sein sollten. Und dann schaut er sich das genauer an und merkt, dass er im Rumpf ziemlich viel Wasser hat. Also dass das auch ziemlich tief im Wasser ist. Und da ist eine undichte Stelle. So ein Teil von diesem Trimaran-Schwimmer ist voll mit Wasser. Und das ist jetzt auch nicht so einfach. Nach gefühlten 8 Metern. So. Kommt jetzt tatsächlich, ist das was häufiger vorkommt? So, ne? Das ist schon vorgesehen, ja, dass das, oder es ist vorauszusehen, dass das passiert. Du musst halt dann irgendwie das Loch fixen, du musst am besten Pumpen haben, die das irgendwie auspumpen. Und das ist schon was, womit du auf so einer Reise rechnen musst. Ja, aber wir haben gerade, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, der Typ ist gerade in der Badewanne unterwegs, in der halt noch so ein Segel gespannt ist, alles geht gerade schief und jetzt stellt er fest, hups, der Stopfen ist nicht mehr drin. Ja, und zu allem Überfluss hat er am Abend von dem Tag dann auch noch ein Furunkel im Gesicht, das droht ihm, die Sicht am linken Auge zu beeinträchtigen. Also es läuft schon echt scheiße. Er schreibt in sein Logbuch an genau diesem Tag, ging mit Abscheu zu Bett. Und ich glaube, es ist gar nicht mal wegen dem Furunkel. Abscheu zu Bett. Sondern die Gesamtsituation. Ja, vielleicht auch, weil er vergeblich versucht, zur Küste zu funken, weil seine Tochter Geburtstag hat, und nicht durchkommt. No. Also das ist dann so, ne, also Funkkontakt zum Land ist so auch eine konstante Herausforderung. Ja, also das gibt so dann unterschiedliche Frequenzen, wo du dann entweder per Funk irgendwie durchkommst oder per Morsecode oder irgendwie an andere Schiffe, wo es dann irgendwie weitergeleitet wird. So ein paar Konstellationen werden wir jetzt dann noch durchgehen. Aber es ist nicht so, dass du in konstantem Kontakt mit der Außenwelt bist. Ich wollte gerade fragen, warum will man eigentlich unbedingt so ein Funkteil an Bord haben? Ich kann mir vorstellen, dass man die meiste Zeit so weit weg von anderen Booten ist, dass man in dem Notfall eigentlich keine Chance hätte. Wenn man dagegen irgendwo liegen bleibt sozusagen, da könnte ich es mir sinnvoll vorstellen. Oder so für die eigene geistige Gesundheit. Was ist so die Hauptmotivation, so ein Teil an Bord zu haben? Alles und nichts davon. Also einer der Teilnehmer fährt auch ohne Funk los. So, es geht auch ohne. Du nutzt Funk auch tatsächlich wie sein Navigator mitunter zum Peilen. Kannst du den auch benutzen zur Positionsbestimmung. Du nutzt den, um dich über das Rennen zu informieren, wie die anderen vorankommen. Ja. Er erwartet auch quasi seinen PR-Agent zu Hause, erwartet regelmäßige Meldungen, ne, über den Rennfortschritt. Also es gibt schon unterschiedliche Dinge. Aber dass du dann wirklich Hilfe rufst, nicht so. Also ich habe jetzt auch die Tage über eine moderne Variante von dem Rennen ein kurze Doku auf YouTube gesehen. Und da segelt jetzt so ein Deutscher mit, auch der gerade ziemlich Wellen macht, ziemlich erfolgreich ist. Und der hat auch erzählt, du musst dir halt irgendwie selber helfen an Bord, und er hat irgendwie WhatsApp und da kann er auch mal einen Doktor rufen, und er hat da so eine kleine Kamera, die er an seinen Fund stecken kann, mit der kann er sich sogar so, weißt du, so Nasennebelhöhlen, und da kann er so ein Endoskop, kann er quasi rumpobeln, um dann mal einen Arzt zu konsultieren. Ich habe gerade einen mega Aha-Moment oder so ein Flashback, weil die Woche wurde ich gefragt, warum da das Frühstücksfernsehen ARD, ZDF darüber berichtet, ob das ein Ding ist. Oder ob das der Corona-Pandemie geschuldet ist. Dass das ein Deutscher ist. So. Ja, das ist, glaube ich, entweder seit Ewigkeiten oder ich glaube überhaupt der erste Deutsche, der da irgendwie mitmacht. Also das ist ein großes Ding. Es ist tatsächlich, weil er als Deutscher jetzt diesen Erfolg hat. So. Genau. Sind jetzt ganz viele spektakuläre Sachen direkt nacheinander passiert. Somit, dass irgendwie ein Boot ein Loch gekriegt hat und hast du nicht gesehen. Und dann witzig diesen, ist auch, der hat auch wieder erzählt, noch gerammt hat. Der hat auch erzählt, was ich ganz spannend fand, dass dieses ein Segelrennen, ne, das klingt ja so nach rudimentärer Technik, und sind da wohl heutzutage Begleitboote dabei oder irgendwas, ne, die dann irgendwie schauen, dass halt keiner verloren geht. Und der hat gesagt, das geht gar nicht, weil es gibt kein modernes Motorboot, das überhaupt so eine Strecke, so eine Reichweite hätte, das da sinnvoll mithalten könnte. Mhm. Also du musst es segeln, und damit bist du dann quasi alleine. Ja, so. Ja. Es geht gar nicht anders. Also auch ziemlich interessant. Das ist ja schön, dass wir das so nebenbei mitgeklärt haben. So. Ja, sehr gut. Seinen Berechnungen zufolge hat er am 6. November 538 Meilen zurückgelegt. Was jetzt nicht rekordverdächtig ist, aber durchaus auf dem Niveau von Chichester. Der Unterschied ist nur, er hat sie nicht in gerader Linie zurückgelegt, sondern netto hat er gerade mal so 290 Meilen ungefähr geschafft. Boah! Er versucht jetzt dann auch seine Positionsbestimmung, die immer wegen so das Problem ist, mit anhand der Sterne irgendwie zu verbessern. Aber das ist jetzt auch sowas, wo er sich ein bisschen dilettantisch anstellt. Und er hat auch einen Chronometer, der ein paar Minuten falsch geht, was katastrophal ist, um irgendwie die Position halbwegs sauber zu bestimmen. Also Positionsbestimmung ist auch ein constant struggle. In Woche 2 verliert er wieder 2 Schrauben. Ja, es wird jetzt schon immer schwerer, irgendwo anders Schrauben rauszubauen, ohne dass ihm irgendwas komplett um die Ohren fliegt. Also er muss jetzt dann quasi täglich diese Schrauben nachziehen, damit die sich nicht immer lösen. Und er beschreibt es so, dass es einem Unterfangen gleichkommt, wenn du versuchst, in einem laufenden Fleischwolf was festzuschrauben, weil du halt dich über die Reling beugen musst und irgendwo in bewegliche Teile, ja, und da versuchen festzuschrauben, und dann kannst du ganz schnell auch dich ganz übel zurichten. Naja, ich habe wirklich keinerlei Zweifel. Also wirklich so gar nicht. Du hast gar keine Zweifel. Nein, das ist gut. Also dann brauche ich dir auch nicht erzählen, dass er mal nachts, weil er seine Position schlecht bestimmt, beinahe von einem Linienschiff überfahren wird. Habe ich auch keine Zweifel. Dass er auch immer mal wieder, erklärt immer auch mal wieder auf dem Mast, weil er halt irgendwas festschrauben muss. Und das ist so ziemlich das Gefährlichste halt bei so einer Ding, weil wenn du dann ins Wasser fällst, also er hat zwar so ein Seil, glaube ich, dass das Boot hin nachzieht, dass er, falls er rausfällt, mit diesem Seil wieder reinkommen kann, aber wenn das Boot weiterfährt, so schnell kannst du überhaupt nicht schwimmen. Ne? Also normalerweise sicherst du dich, aber ich glaube, das hat er gar nicht so regelmäßig gemacht, sich wirklich am Boot festzusichern. Er hatte ja auch keine Reling, also keine wirklich Sicherung, wo er quasi sich festhalten könnte. Er musste dann irgendwie von Mast zu Dings. Also es war schon auch sehr wagemutig, was er da macht. Die nächsten Tage dreht der Wind immer wieder und so kommt er kaum voran. Wir haben ja schon gelernt, sein Boot ist dann irgendwie eher unbrauchbar, wenn das Wetter nicht perfekt ist. Und er verliert noch eine Schraube, diesmal eine vom Mast. Und seine Navigationsleistung in jenen Tagen wird von Experten später als bestürzend beschrieben. Jetzt sind wir wieder bei den Kommentaren an der Seite. Bei jeder Messung befindet er sich nahezu an derselben Stelle. Und das heißt, entweder misst er falsch oder er fährt im Kreis. Und ich sage euch wahrscheinlich sogar beides. Ich wollte es gerade sagen. Er braucht eine Woche, um 200 Meilen an der portugiesischen Küste entlang zu segeln. Also er hat nach einer Woche schon 3 Wochen Rückstand, oder? Er hat quasi, als er losfährt, ja schon Monate Rückstand, und es wird immer schlimmer, ja. Also der Tagesschnitt sollte eigentlich 200 Meilen sein, ne? Und er schafft es in einer Woche jetzt gerade. Und manchmal ist er so erschöpft, dass er gar nichts mehr unternimmt, wenn sein Boot nach Norden dreht, wo er ja eigentlich nicht hin will. Er stellt dann fest, dass er das Buch mit den richtigen Funkcodes nicht dabei hat. was ich jetzt nicht wirklich beurteilen kann, wie schlimm das ist. Was ich beurteilen kann, ist, dass doof ist, dass die Luke zum Generator undicht ist. So, jetzt bewahrheitet sich das, was eben die Bootsbauer schon gesagt haben. Naja, wenn ein guter Kopierschutz drin ist, dann wird es jetzt eng. Ja, wenn es die Codescheibe nicht funktioniert, hast du ein Problem. Ja, dann wirst du zurückgesetzt und kommst nie aus Europa weg. Ja, aber so also ein Generator, der mit Meerwasser nicht so gut reagiert, ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen blöd. Also eigentlich bräuchte er den ja gar nicht unbedingt, weil er eh diesen ganzen Elektroschnickschnack, der eh komplett nutzlos ist, ne? Aber für ihn ist das ein einziges Problem. Ja, Elektronik, damit kennt er sich aus, Strom braucht er, Funk will er auch jetzt nicht aufgeben. Also er tatsächlich, wo der Generator streikt, überlegt er, schreibt er auch in sein Logbuch, dass er überlegt, abzubrechen. Okay. Aber ich kann irgendwie nachvollziehen, dass du so die Domäne, die dir nahe liegt, die du voll für dich kannst, dass du dich an dich so klammerst. Kann ich voll nachvollziehen. Ich will euch jetzt auch nicht mit allen Details langweilen, weil es auch viel Segelchinesisch ist, das ich selber nicht verstehe. Aber er analysiert mitunter in seinem Logbuch seine Lage auch echt ehrlich und schonungslos und analytisch, stellt fest, es ist ziemlich aussichtslos, kommt dann aber auf einen falschen Schluss, finde ich, sondern er schätzt, dass er eine 50%ige Überlebenschance hat, wenn er in die Südsee fährt. Das sind so seine Folgerungen aus den ersten Tagen. Also ich hätte jetzt auch vermutet, dass er sagt, so viel, viel fein, viel eher, das ist seine Schlussfolgerung, das ist alles, was er daraus zieht. So. Nee, aber was auch ein bisschen skurril ist, ist, dass er dann, er nimmt dann auch Tonbandaufnahmen für die BBC auf und da schlüpft er wieder in seine Rolle. Also da versprüht er Optimismus, redet Probleme klein, gibt sich siegessicher, was er an der Stelle eigentlich schon wissen muss, dass das irgendwie völliger Quatsch ist. Seine Aufzeichnungen lesen sich eher so, als würde er nach einem Ausweg suchen. Er überlegt natürlich aber auch, was würde jetzt passieren, wenn er abbricht, ne? Also finanzieller Ruin, ja, also da überhaupt keine Frage, er verliert seine Firma, er verliert sein Haus, das ist natürlich nichts, was er so leichtfertig auch riskieren würde. Und er versucht jetzt gedanklich die Entscheidung auch so ein bisschen auf seine Frau abzuwälzen, ja, um aus dieser Nummer vielleicht so einen Freispruch von ihr zu bekommen. Also er überlegt dann immer wieder, dann auch Kontakt zu ihr aufzunehmen. Wie wichtig ist dir denn so ein Haus wirklich so? So ungefähr, ja. Und er überlegt auch, das Best-Case-Szenario wäre eigentlich, wenn alle anderen aufgeben. Und dann könnten sie nächstes Jahr nochmal antreten. So, das ist so sein aktuelles Best-Case. Aber leider geht sein Funkgerät ja nicht. Ja, das Problem. Er würde gerne tatsächlich jetzt über Funk mit seinem Geldgeber mal verhandeln, ob das eine Option wäre, tatsächlich. Aber Entscheidung vertagt, er kriegt keine Funkverbindung her. So, jetzt wird's wild. Bisher sind seine Aufzeichnungen. Jetzt erst, okay, alles klar. Bisher sind seine Aufzeichnungen relativ ehrlich und manchmal schonungslos, aber ab jetzt häufen sich Ungenauigkeiten und es schleicht sich auch die ein oder andere klare Lüge mit in seine Aufzeichnungen. Alles, was ich euch erzähle jetzt dann noch, wurde im Nachhinein wirklich forensisch überprüft mit verschiedenen Quellen und also trotzdem gibt natürlich eine Chance, dass irgendwo ein Fehler ist in den Sachen, die später herausgefunden wurden. Man kann es dann nicht hundertprozentig rekonstruieren, aber es wurde wirklich sehr, sehr sorgfältig geprüft und ich kann euch, glaube ich, ein gutes Bild davon geben, was wahr ist und was nicht. Der Stand der Dinge. Es ist der 15. November, wir sind jetzt in Woche 3. Donald hat laut Logbuch 1300 Meilen von insgesamt 30.000 zurückgelegt, netto aber nicht einmal 800. Mhm. Er ist noch immer bei Portugal. Chichester hat damals 6 Tage bis dahin gebraucht. Donald hätte eigentlich nur 5,5 brauchen sollen, hat aber fast 3 Wochen gebraucht. Naja, fast. Er hat jetzt wahrscheinlich eingesehen, dass er so niemals um die Welt kommt. Er hat aber auch keinen Plan B, er sieht keine andere Option. Er schafft es, dass er den Generator wieder entwässert, wieder trockenlegt, wieder zusammenbaut und nach Hause funken kann. Er gibt jetzt auch eine Pressemitteilung zu seinem Agenten durch, bleibt aber bei der Positionsangabe sehr, sehr vage. Ja, also er versucht jetzt mal so ein bisschen die Nummer. Ich bin auf Wasser. Ja, genau. Er sagt nur, Kurs auf Madeira ungefähr ist seine Position. Er schafft nicht mal mehr 50 Meilen am Tag, wenn er riskieren will, dass der Generator wieder Kontakt mit Wasser bekommt. Und das, was er nach Hause funkt, es nimmt so ein skurriles Eigenleben an. Ja? Also er beschönigt, der Agent versteht es nicht ganz richtig, beschönigt es auch nochmal, gibt es an die Zeitung und die machen dann nochmal eine Interpretation draus. Also zu Hause kommt es gar nicht so schlimm an. Ja? Mit anderen Worten, Flüsterpost. Genau. Also die merken zwar, er ist langsam und es schreibt, glaube ich, auch jetzt noch gar keiner so richtig über ihn, aber das müsste man vielleicht für später im Hinterkopf behalten. Er entdeckt jetzt neue Lecks in anderen Abteilen von seinem Schwimmer, was insofern schlimm ist, weil seine Kaffeevorräte damit unter Wasser stehen und er dann nackt in dieses Abteil steigt und später rauskommt wie so ein Cthulhu-Monster über und über mit Kaffee beklebt und ja. Aber nein. Wach! Aber wach. Er stellt jetzt wieder so eine Tabelle auf, wo er die Durchschnittsgeschwindigkeiten sein Fortkommen und so weiter und ausrechnet, wann er wo sein kann. Und er geht da von jetzt im schlechtesten Fall 60 Meilen pro Tag aus, was immer noch optimistisch ist, aber natürlich nicht mehr nach 200 Meilen am Tag klingt, die er ursprünglich irgendwie veranschlagt hat oder mehr noch. Er versucht jetzt auch über Funk eine Lösung zu finden für sein Schlauchproblem. Also auch dafür ist Funk dann da, dass du mit Hersteller von irgendwelchen Apparaten, vom Boden, von Booten, von irgendwelchen Experten halt nochmal Kontakt aufnimmst und dir Tipps geben lässt. Das ist im Regelwerk, das ist quasi drin. Und er diskutiert mit dem Lösungen wie, naja, er könnte jetzt quasi andere Pumpen, die in diesem Aufrichtermechanismus sind, die aber da ja nicht gebraucht werden, weil es eh nicht funktioniert, könnte er irgendwie umbauen, dass die Schwimmer leer pumpen. Oder er könnte, was ich cool finde, die lecken Schwimmer mit Tupperdosen füllen. Was eine super geniale Idee eigentlich ist. Also ich habe mir das vorhin schon gesagt, wo du gesagt hast, Tupperdosen, also Tupper ist für mich Tupperware, so dieser Markenartikel. Ja. Hat er Tupperware am Start? Ja. Ja. What the fuck? Ja. Ich habe irgendwie das ist einer der größten WTF-Podcasts, die ich jemals hatte, weil ich auch seit Jahren zum ersten Mal wieder Tupperware diskutiert habe die Tage. Also du hast irgendwie jetzt schon die dritte Sache erwähnt, die ich die Woche erst diskutiert habe, entweder nach Jahren wieder und oder wirklich das Thema hatte erst. So, das ist Wahnsinn, Jürgen, Wahnsinn. Schauen wir mal, ob wir noch mehr dazu packen. Habt ihr zufällig auch über Magengeschwüre geredet? Nein, Gott sei Dank. Oder Runkel? Also dieser Italiener, der dann ja auch so spät ausgelaufen ist, der bricht jetzt ab wegen dem Magengeschwür, was irgendwie ja schade ist. Ausgelaufen ist. Und dieser Knox Johnston hat jetzt, der macht jetzt gerade Schlagzeilen, weil er einen Geschwindigkeitsrekord von Chichester gebrochen hat. Also der ist quasi an einer Tagesetappe jetzt irgendwie schneller vorangekommen als der andere vorher. Er ist dabei allerdings gekentert. Und konnte sein Boot zwar wieder aufrichten, aber es ist alles irgendwie schon schwer angeschlagen. Die Selbststeuerungsanlage ist im Eimer, das Ruder ist defekt. Und er ist jetzt dabei, gerade so notdürftig das Boot zu flicken. Er liegt bereits vor Neuseeland und er beschließt aber dann weiter zu segeln. Also er will sich vorankämpfen. Ja? Also das ist ein Mann, der wirklich auch weiß, was er tut. Von den Franzosen hört man nichts, weil der hat keinen Funk dabei und naja, also diese ganzen Informationen, die machen so diesen Flüsterpostweg. Also einmal natürlich, was die anderen machen zu Donald und das, was er macht zu den anderen und zu den Zeitungen und das, also er kriegt dann schon auch ein Gefühl für das Rennen und das ist was ihn einerseits deprimiert, weil er ja wirklich hoffnungslos abgeschlagen ist und andererseits aber auch Hoffnung gibt, ne? Also der andere ist gekentert, ja, der andere hat ein Magengeschwür, also vielleicht schafft es wirklich niemand ins Ziel. Also das wäre ja wirklich das Beste, was passieren könnte. Und es lähmt ihn jetzt aber irgendwie, diese Überlegung, ja, und er segelt jetzt so ein bisschen im Kreis irgendwie, er gibt sich gerade keine rechte Mühe, er macht 180 Meilen Richtung Süden in einer Woche, also er ist jetzt gerade so ein bisschen in so einem ja, wie nennt man es, in so einem Twilight State, ja, er ist irgendwie nicht so richtig entschlossen, was er jetzt irgendwie machen soll. Er schmiedet Pläne wohl in Madeira den Hafen anzulaufen, das sieht man in Aufzeichnungen, weil er da sich irgendwie den Hafen irgendwie raus abzeichnet und wo die Untiefen sind und das alles genau anguckt, aber er landet nicht an. Er kündigt an, wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr funken zu können, weil sein Generator halt immer wieder vor Wasser läuft. Das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte er einen Plan, ja. Also dafür spricht auch, dass er in seinen Log-Einträgen ein bisschen euphorischer jetzt wieder wird. Ja? Also er löst jetzt auch den Knoten in den Segeln und er setzt sich an eine Pressemitteilung, die er dann zwar nicht abschickt oder nicht abschicken kann, aber da steht dann Boot, Regatta klar, Rennen beginnt. Also er fasst jetzt eigentlich wieder so ein bisschen neuen Mut, hat man den Eindruck. Und er segelt jetzt auch wieder schneller, er fährt zwar einen großen Umweg um Madeira herum, weil seine Navigation scheiße ist, aber er segelt jetzt so 100 Meilen am Tag, was jetzt doch auch für ihn überdurchschnittlich viel ist. Er ändert jetzt auch ein bisschen die Art, Logbuch zu schreiben. So, und ohne dass jetzt auch genau, da ist auch wieder viel Segeljargon dabei, den ich nicht verstehe. Aber es ist wohl so, dass er jetzt anfängt, absichtlich falsche Dinge da einzutragen. Bis zum 5. Dezember passen die Positionseinträge halbwegs, aber dann wird es mit jedem Tag unglaubwürdiger. Und es geht dann auch relativ schnell, nimmt es relativ skurrile Abweichungen an. Also er schickt noch ein Telegramm nach Hause an seinen PR-Chef und da steht, nach Süden gerast, 243 Meilen, neuer Einheitsrekord. Also das ist jetzt eine, das ist jetzt wirklich eine dreiste, glatte Lüge. Ja, aber belügt er sich auch irgendwie, also wenn es in den Aufzeichnungen ist, belügt er sich vielleicht auch einfach selber, damit er an die Sache irgendwie noch glauben kann? Hold that thought. Das möchte ich an der Stelle noch nicht diskutieren. Also ja, das geht schon in die Richtung, glaube ich. An der Stelle jetzt weiß ich noch nicht ganz. Ich glaube, er hat sich noch nicht ganz entschieden, was er jetzt machen will oder was er jetzt macht. Oder er ist noch halbwegs bei Trost, aber nicht ganz. So, jetzt springen natürlich die Zeitungen auch drauf an. Ja, also das ist eine Rekordmeldung und jetzt sehen sie ihn quasi als den, der zwar weit zurückliegt, aber vielleicht hat er doch Chancen als Schnellster, um die Welt zu kommen. So, es sind ja eh nicht mehr viele Leute im Rennen, nur noch 4 insgesamt. Das könnte ja sein, dass der Underdog, das wäre jetzt ja eine spannende Geschichte. Ne? Also jetzt kommt er auch in die Zeitungen so ein bisschen, bekommt er ein bisschen mehr Platz als bisher. Aber es wäre ein typischer Fall von, es ist ein realistisches Szenario, dass die Verbleibenden rausfliegen und er trotz seiner kompletten Inkompetenz und wochenlangem Rückstand dann trotzdem gewinnen könnte. Das ist im Raum. Das ist ein mögliches Szenario, genau. Das zweifeln noch nicht alle an. Gibt es eigentlich eine Maximallänge, die jemand brauchen darf? Nein. 4 Jahre. Der Chichester ist jetzt der Einzige eigentlich, der zweifelt. Also der weiß, was es bedeutet, ja, und weiß, wie das so ist auf dem Wasser. Und der ruft jetzt auch bei der Zeitung an und äußert Zweifel, aber der sagt sogar, Crowhurst wäre ein Witzbold. Ja, also er ist auch schon richtig, hat schon ein bisschen Druck auf dem Kessel, was das angeht. Aber es ist irgendwie, es trifft nicht so richtig auf Gehör. Ja. Und es ist auch schwer, den Wahrheitsgehalt zu prüfen. Also wenn jetzt jemand nach Hause funkt, der ist 243 Meilen gesegelt, kannst du es eigentlich in dem Moment nicht nachprüfen. So. Du kannst später vielleicht überprüfen, ob es plausibel ist, aber im Moment musst du es einfach glauben. Also im Zweifel für den Angeklagten, die Öffentlichkeit findet es sowieso geil, ja, hier Underdog, Seemannsgarn, super, ja, yeah. Die Story von dem, der mit den Schwierigkeiten irgendwie lossegelt und dann doch aber noch reist, ist ja eine schöne Geschichte. Was besondere Beachtung verdient, einen falschen Kurs mit falschen Positionsangaben, falschen Sonnenstandsmessungen, falschen Geschwindigkeiten und allem drum und dran halbwegs glaubhaft wirken zu lassen, sodass es später auch überprüft werden kann. Das ist eine bemerkenswert mühselige Arbeit. Das ist fast schon so schwierig wie richtige Navigation. wenn nicht sogar schwieriger. Ja, er erfindet jetzt auch noch einige Komplikationen, die plausibel klingen, die ihn mitunter auch mal bremsen, aber die ihn nicht so wirklich aufhalten, um seine Geschichte einfach glaubhafter zu machen. Ja, er schreibt baumgebrochen in sein Logbuch, auch wenn es gar nicht passiert ist. Das ganz, ganz besonders Skurrile in dem Moment ist, dass er in diesen Tagen tatsächlich ziemlich gute Fahrt macht. Ja, er schafft nicht 243 Meilen, okay, aber er schafft mal 170 Meilen an einem Tag, was für ihn ja schon fast das Doppelte von dem ist, was er bisher geschafft hat. Also es ist jetzt schon so, dass er jetzt auch wieder irgendwie Aufwind kriegt, so ein bisschen, ne? In mehr als einer Hinsicht. Okay. Aber es ist jetzt schon so, ja, er hat jetzt schon dieses, okay, nicht so genau messen, da sind wir schon drüber hinaus, er ist schon bei dreisten Lügen. Und es ist auch wichtig, dass er jetzt Sichtungen zum Beispiel von Land entgeht. Also er muss jetzt weit genug vor der Küste fahren. Er muss aber auch aufpassen, dass er nicht von anderen Schiffen vielleicht gesichtet wird, die auch seine Position nach Hause melden könnten. Und ich glaube, er hat jetzt an der Stelle noch nicht den ultimativen Schluss gefasst, dass er die komplette Fahrt der Weltumrundung faken will in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass er das an der Stelle gefasst hat. Aber er fängt jetzt an, ein zweites Logbuch zu schreiben, in das er die, naja, vermeintlich richtigen Positionen einträgt, weil er sonst ja unmöglich navigieren kann. Also er braucht richtige Einträge, um zu navigieren. Er hat aber ein zweites Buch mit seinen Fantasie-Einträgen. So, und je weiter die beiden Bücher jetzt auseinandergehen, desto schwieriger wird das Ganze, ja, aufrechtzuerhalten. Glaubhaft Positionen messen, Sichtungen entgehen, Wetter aus der Gegend irgendwie berücksichtigen, den ganzen fucking Rest, die kleinen Details, das ist wahnsinnig, wahnsinnig aufwendig. Und er ist jetzt gerade mal 3.300 Meilen vor England. Also er ist noch nicht so richtig weit gekommen. Es ist der 12. Dezember 1968. Er fährt weiter Richtung Äquator, Kurs auf Brasilien, was jetzt ein bisschen so klingt, als würde er linksrum um die Welt segeln. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, wie es mir geht. Ich habe festgestellt, dass Afrika und Südamerika gar nicht so weit auseinander ist. Also ich dachte, okay, dass du eher sagst, dass es nicht links heißt, sondern Steuerbord auf einem Boot. Und ich habe gedacht, wenn er sozusagen südlich fährt, dann ist es ja rechts abbiegen Richtung Brasilien. Ja, alles richtig. Aber also tatsächlich zwischen Südamerika, also zwischen Brasilien und Sierra Leone auf der anderen Seite liegen 3000 Kilometer. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Also es ist schon, man kann dann schon aus der Sicht von ihm jetzt, von England Richtung Süden sagen, er fährt Richtung Brasilien, weil er ja auch so ein bisschen diese Ausbeulung des Kontinents umfahren muss. Genau, also da fährt er gerade lang. Er rechnet jetzt sein weiteres Vorankommen aus. So, er kalkuliert, dass er in der nächsten Woche ja 670 Meilen irgendwie schafft, was vielleicht realistisch wäre, aber für ihn nicht genug ist. Und er schreibt jetzt eine neue Tabelle, wo er irgendwie seine angepeilte neben seine getürkte Position schreibt. Also er plant jetzt wirklich auch im Voraus. Das ist vielleicht auch ein Wort, was man nicht mehr benutzen sollte. Getürkt. Ach so. Ich möchte sofort, nicht falsch äußern, weil die Öffentlichkeit ist bei diesem Thema gerade sehr, sehr heiß gelaufen durch die Diskussion hier neulich im Fernsehen. Muss man vorsichtig sein, ja. Aber hätte ich jetzt wirklich keinen Gedanken dran verschwendet. Das siehst du mal. Ja, gutes mit überreden. Kann man was lernen. Am 17. Dezember telegrafiert er nach Hause zu Holvers eine weitere dreiste Lüge. Kalmengürtel passiert über Äquator, wieder schnelle Fahrt. Und eigentlich steckt da mehr als nur eine Lüge drin, denn er ist noch 180 Meilen nördlich des Äquators, hat in den letzten 4 Tagen nur 150 Meilen geschafft. Was er behauptet ist aber, dass er durch diese Kalmen gefahren ist in Rekordgeschwindigkeit, also so schnell wie noch nie jemand zuvor. So. Natürlich, selbstverständlich. Das ist aber jetzt auch, ja, für die Nicht-Segelwelt nicht so, also die Presse, ja, die steigt da jetzt nicht so krass drauf ein. So, die kann das wahrscheinlich genauso wie wir jetzt nicht so richtig einordnen, ohne Kontext. Kurz vor Weihnachten. Und dann ist alles vorbei. Jetzt, achso, Entschuldigung. Alles vorbei. Jetzt nochmal. Kurz vor Weihnachten entdeckt er jetzt einen Riss in der Außenhaut von seinem Steuerbordschwimmer. Das ist der größte Schaden, den er bisher hat. Also das wahrscheinlich Dringlichste. Was ihn wieder in die Überlegung stürzt, ob er nicht irgendwie aufgibt. Ja, aber wieder kommt er zu dem Schluss, dass die finanziellen und persönlichen Konsequenzen zu hart sind, als dass er wirklich aufgeben kann. Aber es ist klar, dass er keine Chance hat, irgendwas zu reißen mit diesem Schaden. Und das ist jetzt, glaube ich, auch noch so ein Punkt, der ihn noch tiefer in diesen Betrug reintreibt. Ja. Aber ich dachte, sein aktuelles Ziel ist einfach, als Einziger anzukommen. Also das verstehe ich jetzt nicht tatsächlich. War es womöglich vielleicht auch eine Weile? Aber da sind wir jetzt schon drüber hinaus über den Punkt. Ich weiß nicht, ob er ein klares Ziel im Moment hat, aber im Moment funkt er einfach völligen Schmarrn nach Hause, Rekordgeschwindigkeiten, Positionen, an denen er noch lange nicht ist, solche Dinge. Es wird jetzt gerade irgendwie alles immer nur noch schlimmer. Ja, jetzt hat er noch einen großen Schaden. Jetzt. Und zwar auch am Boot. Auch am Boot. Und er meldet, was noch erschwerend hinzukommt, es kommt auch immer wieder zu Missinterpretationen bei den Sachen, die er nach Hause meldet. Ne? Also er kann nicht alles per Funk melden, sondern es geht dann per Telegramm über irgendwie Südamerika und bla, nimmt dann irgendwie 5 Stationen, da bleibt halt auch mal ein Zeichen auf der Strecke und dann kommt irgendwie raus, dass er sich zwar irgendwie 500 Meilen nach vorne bescheißen wollte, dass er am Ende aber 1800 Meilen weiter im Süden rauskommt. So laut Zeitung, oder dass alle denken, dass er halt viel weiter schon ist. Ne? Also das kommt irgendwie auch noch hinzu. Und damit wird es natürlich auch jetzt in der Presse so ein immer größeres Ding. So findet immer mehr Beachtung. Was er wieder für einen Scheiß durchgibt, so ungefähr. Nee, wie weit er schon ist. Was er jetzt plötzlich ach für eine so, Geschwindigkeit hat. Nicht. Okay. Ja. Also sie glauben ihm das. Noch null aufgeflogen, dass er da gar nicht ist. Es gibt einen Journalisten und diesen Chichester, die ein bisschen zweifeln, aber irgendwie Weihnachten geht das komplett unter. Also keiner ist wirklich, es gibt keinen nennenswerten Aufschrei oder irgendwas. Mhm. Aber langsam Interesse und Euphorie und Media Attention so. Ja. Okay, Weihnachten verbringt er ziemlich grübelnd so, ne? Er überlegt, ob er sich noch irgendwie aus dieser Nummer rausmogeln kann. Er denkt hin, denkt her, hat große Gemütsschwankungen, was man auf den Tonbändern dann auch hört. Er schreibt Gedichte, um irgendwie ein Ventil zu finden, ja. Also einige echt schräge Zeilen über die Südsee, von der er noch 2000 Meilen entfernt ist. Ganz komische Dinge, Liebesgedichte über eine Rose und so weiter und so weiter. Er lässt sich über Funk nach Hause per Telefon verbinden, was irgendwie phänomenal ist, dass das überhaupt geht. Redet mit seiner Frau, die dann wissen will, wo er ist, worauf er ziemlich barsch reagiert, dann aber merkt, dass er sich komisch verhält, dann überkompensiert und dann in einem Anflug von Panik sich wieder irgendwie weiter nach vorne bescheißt, als er eigentlich ist. Also er ist jetzt und schon alles auf YouTube heutzutage er ist jetzt quasi schon bei Kapstadt fast und in dieser Funktelefonkonstellation hören natürlich auch die Funkstationen alle mit und so. Also es geht natürlich sofort auch an die Öffentlichkeit. Er verbaut sich jetzt irgendwie damit den Weg auch so ein bisschen, dass er ehrenvoll meinetwegen in Südamerika zum Beispiel anlanden könnte, ne? Weil er ist ja jetzt eigentlich irgendwie 3000 Meilen weiter im Osten. Und er irgendwie versucht er jetzt, glaube ich, schon seine Frau dazu zu bringen, dass sie sagt, hör auf, aber die verpflichtet ihn weiter anzutreiben, ne? So als treusorgende Frau und ja, mach weiter. Und sie sagt, zu Hause läuft alles gut, musst dir keine Sorgen machen, auch wenn es vielleicht nicht so ist. Weil kurze Zeit später geht auch zu Hause die Werkstatt in Flammen auf, was für ihr Unterhalt ein echtes Problem ist. Und ja gut, aber da kann er jetzt echt nichts dafür. Da muss ich echt meinen Schutz nehmen. Da kann er nichts für. Aber sie muss jetzt dann wieder, wie seine Mutter früher schon von Almosen leben, mit den vier Kindern. Also, Schnitt zu ihm an Bord. Er hat den einzigen Feuerlöscher aus der Firma mitgenommen. Auf See. Sounds plausible. Am Weihnachtsmorgen fand ich auch spannend. Versucht er nochmal zu funken, kriegt keine Verbindung und was ihn ein bisschen deprimiert und auch wieder zum Stift greifen lässt und dann dichtet er so einen wirren Mix aus Gedicht, Elektronik, Mathematik, Rührseligkeit, also ganz wirres Zeug. So Zeilen wie über weinende Tauben, die vielleicht morgen sterben, auf 12,7 × 10.05 verstrahlten Olivenbäumen und so, lauter so Schmonz. Also geil, ganz wirres, Poetry Slammer. Ganz wirres Zeug. So, ich glaube, das ist jetzt auch schon echt ein Zeichen, dass er irgendwie nicht mehr alle Tassen, nicht mehr alle Tupperdosen im Regal hat. Ja, die sind ja alle im Schwimmer. Also in dem zweiten Logbuch, in dem ehrlichen, hält er jetzt für eine Weile keine wesentlichen Anmerkungen mehr fest. Also er glaube ich, tuppert da wegen so vor sich hin. In dem kaputten Schwimmer sind jetzt auch irgendwie Teile von seinen Vorräten irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Sein Trinkwasser teilweise auch, seine Kaffeevorräte. Irgendwie, er spricht von nahrhaft braunem Schlamm, den er da irgendwie im Schwimmer hat, was ich ein schönes Bild finde. Er fängt jetzt an, auch verstärkt den Funkverkehr anderer Schiffe mitzuhören, um hauptsächlich Informationen über das Wetter einzusammeln. Ja, damit er irgendwie, wer sein Logbuch fälschen will, ne, muss wissen, wie irgendwie das Wetter halt auf der Welt ist oder da zumindest, wo er eigentlich gerade sein sollte. Er kommt jetzt bald an einen Punkt. Aber so richtig wahnsinnig ist er jetzt noch nicht geworden, weil er hat offensichtlich noch genügend Hirnschmalz, das noch zusammenzukriegen. So. Ja. Also da gehört schon auch einiges dazu. Stell dir mal vor, der fängt dann irgendwann an, so Tupperware-Partys bei sich an Bord zu machen. Alles auch mit einem Boot, das schwer beschädigt ist, irgendwie auch mal bei schlechtem Wetter und so. Es gehört schon echt auch was dazu, ne? Dabei Verstand zu bleiben und sowas aufrechtzuerhalten. Also das ist echt eine Leistung. Er hat jetzt dann bald einen Punkt erreicht, von wo aus sein Funksignal seine falsche Position verraten könnte, ja, weil es dann unter Umständen an der Funkstation aus der falschen Richtung ankommt. Also das könnte jetzt dann jemandem auffallen. Und deswegen sendet er jetzt nochmal, ich meine, er hat es ja eh schon mal angedeutet, dass der ein Generator vielleicht irgendwie die Grätsche macht und jetzt schickt er die Meldung nochmal nach Hause, dass sie sich auf eine Funkstelle einstellen sollen. Und die Meldung schickt er auch Richtung Kapstadt, damit die irgendwie auf glaubwürdigem Weg dann nach England kommt. So. Er ist jetzt, nicht in echt, aber im Spiel, kurz vor den hohen Breiten, also den brüllenden 40ern. So, da ist er jetzt und da rechnen die unter Umständen dann auch vielleicht damit, dass er mal sich nicht melden kann, weil das Wetter irgendwie schlecht ist oder weil er keine Funkverbindung kriegt. Das war bei dem Chichester, glaube ich, auch so. Er erfährt, dass die anderen gute Fortschritte machen. Knox Johnston wird am 9. April schon zurück erwartet in England. Und wenn Donald das noch schlagen wollen würde, müsste er jetzt irgendwie 300 Meilen am Tag zurücklegen. Also vollkommen. Auf geht's. In seinem Funklogbuch findet sich eine weitere interessante Nachricht, die aber wahrscheinlich nie angekommen ist. Die sollte an seinen Geldgeber gehen. Wir haben ja schon gesagt, er hat vielleicht irgendwie einen Plan, den er mit dem vielleicht mal besprechen wollen würde, aber er so richtig drüber reden öffentlich will er auch nicht und deswegen schickt er jetzt konzipiert eine verschlüsselte Nachricht, die da mehr oder weniger heißt, The quick brown fox jumps over the lazy dog. Und Philipp weiß sicherlich, was das bedeutet. Genau, das ist ein Satz, in dem alle Buchstaben des Alphabets vorkommen. Und wofür braucht man das? Normalerweise, wenn man irgendwo zum Beispiel eine Schriftart sich angucken will, dass man alle Dinge mal sieht. Auch, aber Dominik, was meinst du? Ich hätte tatsächlich auch gedacht, dass du quasi eine Codierung etablieren kannst. Genau, eine Codierung. Es geht darum, er versucht quasi einen Code zu etablieren, um mit diesem Best Botschaften auszutauschen, die jetzt vielleicht nicht jeder versteht. Ja. Es gibt auch, wir wissen, Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern. Genau. Das ist das deutsche Äquivalent. Es gibt noch andere Varianten, ja, stimmt, aber es gibt das Englische und das Deutsche, ja, das ja. Sehr, sehr bekannt ist. Also wir wissen nicht, ob diese Meldung nie ankommt. Best wird auf jeden Fall sagen, er hat sie nie erhalten. Wir wissen aber nicht, ob es wirklich stimmt oder nicht. So, er hat Funkstille angekündigt. Er wird jetzt 11 Wochen lang nichts mehr von sich hören lassen. Das ist jetzt für den Holvers blöd, weil der die Zeitung in Laune halten muss und der denkt sich jetzt einfach auch wieder selber so ein bisschen was aus, ne? Der macht aus den letzten Positionsangaben, zieht er dann Schlüsse, wo er jetzt dann ein paar Tage später vielleicht sein könnte und plötzlich hat Donald dann das Kap der guten Hoffnung schon umrundet, ist im Indischen Ozean, obwohl er eigentlich irgendwo bei Südamerika ist. Und also er ist jetzt noch viel weiter nach vorne beschissen, als er selber eigentlich geplant hat. Ja, auch der Generatorschaden ist in der Fantasie von seinem PR-Agenten eine Monsterwelle, die irgendwie übers Deck gefegt ist und dabei noch Streben beschädigt hat, die es auf dem Boot gar nicht gibt und den Generator unter Wasser gesetzt. Also ja, unterm Strich sind wir gegen Ende Januar 69 bereits 4000 Meilen und einige Streben von der Wahrheit entfernt. Donald hat es derweil mit Vögeln und Fischen, weil irgendwie muss man sich ja beschäftigen. Also er schreibt jetzt dann Fabeln, Geschichten, Gedichte, vielleicht auch das eine oder andere nicht ganz dicht. Ich weiß nicht. Der Schaden am Boot wird davon nicht kleiner. Also er versucht jetzt diesen Schwimmer zu schonen. Also irgendwie ganz langsam fahren, irgendwie, keine Ahnung, ob er auch das Boot irgendwie so ins Wasser legt, dass die andere Seite mehr belastet ist oder so. Aber es ist klar, er muss da eine Lösung für finden, sonst geht's nicht weiter. Er braucht dringend Schrauben und Sperrholz. Da denkt er jetzt so ein bisschen drüber nach, segelt wieder unschlüssig eine Woche lang in Schlangenlinien vor Südamerika herum, um dann aber auf eine Flussmündung bei Argentinien einzudrehen. Also kurz vor Buenos Aires. Ja? Ich finde es unglaublich, dass man so viel Proviant dabei haben kann. Mhm. Also egal, wie groß dieses Boot ist, dass man so viel Proviant dabei haben kann. Ja. Und Wasser, oder hat er sein eigenes System, wo er das Wasser quasi... Nee, ich glaube, er hat wirklich auch viel Trinkwasser dabei und ja viel Bier und Schnaps und Champagner und alles Mögliche eigentlich. Ja, er hat ziemlich viel Zeug dabei. Okay. Also er hält jetzt auf Südamerika tatsächlich auf die Küste zu. Er will jetzt nicht bei Buenos Aires ran, sondern er plant jetzt eine Stadt irgendwie anzulaufen mit einem kleinen Hafen, irgendwas in der Provinz, wo er vielleicht jetzt nicht sofort irgendwie das große, alle auf den Plan ruft, wo er sofort groß auffällt und so ein bisschen sich jetzt an Land zu schleichen versucht er. Ja. Er läuft jetzt dann aber am 6. März, läuft er auf Grund direkt vor der Küste, weil er wohl irgendwie die abziehende Flut überschätzt hat. Und direkt an der Küste, an dieser Flusseinmündung, da ist auch so ein kleiner Posten von der argentinischen Küstenwache, was natürlich doof ist, weil er da jetzt sofort natürlich auffällt. Der Fremde, der mit seinem Boot hier auf Grund vor der Küste liegt, sowas sieht man. Aber er wird dann wenigstens sofort begrüßt und in den Hafen geschleppt. Und es hat jetzt so ein bisschen, gibt's Sprachschwierigkeiten, aber sie kommen dann schon dahinter, dass der komische Engländer irgendwie zwar super abgemagert ist und irgendwie auch ein wenig an der Klatsche vielleicht hat, und er hat auch keinen Reisepass dabei und sieht komisch aus, aber es ist klar, er macht irgendwie an einem Rennen mit und es klingt soweit halbwegs schlüssig, und der Typ von der Küstenwache fährt jetzt ins nächste Dorf, wo ein Telefon ist, um seinen Vorgesetzten anzurufen und Meldung zu machen und zu fragen, was er da jetzt machen soll. Und eigentlich geht es da für die hauptsächlich darum, auszuschließen, dass es ein Schmuggler ist. Und als klar ist, okay, es ist kein Schmuggler, geben sie ihm tatsächlich Ersatzteile für sein Boot, laden ihn nochmal zum Abendessen ein und helfen ihm dann wieder auf seinen Weg. Und witzigerweise, ja? Ist damit das Rennen eigentlich schon verloren, weil er hat ja irgendwo angelegt, sozusagen. Ja. Okay. Aber witzigerweise, dieser Vorgesetzte von diesem Küstenwachentypen, der verpasst es, diese Meldung weiterzuleiten an seinen Vorgesetzten. Und da bleibt die Information stecken. Niemandem auf quasi. Und es fällt tatsächlich niemandem auf. Also die Meldung bleibt in Argentinien stecken. Und er macht sich jetzt einen schönen Abend, wird zum Essen eingeladen, genießt die Gastfreundschaft. Und er kann dann tatsächlich wieder an Bord gehen, sein Boot flicken und am 8. März um 14 Uhr wieder Segel setzen und weitersegeln. Chichester hat mal gesagt, dass das Erlebnis nach langer Zeit auf See, bei dem war es ja Australien, so auf halbem Weg, dass es wenn man dann mit Menschen zusammentrifft, dass man dann gar nicht plötzlich das Gefühl der Einsamkeit verliert, sondern dass es eigentlich noch schlimmer wird, dadurch, dass man menschlichen Kontakt hatte. So, und wenn man auch noch weiß, man muss jetzt wieder so einen weiten Weg segeln. Das ist vielleicht nur mal so als Randinformation. Aber ich wollte sagen, das ist ja auch einfach, selbst wenn jetzt alle mal mehr zu Hause sind im Moment mit Covid und Co., holy shit, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist absurd. Und es ist ja auch nicht, dass der jetzt Tag und Nacht einfach alle Leute mal eben anrufen kann, Nachrichten schreiben oder schlicht und ergreifend in den blöden Supermarkt gehen kann. Auch ja, das geht. Ich glaube, das Einzige, was dich zusammenhält, ist, dass du auf so einem Boot wahnsinnig viel zu tun hast. Dass du irgendwie dauernd irgendwas flickst, irgendwas kochst, irgendwas, dass du hast immer irgendwie was in den Händen. Ich glaube, das ist das Einzige. Aber gleichzeitig das latente Gefühl, dass du es tun musst, weil du sonst stirbst. Das auch. Also, er segelt jetzt erstmal nach Norden, damit die Südamerikaner, denen hat er natürlich auch irgendwie eine Story erzählt. Also auch trotz Sprachschwierigkeiten, er hat erzählt beim Rennen, aber er hat ihnen erzählt, dass er schon auf dem Rückweg nach England quasi ist. Ja. Und deswegen segelt er auch jetzt erstmal nach Nordosten, um quasi, damit die ihm hinterher gucken und sehen, okay, er segelt nach Nordosten. Und dann dreht er nach Süden, um wirklich mal in diese brüllenden 40er zu kommen. Aus zwei Gründen. A, weil er Funkkontakt mit Neuseeland aufnehmen will und er muss irgendwie aus dem Funkschatten von Südamerika raus. Und B, weil es natürlich, wenn man ein Märchen über die harten Tage in den brüllenden 40ern erzählen will, vielleicht gar nicht schlecht ist, wenn man zumindest da mal kurz reingeschmeckt hat. Also man muss dann ja vielleicht nicht da 100 Tage drin rumgeschippert sein, aber mal kurzer Kontakt ist vielleicht gar nicht schlecht. In diesen Tagen steht in seinem Logbuch auch, dass er hinausgeschwommen ist wegen einer Planke, was ich bemerkenswert finde, weil er vermutlich einfach nur so viel Ersatzteile an Bord genommen hat, wie er gebraucht hat, um dieses Ding zu flicken und scheinbar nicht wesentlich mehr. Er rechnet jetzt. Am 15. Januar hat er angeblich das Kap der guten Hoffnung passiert. Also er muss jetzt einen Plan quasi stricken, wann und wo er wieder auftauchen will. Ne? Also er ist in der Funkstille, die wissen nicht, wo er ist. Er muss jetzt irgendwie sich überlegen, wann tauche ich wieder auf. Am 15. Januar hat er angeblich dieses Kap der guten Hoffnung passieren wollen und von dort bis Neuseeland sind es irgendwie 13.000 Meilen, also braucht er einen Tagesdurchschnitt von 140 Meilen, was viel höher ist als das, was der Chichester früher geschafft hat. Und wenn er langsamer wäre, könnte er nicht einmal mit Bescheißen diesen Preis für die schnellste Weltumsegelung gewinnen, was dann ja auch irgendwie albern wäre. Ne? Also, es kommt jetzt also raus nach seiner Rechnung, er muss am 15. April um Kap Horn in Südamerika rum und bis dahin hat er noch 6 Wochen. Und interessanterweise, der Franzose hat auch kurz vorher dieses Kap Horn passiert und sich dann aus dem Rennen verabschiedet, nicht weil er an Land gegangen ist oder gekennzeichnet ist oder irgendwas, sondern weil er beschlossen hat, er hat keinen Bock auf Zivilisation und fährt nochmal um die Welt. Okay, exzentrisch, konsequent. Finde ich super. Donald hat jetzt 6 Wochen Zeit. Was macht er in der Zeit? Ich glaube, er legt ein weiteres Logbuch an, in dem er die Fälschung nochmal von vorne quasi sauber einträgt. So, das Buch 1, das er bisher hatte, das war so eine Mischung, ne? Das war irgendwie am Anfang echt und dann irgendwie nicht mehr ganz und das war aber nicht so konsequent. In Buch 2. Best of. Ja, in Buch 2 hat er das Schummeln quasi sauber dokumentiert und damit er navigieren kann irgendwie, also seine richtige Route. Und jetzt macht er, er hat noch Buch 3 mit Funksprüchen und Buch 4, also wir wissen, er hat 4 Bücher an Bord und in Buch 4 fängt er jetzt an, eine saubere Fälschung wahrscheinlich anzulegen. Wahrscheinlich, das Buch ist dann irgendwann verschollen, man weiß es nicht genau, aber vermutlich ist Buch 4 wirklich eine 1A-Fälschung mit Fake-Routen, Fake-Logbüchern von Anfang bis Ende, sodass es irgendwie sinnvoll sich sein Lügenmärchen erzählen lässt. Interessant auch, in der Zeit fährt er jetzt die argentinische Küste entlang und jetzt beweist sich auch sein Navigator als sehr, sehr zuverlässig. Also in küstennahen Gewässern, das Gerät, das er gebaut hat, funktioniert einwandfrei, wenn du halt so Funkstationen an der Küste hast und darüber zu navigieren, funktioniert wunderbar. Also damit kann er jetzt, glaube ich, wahrscheinlich zum ersten Mal auf seiner Reise richtig Position bestimmen. Und er fährt jetzt dann so weit in den Süden, dass er Funkmeldungen auch aus Wellington empfangen kann, wo er dann auch übers Wetter erfährt und wo er jetzt seine Geschichte so ein bisschen Fleisch irgendwie hinzufügen kann. Ja, er ist dann mal kurz in diesen Roaring Forties, also schmeckt jetzt da mal so rein, wie das Rennen eigentlich hätte verlaufen müssen. Er feilt jetzt dann auch an falschen Telegram-Nachrichten, die er dann irgendwie beim Wiederauftauchen abschicken will. Ja, also er sucht jetzt was irgendwie Unverfängliches, was die Position nicht so richtig angibt, aber doch auch ein bisschen. und was auch versucht abzufragen, ob er denn vielleicht unterwegs gesehen worden ist. Was ja auch noch eine, ja, also für ihn vielleicht eine interessante Information ist, ob sein Schummeln schon aufgefallen ist. Und er schickt schließlich nach Wellington ein Telegramm, in dem er schreibt, auf Kurs Horn Mitte April muss Positionen der anderen wissen, auch wenn Sichtungen als besorgniserregend gemeldet, unzureichende Übertragungen wegen Generatorproblemen Claire in Sorge. Das ist ein Telegramm und das, ja, Telegramme sind eh immer irgendwie schwer verständlich, da ist viel, viel Raum für Interpretation und er formuliert es bewusst, alles so ein bisschen offen, es ist nicht klar, geht es um Sichtungen von ihm oder von den anderen oder bla, oder er versucht so ein bisschen vorzufühlen. Ja, also es sind irgendwie, es ist auch nicht alles komplett falsch, ne? Er ist tatsächlich ja Kurs auf Kap Horn, aber halt von der anderen Seite. So. Er erreicht irgendwann die Falkland-Inseln, was der südlichste Punkt seiner Reise ist. Also südlich als Falkland ist so irgendwo Südamerika rechts dran, nicht ganz unten, aber schon ziemlich weit unten. Das ist der südlichste Punkt, den er erreichen wird. Dort dreht er für die BBC einige Meter an Filmmaterial in der Hoffnung, dass er die Inseln später als Feuerland ausgeben kann, also als tatsächlich Südspitze Südamerika. Und beachtlicherweise, er ist jetzt auch schon 150 Tage unterwegs, ne? Also es ist schon trotzdem auch irgendwie eine Leistung, was er irgendwie gemacht hat. Er ist 8000 Meilen von England her gesegelt, das ist jetzt nicht so mega spektakulär, aber irgendwie so lange Zeit auf See unter den Bedingungen ist jetzt schon ist auf jeden Fall mehr, als wir auf dem Kap Holz haben, so. Mit Sicherheit. Schwer. Ja. Und jetzt geht's ans Nachhausesegeln. So. Er ist jetzt dann nach den ja, kurzen Abstecher in die Roaring Forties, segelt er jetzt wieder in ruhigere Gewässer, gen Norden und er müsste jetzt auch mal wirklich auch nach Hause funken dann langsam. Er hat das Gefühl, er muss Glaubwürdigkeit herstellen, ne? Dass er wirklich auch mal irgendwie noch Kontakt nach Hause aufnimmt und vielleicht korrekte Positionen. Und er muss ja auch irgendwann auch seine falsche Route und seine richtige Route wieder übereinbringen. Ne? Also auch daher muss ich ja irgendwann einfach auch wieder melden. Muss er wirklich? Muss er wirklich. Also nach 11 Wochen Ruhe um ihn nimmt er wieder Kontakt auf, zwar dann auch wieder so über andere Schiffe, sodass irgendwie nicht so klar ist, wo denn jetzt die Meldung herkommt und er bleibt ein bisschen vage. Aber für die nach zu Hause gebliebenen, ja, wird jetzt klar, an der Position, wo er durchgibt, hat er wirklich die besten Chancen, diesen 5000 Pfund Preis zu gewinnen. Ja, also am 10. April taucht er quasi wieder auf der Bildfläche auf, ist jetzt nach seiner Rechnung ist er offiziell 5 Tage von Kap Horn entfernt. Ja, offiziell nach seiner Rechnung. Er würde jetzt dann bald das Kap umrunden und auch da kommt es wieder zu Verwirrung und eigentlich kommt zu Hause an, er hat es mehr oder weniger schon umrundet. So. Aber ist jetzt dann schon full-fledged Hype entstanden zu Hause? Jetzt nicht wie wird, bei dem Deutschen, der jetzt hier neulich eben erfolgreich war. Ist das ja, jetzt glaube ich, fangen die Leute an, ihm wirklich Chancen einzurechnen, dass er diesen 5000 Pfund Preis gewinnt. Also der andere ist jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, ob er jetzt schon angekommen ist oder nicht, aber der kommt jetzt die Tage auf jeden Fall an. Also der Goldene Globe, der ist klar. Es könnte jetzt tatsächlich sein, dass er den Tadley, das ist, glaube ich, der Einzige, der jetzt noch wirklich im Rennen ist, der den anderen Trimaran fährt, den könnte er jetzt noch quasi besiegen und diesen 5000 Pfund Preis. Also es wird aber ein enges Rennen. Donald ist jetzt so in einem State of Mind zwischen Optimismus und Melancholie. Er verbringt viel Zeit jetzt damit, an Elektronikteilen rumzulöten, aber auch zu schreiben, irgendwie schlüpfrige Limericks und er hat ein Buch von Einstein dabei, in dem er viel liest und er doktert dann an so einer Art Lebensformel auch herum. Ja, das ist dann so, ja, die lautet quasi okay. Die Summe der Menschen von der negativen Unendlichkeit zur positiven ist gleich 0 minus 0. Oder anders ausgedrückt vielleicht, die Geschichte der Menschheit zusammengezählt durch alle Zeiten ergibt nichts. So, das ist so, damit beschäftigt er sich gerade so ein bisschen. Okay. Weiß nicht, ob das an dem Tag ist, an dem er auch eine ganze Flasche Shampoos vernichtet. An dem Tag nimmt er auf jeden Fall nochmal das Tonband zur Hand und es ist auch bemerkenswert, dass er trotz einer Flasche Shampoos es schafft, sich nicht irgendwie zu verplappern, sich nicht zu verraten, also auch sein Lügengebilde auf dieser Tonbandaufnahme aufrechtzuerhalten. Er schimpft hauptsächlich auf den, der ihm diesen Shampoos quasi an Bord hat schicken lassen, dass er jetzt so besoffen ist. Aber weil er sich dann doch ein bisschen dafür feiert, macht er sich dann nach dieser Aufnahme gleich noch eine Flasche rum auf. Minimal exzentrische Beschwerden. Es deutet sich jetzt immer mehr an, dass Donalds Geist so die Bahnen konventionellen Denkens langsam verlässt. Also, ach, wirklich? Die Bahnen, die von unserer Gesellschaft vielleicht als normal bezeichnet werden. Ja. Er denkt viel über diese Formeln nach, über Einstein. Er denkt über, ja, er denkt, dass er eine versteckte Bedeutung in Einsteins Dingen auch entdeckt. Ne? So was, das ist wirklich ein untrügliches Zeichen, dass was bergab geht. Ja, dass da wirklich so eine gottgleiche Genialität drin steckt. Ne? Jetzt fängt er an, das Buch rückwärts zu lesen. E gleich mc Quadrat. Es könnte auch heißen, Gott ist Liebe, so zum Beispiel, ne? Und nach seiner Interpretation. Also so ungefähr ist die Gedankenwelt jetzt im April 1969. So der Wahn ist stark in diesem Pada-Wahn. Der Wahn ist stark in dir. Vergiss. Also, Knox Johnston, habe ich ja gerade schon gesagt, das ist der sichere Sieger für den Golden Globe. Der war aber mit 312 Tagen sehr, sehr lange unterwegs, sehr, sehr langsam. Also dieser 5.000-Pfund-Preis, der ist noch offen für die beiden Trimarane. Und jetzt ist die Segelwelt wirklich interessiert, weil es jetzt auch noch ein Fotofinish quasi sich andeutet. Ne? Man hat ja jetzt gesehen, bei Donald war am Anfang der Start sehr holprig und die Sunday Times hat immer wieder die Schätzungen korrigiert, wann der denn überhaupt vielleicht mal wieder nach Hause kommen könnte. Und es wurde immer weiter nach vorne gezogen, ja, mit jeder verkorksten Meldung, die ja auch alle falsch waren und dann noch Fälscher gemacht wurden. Also es ist jetzt schon so, dass die sich selber auch irgendwie hypen, ein Stück weit, ne? Und Donald erhält dann ein Telegramm von seinem PR-Agenten, dass er nur noch 2 Wochen hinter Tetley ist, ja, Fotofinish quasi ansteht, tolle Schlagzeilen und dass er sich jetzt quasi sputen soll. Donald antwortet am 18. April auf dieses Telegramm, was riskant ist, weil er eigentlich noch zu weit entfernt ist von Portishead, also von dieser Funkstation in England, da aber trotzdem durchkommt, komischerweise, ja, obwohl die ihn eigentlich... Ist Portishead eine Stadt? Ich glaube, ja. Aber ich kenne nur die Band tatsächlich. Also ich glaube, das ist ein Stadt und da ist, glaube ich, so ein zentraler Funk... Umschlagplatz, keine Ahnung, wohl halt so... Krass, okay, ich dachte, das wäre tatsächlich der Name der Band, so, okay, again, ich glaube, das ist einfach beides. Ja, ja, ich hätte sagen, ja, die sind nach der Stadt benannt. Der so. Höchstwahrscheinlich, ja genau, die sind dann nach wahrscheinlich. Der Stadt benannt dann. Also es ist merkwürdig, dass er in Funkreichweite ist, aber auch das greift komischerweise niemand auf als Zweifel. So, ne? Das, er wird später dann nochmal funken und sowas sagen wie großes Glück und tolle atmosphärische Bedingungen, keine Ahnung. Also das ist eh was er oft macht, dann, dass er später versucht, frühere Ungereimtheiten irgendwie schön zu reden, klein zu reden, zu korrigieren und so weiter. Ne? Wie gesagt, er sucht jetzt nach dem Punkt auch, wo der Echte und der Falsche quasi wieder eins werden. Und er ist aber immer noch nicht hundertprozentig glücklich mit seinem Betrug und sucht immer noch nach Alternativen und zögert immer noch und weiß aber nach wie vor, er hat den Point of No Return längst übersegelt. Er kriegt jetzt auch keinen Funkkontakt mit seiner Frau her, weil er mit der nach wie vor würde er gerne, das wird jetzt so ein bisschen zur Obsession, ja. Er würde sich jetzt wirklich wünschen, mit seiner Frau zu sprechen, in der Hoffnung, dass er irgendwie aus dieser Nummer rauskommt. Er kriegt aber jetzt keine Funktelefonverbindung mehr her. Er meldet jetzt nach Hause, dass er in Richtung BBC, dass er denkt, diesen 5.000-Euro-Preis zu gewinnen, ja. Zögert aber unmittelbar danach wieder. So fast so, als würde er jetzt überlegen, ob er diesen ergaunerten Vorteil jetzt gegenüber Tetley wieder verlieren will, so, um vielleicht als Letzter ins Ziel zu gehen, damit seine Logbücher vielleicht nicht so genau kontrolliert werden. Also das ist jetzt quasi so eine neue Option, die jetzt bei ihm im Kopf auftaucht. Oder, was ich unwahrscheinlich finde, aber oder er lässt jetzt absichtlich Zeit verstreichen, um dieses Fotofinish zu provozieren. Aber das glaube ich nicht. Das ist die unwahrscheinliche Theorie. Erst am 4. Mai fasst er sich wieder und setzt richtig Kurs auf England und zwischen 4. und 5. Mai erreicht er tatsächlich beinahe seine verlogenen 243 Meilen an einem Tag. Natürlich also, passiert das jetzt. Fast. Natürlich. Fast. Ich weiß nicht, wie viel es genau sind, aber es ist fast so. Und also so scheiße ist das Boot gar nicht, aber du brauchst halt Idealbedingungen. Und das Wetter dreht dann wieder und dann kommt er wieder nur mit irgendwie 3 Knoten voran und es ist wieder irgendwie alles scheiße. Also unter Idealbedingungen kann es auch gut laufen. Ja, und der Autopilot nach Norden funktioniert er ja. So, er ist jetzt auch in stetem Austausch mit seinem PR-Manager. Die kommen dann auch mal fast in Streit, weil irgendwie die Telegram-Missverständnisse zu groß werden. Und Donald versucht jetzt immer mehr, so frühere Schäden, die er gemeldet und aufgebauscht hat, wieder ein bisschen klein zu reden, dass irgendwie der Riss in der Außenhaut gar nicht so groß ist, weil er hat es ja jetzt auch irgendwie auch wieder geflickt. Und es würde ja jetzt auffallen, wenn er da ankommt und das Boot heil ist, obwohl er es vorher eigentlich schon mit seinen Worten fast zerstört hat. Es ist aber unterm Strich einer von vielen Widersprüchen. Eigentlich ist es auch schon jetzt, dass er dann auf solche einzelnen Dinge so Wert legt, ist irgendwie auch ein bisschen lustig mitunter schon. Ja. er erfährt, dass zu Hause alle auf ihn warten, dass die Stadt irgendwie in heller Aufruhr ist, dass alle schon begeistert sind, ja, und das treibt ihn jetzt auch so ein bisschen in Panik. Ja. Also er sieht jetzt sein Lügengebilde vor sich und sucht nach einem Ausweg und sieht eigentlich die einzige Möglichkeit, wirklich jetzt gegen Tedley zu verlieren. Er senkt jetzt Mitte Mai sein Tagesdurchschnittstempo erneut und versucht wirklich absichtlich zu bremsen und auch schon mal nach Hause zu funken, dass er es vielleicht nicht schaffen könnte, also so ein bisschen Erwartungsmanagement zu betreiben. Und die Nummer hat aber einen entscheidenden Haken. Dieser Tedley kriegt ja auch Funkmeldungen von zu Hause. Und der hat gehört, dass Donald ihm im Nacken sitzt. Und der hat sich jetzt richtig reingekniet, um als Erster anzukommen. Und zwar so sehr, dass er vielleicht sein Boot etwas härter rangenommen hat, als er es normalerweise rangenommen hätte. Und bevor ich euch sage, was passiert, mal ganz kurz. Er hat auf dem Kerbholz die erste Umrundung von Kap Horn in einem Meerrumpfboot. Tedley, schon mal ein Rekord. Er ist per Definition der Erste, der die Welt in einem Meerrumpfboot umkreuzt hat, weil er seine eigene Route am Äquator ja quasi schon gekreuzt hat. Also eigentlich, obwohl laut der Renndefinition von der Zeitung nicht, da muss er dann in England ankommen, aber eigentlich hat er die Welt einmal umrundet. Und das als nonstop Meerrumpfsegler. Also viele, viele Firsts. Der hat aber und auch. Du sagst uns jetzt quasi, dass er jetzt einen entscheidenden Fehler begeht, weil er denkt, dass ihm jemand im Nacken sitzt, der aber ganz alles nur erlogen hat. So. Und er hat jetzt auch so ein Boot wie Donald, das so ein bisschen bröselt, ja. Er hat auch lecke Schwimmer. So, das bringt dieser Bootstyp halt mit sich, ja. Und das ist so leck und er peitscht es aber in einem Sturm bei Nordbrasilien so rein, dass ihm das Boot regelrecht unterm Arsch wegbröselt. Oh Gott. Er kentert am 21. Mai 1969. Nein. Es ist, wir gehen davon aus, dass er England sicher erreicht hätte, wenn er nur langsamer gefahren wäre. Er ist nach 27.300 Meilen nur noch 1.200 Meilen vom Ziel entfernt. Oh Gott. Ich habe eine gute Nachricht. Er kann sich in seinen Rettungsfluss retten und wird später von einem Dampfer aufgesammelt. Also, aber er wird sein Leben lang deprimiert sein. Also die Nummer ist wirklich, die ist sowas von mega bitter. Das ist echt bitter. Und ich glaube, als Donald davon erfährt, kann er es selber nicht glauben, bricht was in ihm nochmal. So, also vielleicht so das letzte Stückchen. Ja, ich weiß nicht, das letzte Stückchen einfach in ihm bricht. Er hat jetzt ja mehr oder weniger, er hat Blut an den Händen, ja. Also auch wenn es jetzt nur sprichwörtlich ist, aber er hat Blut an den Händen. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass wenn er nach England kommt, ist sein Sieg quasi unausweichlich. er kann ja jetzt nicht mehr als letzter ankommen. So, ja, die BBC ist jetzt drauf und dran, Helikopter loszuschicken, um schon mal die Tonbänder finden. Aufnahmen einzusammeln und entgegenzunehmen. Nein. Und Donald, er stellt jetzt die ernsthafte Segelei ein und versinkt in so einer finsteren Gedankenspirale. 2 Wochen lang segelt er nackt bis auf eine Armbanduhr, langsam vor sich hin, mal mit 3 Knoten am Tag, mal mit 4 Knoten. Er hat die fast vollständig zerfallene Selbststeuerungsanlage, die kann gerade bei diesem mega langsamen Tempo funktioniert sie noch ein bisschen, kann sie gerade noch kurz halten. So, er schläft tagsüber, segelt nachts, weil er keine Positionslampen an Bord hat, die funktionieren, dass er nicht von dem Dampfer überfahren wird. Und er ist jetzt in einem ganz, ganz dunklen, dunklen Ort. Nicht nur, weil sich sein Alkoholvorrat dem Ende entgegenneigt. Mhm. Schlimmer eigentlich noch, ne? Er ist ja ein Engländer und eine sehr schöne Randbemerkung an der Stelle. Er stellt fest, er hat zwar noch 6 Kilo Tee, aber von einem Tag auf den anderen verträgt er ihn nicht mehr. Ach du liebe Zeit. Das ist ja für einen Engländer eine Katastrophe, ja. Und er kommt dann aber drauf, dass nicht der Tee irgendwie verschimmelt ist oder irgendwas. Sondern sein Gewissen. Nein, die Kanne hat irgendwie was. So. Keine Ahnung, ist das so in die Kanne schon, dass er die nicht mehr irgendwie sauber kriegt und da irgendwas drin ist, was er nicht verträgt. Also die Kanne ist das Problem. Und mal ganz ehrlich, ich bin kein Kaffeetrinker, aber so Heißgetränke sind gerade bei so kalten Bedingungen und sowas einfach so ein Moralbooster und so ein Wohlfühlding. Ich kann es voll verstehen, dass es richtig grausam ist. Kommt auch dazu, dass sich sein Benzin dem Ende neigt und der Spiritus, mit dem er den Kocher anzündet, der ist auch fast aufgebraucht. Also er hat schon noch Vorräte, es ist auch nicht so, dass er irgendwie verhungern oder verdursten muss, aber es sind so einzelne Dinge, die jetzt langsam irgendwie ausgehen. Er kann jetzt auch noch Telegramme empfangen, aber sein Funksender streikt. So, er kann jetzt nicht mehr Kontakt nach Hause aufnehmen im Moment und deswegen gibt er jetzt auch das Segeln eigentlich komplett auf und lötet nur noch an seiner Technik herum. Manchmal 16 Stunden am Tag. Er setzt sich einmal. Aber er will jetzt eigentlich gar nicht ankommen. So, also du machst uns sehr deutlich, dass er jetzt irgendwie so gar nicht ankommen mag. Ja, ich glaube, dass er in dem Moment einfach keinen klaren Gedanken und keinen klaren Plan hat. So, ne? Er hat jetzt gesehen, okay, es ist jetzt mal echt scheiße gelaufen und jetzt überlegt er irgendwie, ob er aus der Nummer rauskommt. Er versucht jetzt noch irgendwie seine Heimkehr, glaube ich, doch schon noch vorzubereiten mit seinem Funkgerät. Also sonst würde er nicht 16 Stunden versuchen, sein Funkgerät zu löten. Er setzt sich einmal nackt versehentlich auf seinen heißen Lötkolben und verbrennt sich den Hintern, auch noch erschwerend hinzukommt. Ja. Fuck. Und in der Kabine ist jetzt eigentlich noch größeres Chaos als am Anfang der Reise. Also jetzt sind auch noch Lebensmittelreste, irgendwie Dreck und alles durcheinander. Und zu Hause feiert man ihn eigentlich schon. Da stehen schon die Fernsehkameras im Hafen. Das Luxushotel hat die Suite schon irgendwie vorbereitet. Die Helikopter sind aufgetankt. Ja. Aber mal anders gefragt, warum schmeißt er jetzt nicht, oder warum ziegeln er nicht Richtung Heimat und schmeißt jetzt alles von Bord? Das Logbuch, alles weg. Ja, schauen wir mal, wie es ausgeht. Also Donald kriegt noch per Funk mit, was zu Hause abläuft, aber antworten kann er gerade nicht. Er filmt sich nochmal mit seiner BBC-Kamera, lediglich mit einem Sarong begleitet, wie er irgendwie eine Sonnenpeilung vornimmt. Also er, auch da mit versucht er noch irgendwie... Entschuldige bitte mein Nichtwissen. Naja, mit so... Das ist... Ich glaube, das ist so... Stell dir vor wie ein Bademantel, glaube ich. Es ist einfach okay, so ein fetzen Stoff halt. Und... Ich weiß nicht, ob vor laufender Kamera oder unmittelbar danach, aber er versucht sich dann aus seinem Schwimmer irgendwie ein Bier zu fischen, kriegt irgendwie oder schlägt sich den Kopf an und geht da fast vor Bord. Also das war so ein gefährlicher Moment, wo er jetzt fast noch irgendwie gestorben wäre, so nachdem eigentlich die schlimmsten Dinge eigentlich schon vorbei sind. Am 22. Juni schafft er es tatsächlich, seinen Funksender wieder so weit zusammenzusetzen, dass er nach Hause morsen kann und nochmal Lebenszeichen an seinen PR-Agenten und an Claire, dann aber macht sein Sender sofort wieder die Gerätsche. Aber er fasst nochmal für einen halben Tag lang irgendwie Mut und setzt die Segel und versinkt dann aber eigentlich gleich auch wieder in seine bleierne Melancholie. Oh Mann. Er ist verloren, einsam, nachdenklich. Er hört noch einen Dampfer in der Nähe vorbeidampfern und auf dem Dampfer hört er eine Lautsprecherdurchsage, die da sagt: Meine Damen und Herren, an Steuerbord sehen Sie einen verrückten Engländer in einer Yacht. Nein! Sie können ihn unentgeltlich betrachten, wenn Sie sich an die Reling begeben. Wer hat denn das dokumentiert? Er selbst hat er noch in sein Logbuch geschrieben. Ah ja, das glaubt mir jetzt. Okay, alles klar. Am 23. Juni greift er ein letztes Mal zum Tonbandgerät. Und man hört jetzt schon, dass die Stimmung auch irgendwie nicht mehr ganz so sauber ist, nicht mehr passt. Aber er spricht darüber, wie gesund und wie fit er sich fühlt. Und also es passt irgendwie nicht zusammen. Er trägt seine letzte Peilung noch in sein Logbuch ein. Dann gibt er wirklich auch den letzten Versuch auf, das Boot zu steuern und treibt nur noch ziellos umher. Und wir können jetzt wirklich auch, was die nächsten Tage passiert, echt nur vermuten auf Basis von dem, was er in seine Logbücher schreibt. Und das grenzt an Wahnsinn so. Er schreibt 25.000 Wörter in den nächsten Tagen. Das meiste davon ist fast nicht nachzuvollziehen. So, es ist eine Mischung aus Paranoia, Wahn, aus vermeintlicher Erleuchtung auch. Ja, Philipp, Sie hatten eine Frage, Herr Weißmann. Ja, jetzt ist für mich immer noch die Frage, führt er immer noch dieses System mit den mehreren Logbüchern, mit der Wahrheit und der Wahrheit? Nein. Nein, das hat er jetzt auch aufgegeben. Er ist jetzt, Full-fledged durchgedreht. So jetzt. Er hat jetzt, genau, er hat jetzt in den letzten Gang geschalten, glaube ich. So, jetzt ist nochmal. Mhm, also er gibt sich jetzt dem Wahn hin. Und der Arme. In diesem Wahn findet er jetzt vermeintliche Erleuchtung. Also ich habe euch ja am Anfang von der Theorie dieses Geist- und Körpertrennens irgendwie erzählt und die spinnt ihm jetzt auch so ein bisschen im Kopf rum. Er sieht sich selbst fast als gottgleiches Wesen und er steht jetzt seiner Theorie folgend unmittelbar davor, seinen Geist von seinem Körper zu trennen. Mhm. Und er kommt zu dem Entschluss, dass er so nicht nach Hause kann, ja, und überlegt sich lange jetzt, was er möchte, dass die Nachwelt, wie die Nachwelt seine Geschichte und sein Schicksal und so, wie die Nachwelt davon erfährt und was die Nachwelt jetzt findet, ja. Seine Erleuchtung, sein plötzliches Verständnis von quasi allem dürfte für die Welt seiner Meinung nach wichtiger sein als die Schmach, die jetzt der Betrug mit sich bringen würde. Also er ist jetzt quasi überzeugt, dass das, was jetzt in seinem Kopf vorgeht, ist jetzt was die Menschheit wesentlich voranbringen aber wird. Müssen wir jetzt eine Triggerwarnung senden vorher, Jürgen? Zwinker, Zwinker? Warum? Naja, weil das klingt so, als wenn er nicht ankommen würde. Ja. Das verrate ich dir doch nicht vorher. Ja. Außerdem sind wir in dem, wir reden gar nicht mehr über solche Kategorien wie Leben und Tod, ja. Er steht jetzt kurz davor, ein göttliches Wesen zu werden. Und aha, da hätte ihn sein Lügengebilde von vorher, hätte ihn auch nicht davor. Uiuiuiui. Und wir nehmen an, dass er deshalb beschließt, diese falschen Logbuchaufzeichnungen aus Buch 4 jetzt zu vernichten. Also, dass das ein bewusster Akt tatsächlich ist, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht diese Lüge aufrechterhalten, sondern ich gehe jetzt den Weg der Erleuchtung und mir ist wichtig. Und deswegen lässt er auch die anderen drei Logbücher sehr präsent und sehr ordentlich auf seinem Tisch liegen, dass die auch ja gefunden werden. Okay. Wichtig ist, dass die Menschheit jetzt seine Erleuchtung, seinen Weg der Erleuchtung nachvollziehen kann. Das, er hinterlässt seine Bücher quasi der Menschheit als Geschenk. Okay. Ja, also das ich frage, ich frage jetzt nicht, ob ihr mir folgen könnt. Doch, er ist überzeugt. Ich kann tatsächlich hervorragend folgen, wenn ich das mal so sagen darf. So. Er ist überzeugt, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. Er muss jetzt nur noch diese eine letzte Sache durchziehen. Okay. Also vielleicht zu diesem Buch 4, ne? Ich habe euch jetzt erzählt, das ist das Lügenbuch, ja. Es gibt noch andere Theorien, weil wir wissen ja nicht, was drin ist. Es könnte auch einfach ein Buch sein, wo er noch mehr Gedichte und Lyrik drin hat, was unwahrscheinlich ist, weil in den anderen Büchern auch noch ein bisschen Platz wäre und da die anderen Gedichte drinstehen. Es könnten zusätzliche Notizen sein, Berechnungen, Routen, irgendwas. Auch da hat er genug davon in den anderen Büchern und noch ausreichend Platz. Und das ist eigentlich, bleibt so eigentlich nur noch diese Theorie mit den Fälschungen, mit der sauberen Fälschung. Also wir wissen, er hatte 4 von diesen Büchern und es werden später 3 gefunden. Also hundertprozentig sicher kann man es nicht sagen, ob das wirklich so war. Aber ich glaube, zeitweise hat er wirklich versucht, mit diesem Buch eine Weltumsegelung zu fälschen. Am 25. Juni gibt Claire Crowhurst noch ein Interview voller Begeisterung ob der baldigen Rückkehr ihres Mannes. Am selben Tag wird er von einem Frachtschiff zum letzten Mal lebend gesehen. Um es kurz zu machen, Donald steigt aus. Aus allem. Aus der Welt, aus der geistigen Gesundheit, aus der Gesellschaft und schließlich aus der Tynmouth Electron. Während er daheim sehnlichst erwartet wird, während das Luxushotel am Ort schon die Suite für die Crowhursts klar macht, während Donald schon offiziell angefragt wurde, den ehrwürdigen Duke of Edinburgh-Preis im Namen von Prinz Philip zu vergeben. Während all das passiert, geht Donald vermutlich am 1. Juli 1969, vermutlich exakt um 12 Uhr mittags und vermutlich mit dem Chronometer und dem 4. Logbuch in der Hand über die Planke. Okay. Sollen wir eine Schweigeminute einlegen? Also, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt nicht jubeln, so. Nee. Donalds letzte Logbucheinträge lauten. Es ist das Ende meines Spiels. Die Wahrheit ist offenbart worden und es wird geschehen, wie meine Familie es von mir verlangt. Es ist Zeit, dass du deinen Zug tust. Ich habe nicht nötig, das Spiel zu verlängern. Es ist ein gutes Spiel gewesen, das zu Ende gehen muss. Ich werde dieses Spiel spielen, wann ich das will. Ich werde das Spiel aufgeben. Es gibt keinen Grund für Schädliche. Im Schloss von also ich komme mir gerade ein bisschen vor wie bei hier Apocalypse Now, wo einfach der dann irgendwann, wenn er jetzt irgendwo nicht auf dem Meer wäre, wird man irgendjemand anders reinschicken und schauen, was mit ihm passiert ist. Aber ja, Descent into Madness und halt mit einem aus seiner Sicht logischem Ende. Vollends. Okay, krass, Wahnsinn. Am 10. Juli wird die Tynmouth Electron verlassen aufgefunden. Die Sunday Times ruft einen Unterstützungsfonds für die Familie ein, dem auch der 5000 Pfund Gewinner Knox Johnston seine komplette Siegprämie stiftet. Also der Preis für die schnellste Umsegelung ist natürlich jetzt auch an den gegangen, der als einziger rumgekommen ist. Ja, ne? Also der logisch. Zwar langsam war, aber der einzige. Das ist bemerkenswert, dass der jetzt diesen Preis stiftet, denn im Moment ist eigentlich ist es vielleicht auch gar nicht so bemerkenswert, weil im Moment ist eigentlich noch nicht klar, was passiert ist. Also die ganze Welt glaubt noch an seine Lügengeschichte, obwohl das Boot jetzt gefunden ist, aber sie haben jetzt ja noch nicht die Zeit gehabt, irgendwie diese Logbücher zu lesen. Jetzt auf tragische Art und Weise ist er beim Segeln ums Leben gekommen, so das ist das, was die Welt so sieht's noch aus. So sieht's aus. Die ganze Welt glaubt die Geschichte, das stimmt auch nicht ganz, weil es gibt noch diesen Sir Francis Chichester, der auf eine sofortige, genaue Untersuchung besteht. Aber sein Aufbegehren geht in dem kollektiven Schluchzen um den englischen Helden Donald Crowhurst unter. Der ist jetzt tatsächlich auf einen Schlag berühmt so berühmt wie er immer hatte werden wollen, ja, wie er unbedingt werden wollte, als er losgesegelt ist. Noch Jahre später diskutieren Engländer in Pubs, wie Crowhurst 1969 wohl davongekommen ist und was er heute wohl so macht. Also es bleibt auch so langfristig so ein Ding dann zu sagen, ja, vielleicht ist es nur eine Show und er ist irgendwie mit einem anderen Boot dann irgendwie davon und hockt jetzt in der Südsee und macht sonst was. Alle Untersuchungen schließen einen Unfall aus, auch wenn du es natürlich am Ende nie mit Gewissheit sagen kannst, aber die Geschichte ist aller Wahrscheinlichkeit nach so oder so ähnlich passiert. Aufzeichnungen, Positionen, Funksprüche, das alles wurde wirklich ganz haarklein untersucht und es spricht alles für diese Version der Geschichte, die ich euch heute erzählt habe. Und selbst als die Welt dann so langsam dahinter kommt, was Crowhurst für ein Betrüger gewesen ist, selbst dann erlebt die Familie eine Monsterwelle der Empathie, was auch irgendwie krass ist, ne? Also die Leute fühlen mit Claire Crowhurst und den vier Kindern nach all diesen Lügen, die irgendwie ihr Mann verbreitet hat. Es gibt jetzt viele sensationslüsterne Reporter, das ist ein bisschen nervig, okay. Aber der Knox Johnston ist auch ein Ehrenmann und bleibt tatsächlich bei seiner Spende von den 5000 Pfund. Was auch geil ist, ja. Selbst ob der Lügengeschichte spendet er jetzt seinen Gewinn an die Familie Crowhurst. Ist da in der Öffentlichkeit eher so das Bild von, der ist halt leider, hat er keinen Ausweg mehr gesehen und ist seinem geistigen Zustand dann erlegen, so ein Stück weit? Oder ist es ein, naja, die Familie kann ja nichts dafür, dass er dann das getan hat? Ich würde sagen, es ist beides. Okay. Ich würde sagen, er ist dann halt irgendwie unter dem Druck zerbrochen, aber die Leute feiern ihn dafür, dass er überhaupt losgefahren ist und dass er es überhaupt versucht hat und dass er es gewagt hat. Und also er ist jetzt nicht so pauschal in Ungnade gefallen und man sagt, naja, aber die sozusagen, ich vereinfache es jetzt ganz böse, so, er ist ein Idiot, aber seine Familie kann nichts dafür und deswegen müssen wir die umso mehr unterstützen. Das glaube ich, in der breiten Masse nicht so gesehen wird. Ja. Es ist ja auch irgendwo jetzt einfach nur noch tragisch. Also ich meine, natürlich, ganzen Betrug gönnst du ja niemandem das. Nee, überhaupt nicht. Genau, also das ist eine Mischung aus beiden. Es gibt sicherlich welche, die dann sagen, dieser Spinner, der hat ja nur gelogen und bla. Aber ich glaube, er wird trotzdem tatsächlich überwiegend auch als Held irgendwie wahrgenommen, so ein Stück weit. Auch wenn es skurril ist, aber vielleicht ist es auch gar nicht ganz so skurril. Er hat ja auch schon ein bisschen was hat er zumindest geleistet, ja. Das ist jetzt nicht ganz so, er hat nicht gar nichts gemacht, ne. Er hat nicht die Leute komplett von Anfang bis Ende belogen. Der ist schon auch lange Zeit da rumgesegelt, war auch schon eine Leistung. Seine Erfindungen waren eine Leistung, auch wenn sie nicht funktioniert haben, aber ein bisschen was steckt ja schon dahinter. Der PR-Mann kann die Geschichte dann auch mitsamt der Logbücher für 4000 Pfund noch an die Sunday Times verkaufen, was auch jetzt der Familie natürlich gut tut. Und am 27. Juli haben die Sonntagsausgaben von allen englischen Zeitungen eigentlich groß Donald Crowhurst auf der Titelseite. Tedley, also der Unglücksrabe in dieser ganzen Geschichte, bekommt einen 1000 Pfund Trostpreis, mit dem er sich dann ein neues Boot baut. Der Montesier, der quasi eine zweite Runde um die Welt machen wollte, geht dann irgendwann in Tahiti an Land und steigt dort für einige Monate auch aus dem Leben aus, also aus dem Gesellschaft gar nicht. Er packt konventionellen, gar nicht so. Konventionellen Leben, ja. Die Geschichte ist trotz der Tragik in Wirklichkeit irgendwie auch ein bisschen ein Happy End, ja. Für Donald ist schon tragisch, aber der Einzige, der wirklich negativ jetzt aus der Nummer rauskommt, ist der argentinische Küstenwächter-Vorgesetzte, der den Vorfall nicht weitergemeldet hat. Der bekommt disziplinarische Schwierigkeiten. Die Stadtverwaltung von Tynmouth ist zunächst ein wenig erregt, ja, weil sie haben noch Postkarten drucken lassen und Briefmarken und alles, aber der Holbers kann ihnen dann eigentlich ganz gut erklären, dass das viel, viel kostenlose PR für die Stadt ist, ja, die diese Geschichte für sie mitbringt. Also auch die sind dann eigentlich eher pro Crowhurst am Ende des Tages eingestellt. Die Tynmouth Electron wird nach Santo Domingo geschleppt und später nach Jamaika verkauft, heute liegt sie nicht in Jamaika, sondern heute liegt sie als Wrack auf einer der Cayman-Inseln. Ich wollte gerade sagen, ist das so ein Touri-Ding oder warum hat man die da irgendwo hingebracht? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte mir auch gedacht, dass die nach England schleppen und irgendwie nochmal anschauen, aber nee, hat man scheinbar nicht gemacht. Ich glaube, der Dampfer hat die irgendwie halt mitgenommen auf seiner Route, der die gefunden hat und da ist die irgendwie dann hängen geblieben. So Finders Keepers mäßig so, ja, vielleicht mir. Es gibt ein YouTube-Video mit einigen von dem BBC-Material. Da könnt ihr euch echt mal ein bisschen durchklicken, wenn die Geschichte euch interessiert, weil das ist eigentlich echt ganz schön, das auch nochmal ihn wirklich in Farbe zu sehen. 2018 nachdem wir jetzt gleich mal hier die 4-Stunden-Marke knacken, werde ich das heute nicht mehr machen. Ach, komm, Dominik. 2018. Ich Ich bin erstaunlich wach für 11 Uhr abends. Das stimmt. Ich habe jetzt auch versucht, mich ein bisschen zu beeilen. Ich glaube, ich habe nur 33 Seiten und die letzte Seite sind links. Also es ist gar nicht so viel mehr wie sonst, aber ich glaube, ich hatte eine kleinere Schrift oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. 2018 wurde die Geschichte, und das war tatsächlich gefährlich, weil ich dachte, das könnte Dominik vielleicht sogar wissen, aber scheinbar nicht. 2018 wurde die Geschichte als The Mercy oder auf Deutsch Vor uns das Meer von Hollywood verfilmt mit Colin Firth und Rachel Weisz. Was sagt die Ratings? Also so qualitätsmäßig? Ist eine gute Frage, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe mal angeschaut, er ist insofern schön, als es sind ein paar schöne Bilder, es ist sehr korrekt. Also es ist wirklich kaum künstlerische Freiheit, es ist wirklich sehr, sehr nah im Original, aber es ist viel zu lückenhaft erzählt, wenn man die Geschichte, wenn man das wirklich versucht nachzuvollziehen und zu verstehen. Ja, gut, und jetzt bin ich heute schon schnell über halt vieles ein weg. Ein Film, der halt einfach eine gewisse Spannungskurve haben muss, das ist nicht eine 10 ja, Netflix-Serie schon. So. Weißt du, das ist ja ganz häufig so, dass halt massiv rausgekürzt wird aus Handlungen. So. Aber ich glaube, dass eben genau diese Spannungskurve in dem Film auch nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Er steigt irgendwie schon ein, da ist er schon dabei, irgendwie seinen Navigator auf der Messe zu verkaufen und erzählt irgendwie so, also da ist wenig über ihn als Typ drin und dann fährt er halt da mit dem Boot los und du verstehst gar nicht, ob das jetzt irgendwie so total wahnsinnig ist oder nicht. Sie versuchen es dann natürlich mit irgendwie ein, zwei Dialogen irgendwie zu erklären, aber auch seinen Wahnsinn, den er dann auf dem Schiff erlebt, den kriegst du ja schlecht mit, wenn er keinen Dialogpartner hat. So. Und das ist irgendwie nicht so, da fehlt ein bisschen was, da bleibt ein bisschen was auf der Strecke. Aber es ist trotzdem, wenn man die Geschichte jetzt gar nicht kennt, ist es trotzdem schön und interessant. Also es ist jetzt kein super schlechter Film, aber den jetzt nach dem Podcast nochmal anzuschauen, sieht wahrscheinlich auch nicht. Ja, ich habe gerade mal geguckt, bei The Mercy auf Rotten Tomatoes hat 74% Tomato-Meter und 33% Audience-Score. Und ich meine, Colin Firth und Rachel Weisz, sind das nicht beides Oscar-Preisträger? Also ist jetzt auch aber nicht hallo. Die unterste Riege, ne? Nö, das ist was, schon amateur. Was ihr aber so unbedingt anschauen solltet, auf unbedingt. YouTube das Interview mit Knox Johnston. Das ist ein sehr geiler Typ und der lässt so ein bisschen dann auch rausblicken, wie sich das anfühlt, wenn man mal am Arsch der Welt auf so einem Boot in 5 Meter Wellen irgendwie unterwegs ist. Und ach, weißt da du, muss ich gar nicht fühlen. So. Der hat so Anekdoten alles gut, von... Lass mal stecken, so. Nee, schau dir das an. Der hat so Anekdoten von, nee, er musste jetzt irgendwie dringend die Außenhülle an sein Boot flicken, aber da waren irgendwie Haie im Wasser und also der hat ein paar coole Geschichten zu erzählen und ist ein saugeiler Typ. Also das würde ich jedem empfehlen, sich dieses Interview einmal genau anzuschauen. Okay. So. So, dann Feierabend. Doch schon. Also deutliches Zeichen, es liegt vielleicht daran, dass ich irgendwie 2 Liter Spezi getrunken habe und ansonsten nur 200 Gramm Hummersuppe zum Abendessen. Oh. Speaking of Dekadenz. Ja, es war aber aus der Konserve. Aber ich war zu keiner Zeit, und Achtung, Jürgen, halt dich fest, ich war zu keiner Zeit in Gefahr einzuschlafen. Ui. Ich siehst jetzt nicht, wie ich mich an meinem Tisch fest, Karl. Ich bin fassungslos. Ich glaube tatsächlich, ich lasse das einfach mal so als Aussage stehen. Dann lasst mich nur noch eins hinterherwerfen, weil wir jetzt gerade auch so über menschliche Notsituationen und Ähnliches geredet haben und jetzt viele ja auch zu Hause sitzen und vielleicht die Story gerade auch so etwas beklemmend sein mag für Leute, dann sei von mir einfach nur noch das Projekt telefonseelsorge.de geplackt. Da kann man immer mit Leuten reden, wenn es euch mal nicht gut geht oder so, die sind genau dafür da, machen das auch anonym. Es gibt mehrere Telefonnummern, die man da anrufen kann. 116, 123 zum Beispiel. Oder man geht auf online.telefonseelsorge.de. Es gibt aber auch noch die Nummer gegen Kummer und viele andere Angebote. Von daher, wenn es euch nicht gut geht, sucht jemand zum Reden. Das hilft. Philipp, du Guter. Da mag ich jetzt nicht mal einen blöden Witz zumachen. Ja, das schickt man. Wir schicken auch gerne eine individuelle Message. Danke, Jürgen. Gerne, Dominik. Danke, Philipp. Heute waren wir sehr synchron. Dankeschön. Ich glaube, diesen Teil kann kaum mehr einer hören. Der ist ja auch nur für uns. On Und das war A, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das Einzige, was wir hier jetzt ans Ende nochmal packen, sind nochmal die zwei Klausens, dass man sie ordentlich versteht. Weil ich glaube, unser Gegacker davor war zwar wunderschön, aber damit es alle nochmal in Ruhe hören können, kommt das jetzt hier nochmal gegen Ende dran. Was hast du denen eigentlich erzählt? Ich hab dir ja, 20 alles Euro gehört? Für Schnaps. Nein, ich habe nur gehört, was die erzählt haben, aber ja. Nicht, was du denen erzählt hast. Ja, das, ja. Hast du die einfach über das Management gebucht oder hast du gesagt, hey Leute, Klaus und Klaus, ich habe hier, hab hier den Fan Number One ja. Am Start. Ich hab hier J und K. Also, großartig. Aber du tust es an der Stelle jetzt einspielen, Philipp, oder? Ja, gut. Ich weiß ja nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich habe euch vorhin angeflunkert. Das Thema hat natürlich hervorragend zu Klaus und Klaus gepasst. Ja, ich habe es mir auch gedacht im Nachgang. Meine Güte. Leute, ich muss ins Bett. Ja. Oh Mann, es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Vielen Dank. Mir auch, Leute. What? Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Klingelingeling, kommen Sie alle an die Eier ran. Bei Jung und Alt und in der Stadt und auf dem Land. Eieiei, als Eiermann und Eiermann bekannt. Jawoll! Hallo und moin moin, hier sind Klaus und Klaus. Und wir grüßen ganz besonders auf diesem Weg den lieben Jürgen Kraus. Ja, genau. Du bist gemeint, lieber Jürgen. Du hast ja zusammen mit Dominik und Philipp einen richtig geilen Podcast. Ach. Ja, wie jetzt? Ach. Der Podcast heißt Ach. Das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ach. Genau. Und in diesem Podcast, wo es um historisch inspirierenden und künstlerisch hochwertigen Humor geht, da gehören wir ja aber alle mal rein. Ja, dachte sich auch der Philipp Weismann. Und deshalb singen wir jetzt noch einen unserer größten historischen und vermittelten. Ja, und wertvollsten Hits. Und künstlerisch. Ja. Pass auf. An der Nordseeküste. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten an Land. Jawoll! Ach, würde ich sagen. Tja, ach.